Im Current Year werden umweltverpestende Riesenautos als besonders niederträchtig dargestellt. In unserer Clownwelt gibt es engagierte, in Anführungszeichen, Weltretter, welche diese bösartigen Taten verfolgen. Eine selbsternannte Elite, bekannt als die SJW. Dies sind ihre Geschichten. Law and Order, SUV. Und damit Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo, SVU meintest du, glaube ich, oder? Special Victim Unit? SUV. Kannst du Ach denn so. unsere Titel nicht Ach lesen, Mann, die wir ja. immer machen? Ja, manche bezeichnen sie ja auch als Stadtgeländewagen. Allerdings ist ja Suburban Vehicle eigentlich die Abkürzung. Nee, Also das ist doch Vorstadtvehicle. Sports Utility Vehicle heißt es eben doch, oder? Sports Mein lieber auch. Utility. Aber was halt der Witz ist, wie war das? 1,8% des CO2-Ausstoßes kommt aus Deutschland, 18% davon kommen vom Verkehr. Das heißt, die SUV haben einen wie verschwindend geringen Anteil an den Emissionen weltweit. Ja, Also, die Flugzeuge haben in Deutschland irgendwie einen Anteil von 1,2 oder so Prozent, ne? Habe ich auch gelesen. Was in dem Dreh. also was man an den SUVs wirklich kritisieren könnte, wäre, dass da einfach viel mehr Material überteuert verkauft wird. Da wurde ja quasi so ein Trend für geschaffen und die Leute über den Tisch gezogen wurden damit. Ja, Ja. Material, das nicht gebraucht wird, das wird ja aber nach oben aufgetürmt. Das heißt, die Frauen kaufen ja SUV unter anderem deswegen so gerne, weil die da so einen guten Überblick drin haben über die Verkehrssituation. Ja, aber wirtschaftlich waren die Wagen nicht. Das hat man ja gesehen am Cayenne. Der Ist ist ja als richtig. Firmenwagen geendet. Ja, aber dann sehe ich, vorhin habe ich ein Plakat gesehen für einen neuen Mini mit 300 PS. Da frage ich mich dann auch so, ja, warum 300 PS in so einem Auto? Seid ihr Mini ist er blöd? nicht, ne? Ja gut, ich Ja, meine, viel es haben besser wäre jetzt es natürlich, wenn schon, der solarbetrieben wäre mit 300 Greta-Stärken. haben jetzt auch schon Leute bei Twitter geschrieben heute, dass es diverse Gründe gibt, um sich so ein Auto zu kaufen. Zum Beispiel, wenn man einen Anhänger damit ziehen muss. Na, das geht nicht so unbedingt mit jedem Auto. Also auch so ein 300 PS starker Mini wäre dafür vielleicht brauchbar, aber ja, also da muss man natürlich schon ein bisschen was haben. So, das geht halt nicht mit allem. Und dann für die Leute, die besondere Bedürfnisse haben zum Einsteigen und so, ist vielleicht so ein kleines Auto auch nicht unbedingt gerade geeignet. Also es gibt schon so ein paar Gründe, warum man sich so ein Auto kaufen Genau. sollte. Manchmal benötigt man vielleicht sogar einen Kleinbus. Ja, also die Ja. Fahrzeugklasse an sich ist ja nicht total sinnlos. Allerdings, also ich weiß jetzt nicht, ob wir über einen Mini mit 300 PS reden. Den fände ich sinnlos, aber die SUVs sind halt so eine Hybridsache. Ja? Man konnte so Riesenautos wie in Amerika hier nicht verkaufen, deswegen brauchte man so eine Ja. Hybridsache. Apropos Riesenautos in Amerika, der gute ehemalige Gouverneur Herr Schwarzenegger gilt ja jetzt mittlerweile als so ein Klimaretter. Super Mensch. Und das ist derjenige, der damals dieser Firma, die die Humvees hergestellt hat, fürs US-Militär gesagt hat, hier wollte er die nicht, mir auch nicht so eins verkaufen hier. Und daraufhin haben die ja dann quasi dem Otto-Normal-Amerikaner auch freigeboten zum Kaufen. Von alleine sind die gar nicht auf die Idee gekommen. Ja, stimmt, das fing schon so an Wer war das? als Arnold Jeep-Trend, ne? Schwarzenegger. Ja, wollte ich sagen. Arnold Schwarzenegger, ja, cool. Ja, der Governator. Ja, Hat der auch okay. einen neuen Film jetzt nicht? Wir Ah. kommen ja auch nachher noch ausgiebig zum Thema Klima, aber erstmal habe ich hier Redefreiheit für euch im Angebot. Ist doch Sondermüll. Ja, Thomas Fischer ordnet da so ein bisschen diese Woche erfolgte Rechtsprechung zur Causa Kühnerst ein. Denke, das haben ja so ziemlich alle mitgeschnitten, dass ein Gericht in der ersten Instanz zumindest gesagt hat, dass diverse richtig derbe Beschimpfungen geduldet werden müssen. Könnte man jetzt irgendwie als einen Sieg für freie Rede oder ähnliches sehen, aber ich sehe das ambivalent Ja, und das tut absolut. der Herr Fischer auch, weil eben also es geht zentral darum, dass die Frau Künast angeblich mal ein oder hat mal einen Zwischenruf zum Thema Pädophilie von sich gegeben, wo es darum ging, den einvernehmlichen Verkehr zu entkriminalisieren. Und aufgrund dieses einen Ausspruchs eigentlich, so habe ich das verstanden als Laie, und Mr. Peterson gibt mir da recht, dass dass das halt der Grund ist, warum man sie mit sexuellen Schimpfworten belegen darf. Und da muss ich auch sagen, so richtig verstehe ich das nicht. Aber ich empfehle trotzdem jedem, der da ein bisschen tiefer einsteigen will, den Artikel vom Fischer, wie immer sehr lang und sehr informativ, aber auch ganz unterhaltsam zu lesen. Ja, ich sehe vor allen Dingen irgendwie zwei Folgen, dass sie jetzt irgendwie rumjammern kann und dass das Ganze noch auf einer höheren Instanz entschieden wird. Und darum ging es vielleicht auch, dass mal ein höherinstanzliches Urteil in der Beziehung folgt. Ja, und ein anderer Aspekt ist ja auch vielleicht, also ich weiß jetzt gar nicht, was genau der Wortlaut war, was hier angeprangert wurde. Ich weiß nicht, ist das allgemein bekannt? Mir verschiedene Dinge, gehört. Unter anderem, dass sie geisteskrank wäre, sondern aber halt auch allgemeine Sachen. Drecksfotze ist halt schon ein Wort, das ich so eigentlich nicht benutze. Ja, der Richter meint jedenfalls, dass man das irgendwie im Kontext von irgendwas anderem dann sagen könnte oder so. Und ohne ja, Kontext nicht. Es ist ja auch recht allgemein. Schon krass, also ich meine jetzt mal ganz abseits davon, vielleicht hat die Dame das ja auch nur genutzt, um irgendwie an die Daten von den Leuten zu kommen, die sie belästigen. Ja, steht ja auch hier, Gestattung einer Auskunft der Daten mehrerer Nutzer der Beteiligten. Vielleicht ist das ja auch der Kern der Angelegenheit, dass die halt quasi so ein paar Trolle doxen wollte, sage ich jetzt einfach mal. Und das Gericht gesagt hat, okay, so schwerwiegend ist es nicht, dass wir dir die Daten da zur Verfügung stellen können. Vielleicht geht es auch tatsächlich ja, nur darum. Das ist natürlich Abwägung auf jeden Fall. Deswegen. Was hat der Fischer denn jetzt dazu gesagt? Ja, er sieht halt den sachlichen Bezug nicht, den das Gericht sieht. Also das Gericht sieht einen sachlichen Bezug zwischen sexualisiertem Hate Speech sozusagen und dieser Äußerung über Pädophilie. Und da muss ich auch sagen, nur weil jemand halt eine beschissene Äußerung gemacht hat zu einem Thema, das auch mit Sexualität zu tun hat, finde ich nicht, dass man da draußen ableiten kann, dass man denjenigen mit sexuell aufgeladenen Schimpfworten beschimpfen darf. Was war denn das jetzt mit Fotze oder was? Ja, okay. Das ist aber auch schon ein ziemlich allgemeines Schimpfwort für eine Frau, oder? Ich meine, die Kühners reitet es ja so ein bisschen drauf rum, dass das irgendwie sexuell gemeint wäre von den Leuten, aber also, wenn irgendjemand also sexuell rüberkommt, dann ist sie das doch wohl. Ja, aber das, ich nicht so das, richtig ist dran ja halt. Nicht, das ist ja nicht. Ja, da glaube ich halt nicht so richtig dran, sagen wir so. Aber kann natürlich sein, dass ich es falsch interpretiere, sicher. Nee, ich denke, das ist einfach nicht Gegenstand der Sache. Also, egal wie asexuell jemand ist, kann er ja trotzdem mit sexuellen Schimpfworten angegriffen werden. Das ist ja nicht. Und ich habe kein Problem damit, wenn ein Beleidigter wirklich beleidigt worden ist, dass er auch dagegen vorgehen kann. Also nicht, dass die Leute denken, mein Laissez-faire ginge so weit, dass wir uns alles an den Kopf werfen dürfen. Aber ich finde, es sollte schon Grenzen haben. Und ich weiß nicht genau, wie man das vergleichen soll mit irgendwie einer Frau, die dann sagt, irgendwie so ein blöder Pimmelträger oder ein blöder Pimmeltyp oder was weiß ich, so in der Art, nehme ich jetzt mal an. Härter kann ich mir das kaum vorstellen. Das ist auch nicht verboten, dann in Sicherheit nicht. Nee, ja gut, Fotze ist ja schon ein abwertendes Wort. Das ist ja nicht. Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass Frau Kühners so über die Straße runtergegangen ist und sie jemand irgendwelche Worte genannt hat. Und das ist wahrscheinlich die Krux an der Sache. Dass halt das Ganze zu einer Kontroverse quasi gewesen ist, was allerdings auch wiederum lustig wäre, wenn das jetzt wirklich so ist, weil ich meine, wie oft haben wir das schon erlebt? Jetzt kommt wieder unser Lieblingsthema Gamergate zum Beispiel. Ne? Also, dass da halt auch irgendwelche Leute, die sich drüber aufregen, dass die Sarkisian Bullshit erzählt, aber dass dann halt auch halt so ist, dass irgendeine Beleidigung dann in dem Zusammenhang dann nur so hingedreht wird, so nach dem Motto, ja, ist ja nur, weil ich eine Frau bin oder irgend so ein Kram. Ja. Ja, hier auf jeden Fall beim Alles Evolution ist halt dieser ganze Text hier auch nochmal zu lesen. Für diejenigen, die sich den Text mal selber durchlesen wollen, also aus der Begründung quasi. Und ansonsten beim Fischer. Und das hatte hier Ewe eingereicht, das war noch nicht da, ne? Nee, ich glaube, der wartet immer noch. Also wir hoffen, dass er noch zu uns stößt. Okay. Aber gut, es sieht ja aus, als wäre das halt die andere Seite der Einordnung so ein bisschen. Diese Richter sind Totengräber eines sozialen Miteinanders. Und das ist ja. Cicero, oder was? Ja, das ist aber Frau Strack-Zimmermann von der FDP im Endeffekt. Also das ist ein Gastbeitrag. Und ja, also auch an der Stelle, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es im Prinzip scheißegal ist, was die Leute in irgendwelchen Kommentarspalten im Internet schreiben. Diese Annahme, dass es irgendwie die ganze Gesellschaft irgendwie beeinflusst oder so, halte ich für relativ bescheuert, weil es ist nun mal ein Unterschied, ob man jemanden vor sich stehen hat oder da irgendwo irgendwelche Kommentare schreibt, und gerade wenn das zu irgendeinem emotionalen Thema war, wie dieser Sache halt, dass da bei manchen Leuten vielleicht sie irgendwie sich da ein bisschen mehr Luft machen wollen. Ich sehe da den Zusammenhang nicht zum Verfall der Gesellschaft irgendwie. Ja, das, also, aber es ist, glaube ich, auch, das ist so ein bisschen auch eine kultivierte Geschichte. Also, dass man dieses, man hat das ja geradezu aufgebaut, diesen Hass im Netz und so. So als praktisch als kleine Clique, die irgendwie über die politische Richtung des Landes entscheidet oder so. Keine Ahnung. Ein bisschen erinnert mich das schon an die Protokolle der Weisen von Twitter, was da gesellschaftlich und medial passiert. Ist ja, glaube ich, für Prominente sozusagen auch so, dass sie ein bisschen mehr abkönnen müssen, oder wie war das, ne? Personen des öffentlichen Lebens halt, ja. Aber ich finde trotzdem, also auch eine Person des öffentlichen Lebens sollte sich halt, eine Beleidigung ist eine Beleidigung. Also ja, es ist schon ein bisschen an die Grenze, das sehe ich eigentlich auch, so, auch schon richtig, ja. Die Bezeichnungen der an sich sind schon, naja gut, Sondermüll ist nicht so schlimm, aber die anderen Sachen sind schon ein bisschen ganz schön hart jedenfalls. Ja. Also die Sachen unter der Gürtellinie würde ich auf jeden Fall so sehen. Alles andere, wenn man sie eine, wie war das irgendwo, Pedo, irgendwas. Aber man muss vielleicht auch sehen, was dagegen steht, eben die Freigabe der Daten von nämlichen Leuten. Und der Richter hat sich vielleicht auch gedacht, die Justiz hat genug zu tun, sich mit so einer Pillepalle zu beschäftigen jetzt zur Zeit wieder, ne? Also eventuell hat auch sowas in Überlegung eine Rolle gespielt. Ja, aber deswegen wollen sie auch irgendwelche Sonderstaatsanwaltschaften und sowas haben, damit die das dann direkt machen können. Oder beziehungsweise haben sie ja schon. Die schicken nur die Polizei los, oder nicht? Naja. Ja, aber so ein Staatsanwalt kann ja auch irgendwelche Sachen anordnen, was so ein Polizist ja jetzt erstmal nicht kann. Der wartet ja darauf, dass das irgendwelche Staatsanwaltschaften den dann halt erlauben. Ne? Also. Stimmt natürlich, ja. Ja, und hier haben wir auch noch was zum Thema Meinungsfreiheit. Und da hat jetzt hier der Bundesrat eine super tolle neue Idee, und die hören wir uns jetzt an. Kommt zum Punkt 7. Gesetzentwurf zum strafrechtlichen Schutz von Symbolen der Europäischen Union. Ein Antrag des Freistaates Sachsen. Wortmeldungen liegen hierzu vor von Herrn Staatsminister Gemko. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem heute zur Abstimmung stehenden Gesetzentwurf soll Strafverfolgungsbehörden ein Mittel an die Hand gegeben werden, entschieden und wirksam gegen die verächtliche Machung der Grundwerte der Europäischen Union und ihrer Symbole vorzugehen. Es gab bei uns in Sachsen im Frühjahr diesen Jahres furchtbare Bilder von Demonstrationen, auf denen Demonstranten über eine Flagge der Europäischen Union marschiert sind. Und solche Bilder wird es dann hoffentlich zukünftig nicht mehr geben. Jedenfalls sind derartige diskreditierende Handlungen dann nicht mehr straflos. Der Kampf um die Bilder, ne? Von Gesetzes wegen zwar die Symbole von ausländischen Staaten und die Symbole und Hoheitszeichen der Bundesrepublik Deutschland geschützt, aber nicht die Symbole der Europäischen Union. Und das ist nicht akzeptabel, denn wer die Europäische Union angreift, der greift auch unsere Gesellschaft an. Die Werte, auf die sich die Europäische Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Diese gemeinsamen Werte der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist doch eigentlich nirgendwo gegeben, was er da gerade gesagt hat. Also. Und wir haben Länder wie Rumänien oder Das ist so ein Gelaber, Sonntagsgelaber von ihm, wie toll die EU doch ist und wie sehr wir das. Und währenddessen hängt er den Hut vom Gessler an den Stock und jeder muss grüßen, oder was? Ich habe da echt eine Krise. Wenn so demokratisch die EU, ne? Und dann wird die Ulla von der Leyen innerhalb von 2 Tagen einfach an die Spitze geschoben, so ungefähr. Ja, total demokratisch. Was ist denn mit den israelischen Flaggen, die beim Al-Quds-Tag in Berlin jedes Jahr brennen? Was ist mit denen? Schützen wir erstmal die und dann gucken wir nach den EU-Flaggen. Deutschland für ihren Schutz zu sorgen. Schon in der Präambel des Grundgesetzes ist die verfassungsrechtliche Grundentscheidung zur Einigung Europas verankert. Die Verwirklichung dieses vereinten Europas ist Staatszielbestimmung und damit rechtsverbindlicher Auftrag. Dieser Auftrag kann nur erfüllt werden, wenn die Europäische Union umfassend unterstützt und vor feindseligen Angriffen geschützt wird. Zu diesem Schutz sieht der Gesetzentwurf in Anlehnung an die Vorschriften zur Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates deshalb vor, dass die Verunglimpfung der Symbole der Europäischen Union unter Strafe gestellt wird. Der strafrechtliche Schutz wird auf die öffentlich gezeigte Flagge und Hymne ausgeweitet. Zukünftig soll bestraft werden, wer diese öffentlich in einer Versammlung oder durch das Verbreiten von Schriften verunglimpft. Mit diesem Gesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Geil, ne? Durch das Verbreiten von Schriften verunglimpft. Ja, und ich meine, ich kann doch Beethovens Ode an die Freude verunglimpfen, wie ich will. Nee, jetzt dann ja, nicht mehr. Moment mal, das ist doch mein Gewohnheitsrecht. Nur weil irgendwelche Zipfel jetzt entschieden haben, dass das die Europahymne ist, darf ich mich nicht mehr über Beethoven lustig machen. Ich kriege gerade Uhrwerk Orange-Flashbacks. Ja, so ist das. Willkommen in Uhrwerk Orange. Ja, das mit den Schriften finde ich aber auch ein bisschen komisch auf jeden Fall. Können wir sicherstellen und dokumentieren, dass wir unserem Auftrag, die Verwirklichung des vereinten und friedlichen Europas zu unterstützen, nachkommen. Ich bitte Was? Sie, Ihre Stimme für Was? Die Einbringung des... Das ist ja wohl das Allerletzte. Wir schränken eure Freiheit ein, damit wir irgend so einem Wolkenkuckucksheim-Ideal irgendwie gerecht werden. Dafür, warum kümmert ihr euch fucking nicht um Probleme, die real existieren? Das wäre irgendwie euer Job. Aber die Uwe dann die Freude, die ist total schutzlos. Vielleicht sollten wir die nachher, wenn Abel da ist, dann singen wir die nochmal und verunglimpfen die. Solange wie wir noch können, ja. ...des vorliegenden Gesetzentwurfs beim Deutschen Bundestag. Vielen Dank. Wir haben noch eine Erklärung, die zu Protokoll gegeben wird, von Frau Senatorin Breitenbach aus Berlin. Wortmeldungen liegen uns weiter nicht vor. Wir kommen damit zur Abstimmung. So? Wer ist... Entsprechend Ziffer 1 der Ausschussempfehlung dafür, den Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag einzubringen. Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Also meine Hand bleibt das unten. Ist eine Mehrheit, sehen, aber das ist so beschlossen. Wie vereinbart wird Staatsminister Gemko aus Sachsen zum Beauftragten bestellt. Das ist so ein Ding, das ziehen die nebenbei irgendwie durch, glaube ich. Ja, die hatten einen Tag mit vielen Tagesordnungspunkten da jetzt, ja. Die haben jede Menge sich da überlegt. Das Upskirting war auch mit dabei, aber das gucken wir uns jetzt nicht an. Da hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ja, auch im Bundestag geht das, glaube ich, ohne viel Diskussion durch. Nehme ich jetzt mal so an. Kann ja anders sein. Die Nummer da, ja, keine Ahnung. Werden wir sehen. Ja. Also, damit beschäftigen müssen sie sich ja jetzt. Hat ja der Bundesrat jetzt so festgelegt. Mit Reden, die zu Protokoll gegeben werden oder so vielleicht. Ja. Das war, ja, kann man ja sowieso nicht mehr, ne? Das war, glaube ich, auch von Ebel, das hat, glaube ich, auch noch wer anders mit eingereicht. Ja, ich glaube, ich hatte das auch eingereicht und ich meine, der Maas hat das auch eingereicht. Es ging noch um so einen jungen Mann, der an der Uni der Einzige war, der eine andere Meinung hatte und dann schwer gemobbt wurde. Ja, eben weil er eben keine linksradikale oder linksextreme oder vielleicht auch nur linke Meinung hatte und das geäußert hat, dass er da Zweifel hätte und so weiter, dass das so weitergeht. Und hatte dann irgendwie was darüber geschrieben, glaube ich. Und er bewirbt sich jetzt am Ende dann für das Uniparlament oder so. Oder noch. Aber es ist offensichtlich ja doch relativ weit verbreitet, das suggeriert der Artikel so ein bisschen. Nicht nur in München. Oder war das in München? Also hier steht ganz eben groß Nordrhein-Westfalen oben drüber. Ja, ja, ja. Ich hatte das jetzt irgendwie so im Kopf, dass es in München war. Weiß ich nicht. Jetzt war das ein etwas anderen Artikel mit einem ähnlichen Thema. Vielleicht war es Münster. Könnte auch sein. Aber ich meine, wir wissen doch, ich weiß nicht, also wer jetzt anfängt zu merken, dass die Astas und die Stupas und wie sie alle heißen, irgendwie halt eher hart links sind, der hat die letzten 50 Jahre oder so nicht aufgepasst, glaube ich. So bis seit 68, ja, seit es diese Sachen gibt, werden die von der linken Meinungsmehrheit beherrscht. Und der Ringen christlich-demokratischer Studenten zum Beispiel, das war schon immer eine verschwindend geringe Minderheit. Die waren meist nur bei den Finanz- und MINT-Sachen unterwegs. Ich meine, die hatten aber auch Beispiele genannt dafür, dass da irgendwie Veranstaltungen abgebrochen worden sind, weil eben die nicht durchgeführt werden konnten wegen der Lautstärke, die die dann gemacht haben, mit Grölen und Pfeifen und Singen und Schreien. Die Linken? Ja, ach. Hier in Deutschland eben auch. Ich weiß nicht, nein! Habe ich, glaube ich, noch nicht vorher gehört, aber gut. Doch, wir hatten sogar schon mal die Geschichte, dass selbst Theodor W. Adorno durch Gebrüll so weit getrieben wurde, dass er die Polizei gerufen hat, irgendwann in den 60ern. Also, das ist nichts Neues, das machen die schon seit 100 Jahren. Deswegen finde ich das so lustig, dass jetzt auf einmal fällt es jemandem auf irgendwie. Und ich meine, ich finde es gut, dass jemand da trotzdem sagt, ich gehe da trotzdem hin und so, aber das ist halt ungefähr so, als würde man irgendwie, ja, einer gegen 100 spielen. Angenehm ist es sicher nicht. Das war auch von Ewel, was überspringe ich jetzt mal? Ja, mach das mal. Das war, glaube ich, auch von Ewel. Das kann gut sein. Das war, glaube ich, nicht von Ewel. Ja, das war von mir. Wie Risikobeziehungen eskalieren, Gewalt gegen Frauen. Natürlich, wir wissen alle, Beziehungen eskalieren immer nur in Richtung Frauen. Also nie von Frauen aus. Wir haben hier Jane Mockton Smith, Kriminologie an der Universität Gloucestershire im Südwesten Englands. Sie forscht zu Stalking, Partnerschaftsgewalt und Femiziden. Also ist schon mal völlig klar, in welche Richtung hier diese Beziehungsgewaltgeschichte geht. Femizid, ja. Da kommt wieder mein Part. Alter Schwede, wer hat euch ins Hirn geschissen? Femizid, hört auf mit dem Blödsinn. Das kann doch nicht wahr sein. Das war, ich habe letztens irgendwo eine Frau, die hatte eine Definition dafür drauf, die sich etwas von diesem Völkermord-Dings abhob. Ich weiß gar nicht mehr genau wie, dass man irgendwie einfach nur gezielt auf Frauen geht oder so, wäre schon für mich zieht. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall eine übertriebene Beschreibung natürlich. Im Zusammenhang mit Partnergewalt unterstellt Verbrechen aus Leidenschaft, dass der Täter vom Opfer in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt oder provoziert wurde. Das ist aber so gut wie nie der Fall. Wir haben herausgefunden, dass der zwanghafte Wunsch des Täters, die Partnerin zu kontrollieren, am Anfang steht. Hey, it does not compute, Frau Mockton Smith. Also nicht nach dem, was ich erlebt habe und nicht, also ich bin jetzt fast 50 und ich habe einiges gesehen und ich habe so viel Provokation auch von Frauen, aber auch von Männern, also es gibt sich nichts, meiner Meinung nach. Und natürlich geht einem Mord irgendwas voraus. Und das passiert ja nicht, also, ach, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Alte, jetzt steche ich sie ab. So ein Kontrollzwang, da merkt man was von, ja. Und Kontrollzwang gibt es nicht nur von Männern. Also das sehe ich selbst in meiner direkten Umgebung, sehe ich, dass es den nicht nur von Männern gibt. Laut ihrer Erhebung sind mehr als 80% der Mordopfer Frauen. Die Täter sind mehrheitlich Männer, ist der Kontrollwahn, den sie beschreiben, ein typisch männliches Verhalten. Auch Frauen können Kontrollverhalten an den Tag legen, aber es ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass sie jemanden umbringen. Es gibt eine Menge Männer, die von ihrer Partnerin kontrolliert werden, aber sie werden nicht getötet. Das heißt, solange du nur leidest, solange du irgendwie klein gemacht wirst und das einfach alles erträgst, da bist du gar nicht so schlimm als Mann, aber wer irgendwie, es passiert dann was. Sie sehen die Sucht nach Kontrolle als Keimzelle der Tötung. Da macht doch eine Tätertypologie mehr Sinn als eine Opfertypologie, nicht das Opfer. Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass ein bestimmter Frauentypus besonders gefährdet ist. Es kann jede treffen. Wie, jeder hat aber doch die Möglichkeit zu sagen, Alter, der möchte mein Handy irgendwie durchgucken, der passt auf, wo ich bin, der ruft kontrollmäßig an, ob ich bei einer Freundin bin. Die Frau hat die Möglichkeit, sich zu verpissen. Das ist... Ich verstehe die Frau nicht. Gibt es denn noch relevante Zwischenschritte oder ist es nur im Prinzip, dass man es ja viel früher hätte merken können oder so? Ja, es gibt also einen 8-Stufen-Plan von ihr. Oh, ja. Also Vorgeschichte, der potenzielle Täter ist vorbelastet, durch Stalking oder häusliche Gewalt aufgefallen, dünnhäutig, streitlustig, zeigt Kontrollverhalten. Stadium 2 ist die frühe Beziehung und die kann ich hier im Archive natürlich gerade dann aufklicken, deswegen muss ich gerade mal... Och nee. Mich nicht ärgern hier. Spiegel. Frühe Beziehungen, schnelle Vertrautheit und Verbindlichkeit, ständig zusammen, vernachlässigt andere soziale Beziehungen, zieht sich in gemeinsame Wohnungen zurück, Besitzanspruch manifestiert sich, auch sprachlich, du gehörst mir, wir werden für immer zusammen sein. Kontrolle, dann etablierte, ist das Stadium 3, etablierte Beziehung, Kontrollverhalten, Stalking, Gewalt, schubsen, schieben. Gewalt, Klammer auf, schubsen, schieben, Klammer. Schieben. Schubsen. Sexuelle Aggression, Besitzanspruch, Eifersucht, Drohung, auch gegen Kinder oder Haustiere. Der Täter zwingt die Partnerin, den Alltag nach seiner Vorstellung zu gestalten. Fernhalten des Opfers von der Familie und Freunden. Drogen- und Alkoholprobleme. Täter drohte sich selbst oder seine Partnerin zu töten. Stufe 4 ist der Mordtrigger. Kontrollverlust durch Trennung, Angst vor Trennung, drohende Trennung, finanzielle Probleme, sich verschlechternde psychische oder physische Gesundheit bei Opfer oder Täter. Ein Vorfall, der Rachegelüste gegen das Opfer entfacht. Entlassung, Arbeitslosigkeit, Renteneintritt. Täter unterstellt Opfer Untreue. Aber es gibt, ihr erinnert noch, euch noch an den Spruch, dass vorher nie was fast stattgefunden hat. Ne? Keine Provokation, kein gar nichts. Ja. Stadium 5, Eskalation. Das besorgniserregende Verhalten des Täters häuft sich. Er versucht, Kontrolle wiederherzustellen. Taktiken, bitten, weinen. Gewaltandrohung, Gewalt, Stalking, Verfolgung, Todes- oder Suizidrohung. Ich werde dich nicht gehen lassen. So was machen Frauen auch auf jeden Fall nie. Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich niemand haben. Ja, klingt wie ein Spruch, den noch nie eine Frau gesagt hat. Mhm. Und schon gar nicht dabei geweint. Noch nie. Hallo. Also es gibt dann den Sinneswandel, endgültiger Kontrollverlust, Täter erleidet finanziellen Ruin oder verliert seinen guten Ruf, seine Gesundheit ist irreversibel geschädigt, was? Er unternimmt letzten Versuch, die Beziehung wiederherzustellen, Stalking, das Opfer reagiert nicht auf Drohungen, ist nicht in der Lage, es zu tun, was? Es gibt eine neue Beziehung im Leben des Opfers, was? Dann ist das andere doch gar keine, was? Statusverlust und Sinneswandel beim Täter. Er fühlt sich ungerecht behandelt und sinnt auf Rache. Erste Mordgedanken. Hm. Wo fühlt er sich denn unfair behandelt? Wir haben noch den wichtigsten eigentlich vergessen zu nennen. Der lautet doch in etwa, wenn du mir die Kinder wegnimmst, dann bringe ich dich um. Ah, komm. Stadium 7 ist die Mordplanung. Er verstärkt die Drohungen, stalkt das Opfer weiter. Er sucht im Internet nach Mordarten und Waffen. Sammelt Waffen. Was ist das für ein was reden die hier? Er macht Google auf und gibt einen Mord. Mein Freund sammelt Küchenmesser, muss ich vorsichtig werden? Nein, er googelt nach Hitman und da lernt er dann. Er spielt viele. Und dann... Genau. Erstmal bringt er noch ein paar Prostituierte um für einen Bonusscore und dann. Stadium 8, Tatdurchführung. Mord, erweiterter Suizid. Mord, der als Suizid oder Unfall inszeniert wird. Mord, der als Gnadentod inszeniert wird, wegen schwerer Krankheit. Oder als fehlgeschlagenes Sexspiel. Der Täter übt sich in Victim Blaming. Er versucht, sich als Opfer darzustellen und behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben. Ja, aber ja auch die ganze Zeit nichts. Sie hat die ganze Zeit nichts gemacht. In allen 8 Phasen, ne? Nee. Aber im Interview sagt sie dann in Stufe 4, also in Stadium 4, dann so. Verlassen die meisten Leute, die Frauen, die Beziehung. In mehr als 90% der Tötungen kam es im Vorfeld zu Stalking. Das ist ein untrügliches Warnzeichen für mögliche Gewalt. Hm. Das kann ja auch schon mal allein deswegen schon nicht stimmen, weil die meisten Morde ja von Männern an anderen Männern begangen werden. Oder sind das alles Homosexuelle oder wie? Ja, es sind alles Homosexuelle. Ja, es geht ja hier nur, es geht ja bei der Frau grundsätzlich sowieso nur um das Thema Frauen, die in Beziehungen. Hm. Ja. Was passiert, wenn der gesetzliche Opferschutz fehlt, wie etwa in Russland, wo 2017 häusliche Gewalt teilweise entkriminalisiert wurde? Dann hat das verheerende Folgen. Damit gibt der Gesetzgeber den Tätern einen Freibrief und vermittelt ihnen, ja, du hast jedes Recht, deine Frau zu schlagen und sie zu kontrollieren. Das macht die Situation für Frauen 100-mal schlimmer. Ach was. Ach was? Ja gut, aber wer nimmt sich Russland als Positivbeispiel? Ich, ohne das jetzt böse meinen zu wollen gegenüber Russen, aber Russland hat voll viele Probleme, die sie nicht in den Griff bekommen. Also ich... Ah! Aber die Frauen sind im Griff, was er gemerkt hat. Aber die Frauen sind im Griff. Die sind 100-mal fester im Griff. Ach, Frau Monckton-Smith klingt echt wie eine Granate auf Partys, muss ich auf jeden Fall sagen. Just because anti-Semites talk about cultural Marxism doesn't mean it isn't real. Das hier ist ein sehr guter Artikel, den man sich durchlesen sollte, weil wir verwenden ja öfters mal ganz gern das Wort Kulturmarxismus und es gibt da die Anklage, dass, dass es eben auch Gruppen gibt, die halt nicht so toll sind, die das verwenden als Schlagwort und von denen möchte ich mich distanzieren und da haben wir hier einen sehr guten Artikel, der die Distanzierung vornimmt. Also da habt ihr es. Also mir hat der Artikel sehr gefallen. Ich kritisiere den politischen Islam und die Identitätspolitik und plötzlich galt ich als rechts. Warum eigentlich? Ja, weil Cthulhu immer nach links schwimmt und das Overton-Windows sich langsam weiter nach links auswendet und man deswegen daneben als rechts gilt. Würde ich behaupten. Aber in dem Artikel kommen sie auf einen anderen Nenner. Ich hätte gesagt, das wird uns von den Öffentlich-Rechtlichen so beigebracht, aber sag doch mal, auf was für einen Nenner sie kommen. Ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen. Ich mag das nicht, wenn ich die Überschrift habe und ich schon total damit im Einklang bin. Das fühlt sich so Echokammermäßig an. Also wisst ihr, was ihr meint? So, ich mag Gefühl, die NZZ. Ja. Ich finde es gut, dass es sie gibt, aber ich kann sie so gut wie nicht lesen, weil dann höre ich mich nur selber sprechen und dann ja, ist es merkwürdig. Ja, können sich ja alle Leute noch durchlesen. Ich hatte jetzt eigentlich auch gehofft, dass du noch ein bisschen mehr dazu sagen kannst, weil im Endeffekt finde ich mich da schon ziemlich wieder, auch wenn mein Name jetzt nicht Al-Ghazali ist, so wie hier von dem Herrn, der das geschrieben hat. Ich habe das ja auch schon erlebt in diesem atheistischen Bereich, dass es da diverse Leute gibt, die halt der Meinung sind, so ja, die armen Muslime sind ja nur braune Leute. Und deswegen mag man die halt nicht und das ist Rassismus und so. Die Haltung vieler angeblich Progressiver ist freilich nicht wirklich neu. Bereits 1978 hatte der französische Philosoph Michel Foucault in einem Artikel in der Zeitschrift Le Nouveau Observateur die Linken dazu aufgerufen, ihre Ängste vor einer islamischen Regierung im Iran aufzugeben. Daraufhin kritisierte ein im Exil lebende Iranerin in einem Leserbrief Foucaults unkritische Haltung gegenüber den Islamisten. Ich bin sehr zufrieden mit den Kommentaren der französischen Linken zu einer islamischen Regierung als Alternative zur blutigen Herrschaft des Schahs. Und sie fügte hinzu, dass Foucault von politischer Spiritualität tief beeinflusst zu sein scheint, die er als Gegensatz zur Diktatur der kapitalistischen Tyrannei sieht. Bei Michel Foucault ist es ja auch immer lustig, das heißt ja immer, ja, der war kein Marxist, so tralala, der hatte einen Lehrstuhl geleitet. bei dem er alle Leute, die er eingestellt hat, die unter ihm waren, waren orthodoxe Leninisten, die halt hardcore orthodoxen Marxismus gelehrt haben. Und er war der Vorseher davon an der Elite-Uni in Paris. Und dann hat er noch oben drüber seinen postmodernen Mumpitz verzapft. Und dann heißt es immer, oh, wie kannst du den nur mit Marxismus in eine Schuhe schieben? Ja, aber, das ist ja hoch illegal. Abel, du musst ihm ja recht geben. In der Sache hat er natürlich recht. Die islamische Regierung war für den Iran viel besser als die blutige Herrschaft des Schah. Naja, also für einige Leute im Iran war die besser. Also ja, für einige wenige. Also nicht die, die geköpft oder erhängt worden sind. Auch nicht die Frauen, die hinter den Schleier gezwungen worden sind und die Leute, die irgendwie in den Kriegen verheizt worden sind von den Mullahs. Aber es gab sicher auch Leute, denen das da sicher besser ging als unter der blutigen Herrschaft des Schahs, ja. Super, der Foucault. Vielleicht Politik sollte er vielleicht lassen, aber sonst ist er doch ganz nett. Ich mag den Foucault so oft, wie ich den treffe. Das ist einfach so ein schöner Markov für Idioten. Also, wisst ihr, wie ich meine? So, das ist so, wie wenn sie bunte Haare tragen, da weißt du gleich, woran du bist. So. So, und jetzt geht's endlich mal um die Wurst. Ne? Jetzt geht's um die harten Themen. Wie ihr es im Bild schon seht. Oder ne, nur halb seht wahrscheinlich. Ihr fragt euch noch, ist es ein Penis oder ist es ein Hotdog? Ich kann euch beruhigen. Ja, womit beschäftigen sich Studenten in Deutschland? Natürlich mit der Wertschöpfung für das neue Jahrtausend. Und damit wir weiter vorankommen, ist hier eine Dame dabei, die entwickelt eine KI praktisch, die Penisse aus DMs rauslöschen kann, also Dickpics. Wenn welche drin sind, oder wie? Ja. Ja, okay. Und man kann In einem Gespräch mit Golem.de hat die Entwicklerin erzählt, wie die Idee entstand, einen automatischen Penisfilter zu entwickeln, als sie sich gegenüber ihrem Partner darüber beschwerte, dass sie ein Fremder per Direktnachricht ein Penisbild geschickt hatte, kam dieser auf die Idee, Bressler könnte doch eine Software programmieren, die dieses Problem aus der Welt schafft. Ja, also endlich wird was getan, sage ich jetzt mal. Also nichts gegen den Freund, aber keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Ich meine, man kriegt nicht nur ein so ein Ding und dann kriegt man diese Idee. Oder vielleicht ist die Dame ja auch in einer von den Beziehungen, über die wir vorhin geredet haben. Ja, das ist aber auch so ein bisschen in der Blase in der Geschichte, die sich immer wieder rumher erzählt wird. Also deswegen ist das meine Frage: Steht da irgendwo, wie viele False Positives das Ding gibt? Also wie akkurat ist das Ding denn? Der Hotdog impliziert ja, dass es nicht so ganz funktioniert. Sie arbeitet halt noch dran. Es ist noch nicht hundertprozentig wohl, soweit ich das verstanden habe. Sie arbeitet quasi noch an der Datenbasis, ja? Ja, und darauf wollte ich noch kommen. Du kannst an der Wurzel des Problems. An das Twitter-Konto @showyodick, also SHOW, großes Y, kleines O, großes D, IQ, showyodick, da kannst du Bilder hinschicken. Also wenn man mit den vorhandenen Beispielen nicht aufkommt, das finde ich schon komisch. Also das alleine macht die ganze Sache mit dem Freund noch sehr unwahrscheinlicher. Der hat dir wahrscheinlich gesagt, hey, weißt du, was du machen sollst? Lass dir von random Strangers ganz viele Penisbilder schicken. Was ist das denn für ein Freund? Der ist ja sehr, sehr aufgeklärt. Wow. Leute schickten mir ziemlich viele Fotos von Trumps Gesicht, was auch wieder zeigt, viele Leute verstehen einfach nicht, worum es geht. Weil, naja, aber sie versucht gut, auch den Filter zu testen oder auszutricksen. Einer hat seinen Penis in ein Hotdog-Brötchen gepackt, ein anderer hat ihn komplett mit Glitter überzogen. Ein Mann schickte mir ein Foto von sich mit einem gefrorenen Truthahn. Ja, das war's zu dem Thema. Ich finde das sehr gut. Innovation aus Deutschland. Wer komische Sachen nachfragt, wenn er richtig komische Sachen geschickt. Ja. Und das hier ist wieder mal so ein typischer, das ist so großartig, aus der Abteilung Krieg bricht aus, Frauen am meisten betroffen, sind natürlich Frauen auch vom Sparen härter betroffen als Männer. Es geht natürlich um das Kinderkriegen, dass Frauen halt, dass es eine Schere gibt ab 35 Jahren spätestens, wo halt dann auch die letzte Frau, die Kinder möchte, sich überlegt, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit und dann fehlen halt Beiträge und dann haben die Männer halt mehr Rentenpunkte. Aber was ich interessant ist, interessant finde, ist, dass man halt hier in dem Artikel auch sagt, dass die Männer kein Vorbild seien. Also die Männer würden halt mehr Risiko, die würden mit Aktien spekulieren und haben anderes Sparverhalten etc. pp. Und natürlich haben ja die Männer sowieso mehr Geld, deswegen können die auch mehr sparen. Und halt dieses, die Männer sind kein Vorbild, klingt für mich wie, wir müssen den Frauen irgendwie gleich viel Geld geben, ohne dass die irgendwie was ändern müssen. Wie immer halt. Ja, keine gleiche Leistung, aber gleicher Anspruch für Geld. Das ist ja gut. Warum Frauen mehr sparen müssen als Männer? Das zieht dann wirklich die Schuhe aus, muss ich sagen. Also alleine dadurch, dass Frauen länger leben, haben sie schon, profitieren sie dann in der Regel von. Dass erwerbstätige Frauen, besonders Mütter, hierzulande im Schnitt noch weniger verdienen als Männern, ist bittere Realität. Man könnte auch schreiben, ist logisch, aber nein, lieber skandalisiert. Und das nächste bittere Ding ist ja, du kannst in dein Rentenkonto jederzeit einzahlen. Das sagst du halt zu deinem Mann, während du Mutter bist, für 3 Jahre zu Hause bist, bis das Kind in den Kindergarten geht, sagst du halt, ja, da sparen wir ein bisschen was, machen wir ein paar tausend Euro und drücken das ins Rentenkonto rein. Also, außerdem kriegt man ja Rentenanwartschaften für die Elternzeiten, ne? Also, so ist es ja nicht. Ist halt auch wieder so Kopfschüttel so. Also, wir wollen nicht das, was uns zusteht. Wir wollen mehr. Wir kriegen den Hals nicht voll. Weißt du doch. Ja. Ja, genau. Und das ist hier sozusagen die Berichtigung davon. Habe ich gefunden. Ich weiß nicht, wo mir begegnet. Hier heißt es unter anderem: Die Untersuchung dieser geschlechtsspezifischen Rentenlücke stützt sich auf Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB. Frauen sind je nach Alter in unterschiedlichem Umfang von der Rentenlücke betroffen. Mit 35 gibt es kaum Unterschiede zwischen den Rentenansprüchen. Achso, vorher wurde noch berichtet, dass es vor 2 Jahren noch hieß, dass die Rentenlücke 50 und nicht 25% betragen würde. Und wie man darauf kam, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Mit 35 Jahren gibt es kaum Unterschiede zwischen den Rentenansprüchen von Frauen und Männern. Bei 26- bis 35-Jährigen existiert praktisch noch keine Rentenlücke. Doch von da an öffnet sich angeblich die Schere. Ja, nun klar, wegen der bekannten Gründe. Danach sammeln Männer deutlich mehr Rentenpunkte bei der gesetzlichen Rentenkasse als Frauen, was später zu deutlich höheren Rentenruhegeldzahlungen führt. In der Altersgruppe von 36 bis 45 liegt die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern bei 15%. Bei den 46- bis 55-Jährigen steigt sie auf 27%. Ja, ist ja richtig, aber da gibt es ja eben die Anwartschaften. Zum Beispiel eben für die Kinderzeiten. Der wahrscheinlichste Grund für diese Entwicklung sei, dass viele Paare in den 30ern eine Familie gründen. Ja. Also die entscheiden sich ja nicht unbedingt für einen schlecht bezahlten Job oder so, oder die werden ja nicht irgendwie abgezogen auf den Job, weil schlecht bezahlt, sondern das ist eine familieninterne Entscheidung, die da fällt. Und das Ganze dann eben solche Dinge dann entstehen lässt. Ne? Vor allem, ich meine, du tust deine eigenen Kinder großziehen. Ja, genau. Geld ist nicht alles im Leben. So, ich finde es immer wieder total lustig, wenn du sozusagen mit der Tätigkeit am Start bist, die am stärksten selbstbezogen ist, dich um dein eigenes Kind kümmern, um deine eigenen Gene, dein eigenes Fleisch und Blut, dass wenn du dann dafür etwas weniger arbeitest während der Zeit, das ist doch kein Verlust. Also ich blick das nicht. Also ich hab da Probleme, das nachzuvollziehen. Aber ja, läuft. Ja, die haben halt eben auch einiges weggelassen. Ne? Die haben eben zum Beispiel Betriebsrenten nicht eingerechnet. Ich suche das gerade hier, die Beschreibung. Berücksichtigung. Genau, die Definition geht zurück auf eine vom Familienministerium 2011 veröffentlichte Expertise aus dem Fraunhofer für angewandte Informationstechnik. Dort findet man, Seite 9 der Gender Pension Gap wird definiert als prozentuale Differenz. Okay, das ist ja im Prinzip wie beim normalen Wage Gap. Datengrundlage waren und sind Studien zur Alterssicherung in Deutschland, ASID, die vom Bundesarbeitsministerium in mehrjährigen Abständen veröffentlicht werden. Dazu findet man beim BMAS die folgenden Erläuterungen im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, S-Infratest, zum 8. Mal seit 86 ein breit angelegtes Untersuchung zur Alterssicherung in Deutschland durchgeführt. Analysiert werden, Lebenssituation, bla bla bla. Man hat es ja weggelassen jetzt, man kommt nochmal zur Sache hier. Der Artikel ist sehr lang. Gehaltsvolumina fließen ein. Gehaltsklassen. Ja, das hier ist nochmal was zum Thema, ja, wenn die Natur dich einholt sozusagen. Die Dame hier war Vorsitzende der Grünen München, wie sie hier auch schreibt, und ist davon zurückgetreten, weil sie sich um ihre Kinder kümmern will und nicht will, dass die in der Geschäftsstelle aufwachsen. Was man ja auch alles nachvollziehen kann. Es gab auch keine richtige Kritik daran. Ich fand es nur bemerkenswert, da gibt es auch eigentlich nichts dran zu kritisieren, nur ich fand es bemerkenswert, dass irgendwie ist sie auf das Thema gekommen, irgendwer hat eine Bemerkung gemacht und sie hat dann irgendwie gesagt, so ja, die Forschung hätte ja auch ergeben, dass es eigentlich egal ist, irgendwie wer die Kinder erzieht oder so, wo ich mir dann wiederum denke, naja, dann mach doch einfach deine Karriere, wenn das egal ist. Aber die Sachen, die sie hier halt eben schildert, von wegen, das Kind sagt irgendwie hier, Mama, komm nach Hause und so. Und dann will man. Ja, das halt stimmt halt nicht, ne? Das stimmt nicht so ganz. Also die Gender Studies haben das vielleicht erforscht oder behauptet, wie auch immer. Und erforscht es eigentlich eher, dass sich Kinder im ganz kleinen Alter eben die Mütter brauchen, alleine wegen der Milchgabe. Und die Väter dann später eine wichtige Rolle spielen. Im Endeffekt aber beide Eltern gebraucht werden. Peng. Wenn die Gender Studies sagen, erforscht, dann heißt es opportunistisch behauptet. Nee, sie hat auch nicht Gender Studies gesagt. Sie hatte irgendwie. Nee, ich meinte das jetzt nur. Sie hatte irgendwie Beziehungsforschung oder irgendwas gesagt. Ja. Ja, ich würde da immer ganz arg drauf achten, was die Elite denn erzählt. Oder also, ich meine, sie ist jetzt nicht krasse Elite, aber halt, was die Politik selber macht und was sie erzählt. Darauf würde ich immer achten. Das ist wie mit dem Transgender-Wahn so. Kennt ihr viele Transgender-Kids von Politikern, die einflussreich sind? Oder wenige? Und da würde ich mir dann immer einen Kopf machen. Also. Lass mich dann mal kurz diesen Abschnitt hier vorlesen, wo es um diesen Rentengap ging. Da ist nämlich jetzt endlich die Kritik, habe ich jetzt endlich gefunden, nicht sehr weit hinten. Zentrale Kritik der beiden Autoren bezieht sich auf den Tatbestand, dass sich das Gender Pay Gap ausschließlich auf individuelle Alterseinkünfte bezieht und daher den für Wohlstandsanalysen indizierten Haushaltskontext negiert. Außerdem führt der GPG-Index sogar in die Irre, weil er die hinterbliebenen Renten außer Acht lässt. Und weiter, die Grundüberlegung des Gender Pension Gap ist von der Konzeption des Gender Wage Gap abgeleitet. Die empirisch belegbaren durchschnittlich höheren Löhne von Männern gegenüber Frauen, die sich dann auch in entsprechenden höheren bzw. niedrigeren Renten niederschlagen. Falk und Kularama weisen dann darauf hin, dass der Gender Wage Gap in der Diskussion über die Benachteiligung von Frauen bislang eine sehr erfolgreiche Rolle spielt hat. Jetzt immer wohl darauf hinaus, genau. Ja, es werden eben verschiedene Sachen rausgelassen, insbesondere eben angerechnete Kinderzeiten. Und insgesamt haben die Frauen da auch also einen höheren Ertrag aus den Rentenversicherungen. Kann man sich ja ausrechnen, weil sie eben länger leben. Also eigentlich bleibt da nichts dran, ne? An dieser Meldung. Ist mehr so eine Ente oder so. Wo habe ich das noch mitgebracht? Ich glaube. Achso, genau. Ja, da heißt es im Prinzip nur, dass sie auch eine Studie gemacht haben und festgestellt haben, dass Frauen nicht ganz so stressresistent sind und nicht ganz so wettbewerbsfest sind. Denn sobald Stress und Wettbewerb irgendwie auftauchen, lassen Frauen eher nach und stellen sich dem Wettbewerb dann nicht so richtig, ne, dem Stress dann auch nur bedingt, weil sie eben dann ein bisschen nachlassen. Ja, keine gute Kombination, stellt hier die Max-Planck-Gesellschaft fest. Das stimmt wohl. Also besser können die immer so vor sich hinarbeiten, offensichtlich. Ja, aber ich dachte, Frauen sind gleich wie Männer oder besser. Das hat mir der Feminismus beigebracht. Ja, die sind so gleich wie die Männer, die auch von Stress im Wettbewerb dann abgelenkt werden. Nee, du siehst das einfach falsch. Die sind besser, weil sie halt sich dem kapitalistischen Prinzip des Wettbewerbs entziehen. Deswegen sind sie bessere Menschen. Das ist schon richtig. Das stimmt. Ja, hier hat ein Professor der Gender Studies gestanden, sozusagen. Ich meine, er hat das im Buch geschrieben, dass er sich vieles von seinen Theorien nur ausgedacht hat, von seinen Gender Studies Theorien. Wer hätte das gedacht, ne? nur aus so einer Ebene, das dann eben auch mal bestätigt zu bekommen, sozusagen, eben von so einem Professor. Ja, wobei theoretisch denken sich ja alle ihre Theorien aus. Ja, er hat das aber auch ein bisschen begründet, damit diese qualitativen Studien gemacht werden. Qualitative Studie heißt ja im Prinzip nur, ja, dass ich irgendwie nicht genug habe, um quantitativ eine Aussage zu machen oder so. Mhm. Das heißt, mehr so anekdotische Evidenz. Ne? Mhm. Da wird dann eben von Einzelergebnissen oder Einzeleindrücken ja, auf, weiß ich nicht, was zurückgeschlossen auf eben Zusammenhänge auf globalere oder größere. Ja, ja, hier ging es ja nicht direkt um Gender Studies, sondern um diesen Konstruktivismus, der ja quasi den Gender Studies Kram zugrunde liegt, ja. Ja, und der Typ hatte irgendwie einen langen Artikel auch geschrieben, meine ich, bei Quinteljung, den wir ja verlinken. Und der Arne hat daraus einiges übernommen und übersetzt. Ich meine, er hat das auch noch woanders gefunden. Ja. Ja, aber sehr geil. Ich meine, wenn er sich das ausdenkt, wieso soll man nicht davon ausgehen, dass andere sich das auch ausgedacht haben? Und ja, was soll man überhaupt mit dem Kram, ne? In Amerika ist es jetzt wohl so, dass auch viele von den linken Universitäten die Türen einfach zugemacht haben, weil sie keine Finanzierung mehr bekommen haben. Sehr gut. Jo. Und sowas droht dann natürlich, wenn man solche Dinge produziert. Solche Luftblasen. Wir kommen jetzt zu einem dem Gerechtigkeitsthema, würde ich sagen. Martin Luther King, Geberseite. Jetzt kommt endlich die richtige Gerechtigkeit. Wir sind bei dem Punkt 15. Entschließung zu den Ermäßigungstatbeständen in der Umsatzsteuer. Antrag des Freistaats Thüringen, dem die Freie Hansestadt Bremen beigetreten ist. What the fuck? Das Wort ist Erschließung. Professor Dr. Hoff aus Thüringen. What the fuck? Ich habe im ersten Moment Erschießung gehört und dachte mir, was? Nein. Oh Gott. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die wollen das jetzt nicht wirklich in den Bundestag einbringen, oder? Nur doch, das wollen sie. Hör zu. Das wollen Sie nicht, oder? Das wollen Sie. Oh, hör zu. Das ist Professor Dr. Benjamin Emanuel Hoff. Langer Name. Und jetzt kommen Sachen, wo ich mir denke, super, dass ein Professor Doktor sowas erzählt. Der Bundesrat ist da, hat Ministerpräsident Bouffier als Sitzungsleiter, weil die Tribüne der Besucherinnen und Besucher sehr voll war, in so einer Strichdrucksache erklärt, was wir eigentlich gerade abstimmen. Ich glaube, dass wir in dieser Bundesratssitzung über sehr lebensweltliche Themen sprechen. Und wir haben das bei der Frage, wie mit dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen umgegangen wird, im Hinblick auf die Möglichkeiten sozialer Netzwerke und Fotografie schon sehr ausführlich gehabt. Wir haben an einem Tag, in dem international auch in Deutschland unter der Überschrift Friday for Future große Streik- und Demonstrationsmaßnahmen sind. Und wir reden auch hier über ein Thema, das in dem vielerlei Aspekte drinstecken. Wenn wir als Freistaat Thüringen und mit Unterstützung des Landes Bremen dafür werben, dass die Umsatzsteuer-Tatbestände überprüft werden, dann geht es auch wieder um die Frage, was eigentlich Gerechtigkeitsaspekte sind. Komm zur Sache! Aber es geht auch das ist ja nicht darum, zu ertragen, der redet seit 2 Minuten und hat noch nichts gesagt. Greta, bla bla, Demonstration. Ja, aber die ganze Welt wird jetzt gerettet. Ja, das ist die Gerechtigkeit. Sag was ich eigentlich doch. Gerechtigkeitsaspekte sind. Aber es geht auch vielleicht darum, dass wenn unter dem Begriff der Tamponsteuer über den Sachverhalt gesprochen wird, dass Hygieneartikel für Frauen einer 19-prozentigen Mehrwertsteuer unterliegen, während das in anderen Ländern schon längst nicht mehr der Realität entspricht. Was vielleicht auch ein Ausdruck davon ist, dass es in Deutschland offenbar noch nie eine Bundesfinanzministerin gegeben hat, die sich diesem Thema angenommen hat. Echt? Werden meine Rasierer dann auch nur noch mit 7% besteuert? Ja. Weil sonst gehen wir nämlich vors Verfassungsgericht. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, das hat doch mit Gerechtigkeit nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Überleg doch mal die Greta und Fridays for Future und Gerechtigkeit. Und eine weibliche Finanzministerin. In anderen Ländern sind wir schon weiter. Das finde ich für einiges eine super, super Argumentation. In anderen Ländern sind wir schon weiter. Also kannst du halt auch sagen, so ja, hier im Iran, wenn wir vorhin hatten, da laufen die Frauen schon mit Kopftuch rum. So, die sind schon weiter. Also will ich das jetzt Verschleierungspflicht jetzt. Oder was? Also das mit dem in anderen Ländern sind wir schon weiter, gab es auch in den 20er Jahren in der Eugenikdebatte. Da hieß ja, ja, USA hat das schon umgesetzt, die sterilisieren bereits, in anderen Ländern ist man da schon weiter. Das ist ein tolles Argument. Bei der Beschneidung von Jungs haben sie gesagt, wir wollen nicht vorangehen mit solchen Dingen. Mhm. Immer wie man es braucht. Ja. Ja, genau. Aber es hat ja auch mit Gerechtigkeit nichts zu tun. vielleicht ein notwendiger Sachverhalt. Aber die Ungerechtigkeiten, über die ich hier sprechen möchte, die finde ich mit dem plastischen Begriff der Tamponsteuer sehr gut zusammengefasst werden, finden auf unterschiedlichen Ebenen statt. Wir sind damit konfrontiert. Tamponsteuer. Ja, eben. Also was war das? 6 Euro? Im Durchschnitt 6 Euro pro Frau und Jahr. Ne? Finden über, auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, über das ganze, Euro im Jahr macht es aus. Über das ganze Leben. Hinweg irgendwie 300 Euro oder so. Ja, aber höchstens, ja. Und vor allem auch der klassische Begriff Tamponsteuer. Klassischer Begriff, wie alt ist der? 3 Jahre? Klassisch hat er nicht gesagt. Ich glaube, er hat irgendwie, was hat er gesagt? Also gibt der Begriff einfach überhaupt nicht. Das ist eine schlichte Erfindung. Nicht mehr, der ja, es ist ein Talking Point. Es ist einfach nur ein Talking Point. Ja, klar, ja. Realität entspricht, ist vielleicht auch ein Ausdruck davon ist, dass es in Deutschland offenbar noch nie eine Bundesfinanzministerin gegeben hat, die sich diesem Thema angenommen hat. Er lässt sich für so eine Scheiße einspannen. Ne? Ein notwendiger Sachverhalt. Aber die Ungerechtigkeiten, über die ich hier sprechen möchte, die finde ich mit dem plastischen Begriff der Tamponsteuer sehr gut zusammengefasst. Ja, plastisch gesagt, nicht klassisch. Ach, weil, plastisch, okay. Ja, und ich finde aber, also Thüringen... Aussage, die er gerade getätigt hat, dass es keine Frau gab, die das gemacht hat. Also, ne, da kommt der kleine Frauenfeind hervor. Ja, ja, genau. Jeder weiß ja, die Frauen würden sofort sich alles günstiger machen, weil die einfach bessere Politik machen. Die sollen einfach Steuern, brauchen wir, müssen wir Steuern bezahlen wie die Männer? Ich glaube nicht. In seiner Biografie. Ministerin und Minister. In seiner Biografie steht Minister for Culture und er ist bei den Linken. Ich bin getriggert. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja sowieso Thüringen halt, das Rot-Rot-Grün, ne? Oder das ist nur Rot-Rot. Oh, du kannst eine Frage stellen. Ja, so oder so. Rot auf jeden Fall. Fasst werden, finden auf unterschiedlichen Ebenen statt. Wir sind damit konfrontiert, dass seit 1968, einem Jahr, in dem es ja insbesondere auch frauenpolitisch durchaus Aufbrüche gegeben hat, Menstruationsprodukte, der einem Umsatzsteuersatz von 19% unterliegen. Und dass es offenbar seitdem keine durchsetzungsfähige Initiative gegeben hat, diesen Sachverhalt zu überprüfen und vielleicht einfach weiterzugehen, so wie es das Europäische Parlament gefordert hat, so wie es auch in anderen Ländern bereits passiert, dass man nicht nur diese Produkte in den Mehrwertsteuersatz reduziert, das sind alles First World sondern Länder, ne? Das insbesondere das sind aber alles First World Länder, sage ich, das ist ja auch ein First World Problem, ne? Öffentlichen Orten diese Produkte auch kostenfrei zur Verfügung stehen, an Universitäten, in Schulen. Meine Güte, typisch kostenfrei, jawohl. Typisch linker Blödsinn. Mach alles kostenfrei. Kostenfrei, ÖPNV. Ich möchte gerne kostenfrei Rasierer mitnehmen. Und ich habe für Sackjucken bekomme ich Marihuana verschrieben, das will ich auch kostenfrei einsammeln. Weil Gründe und linke Politik. Ah, oh, meine Güte. Und dann, weißt du, dann gibst du das kostenfrei raus und dann musst du am Ende wieder Steuern einnehmen, um das überhaupt verteilen zu können. Und ehe du dich versiehst, lebst du in Venezuela. Hm. Dass Frauen mit geringem Einkommen, beispielsweise im Regelsatz SGB II, für Gesundheitspflege 16 Euro im Monat vorgesehen sind. Ja, weißt du, warum das so ist? Weil dieses Zeug spottbillig ist. Weil so ein Tampon-Ding einen Bruchteil von einem Cent irgendwie kostet, wenn man es runterrechnet. Deswegen 16 Euro. Ja, da kenne ich ganz andere. Was ist auch für eine soziale Entlastung, ey, 16 Euro. Und da jetzt, selbst wenn das komplett ersetzen würde, das bringt ja auch nicht gerade viel, bringt ja auch nicht richtig mehr vorne, aber so finanziell. Es gibt schon ein grundsätzliches Problem bei so Erstattungen von solchen Sachen, dass die monatlichen Kosten in der Regel nicht gedeckt werden. Aber bei Tampons ist das. Ja, ich glaube, da gibt es noch andere medizinische Utensilien, wo das vielleicht wichtiger wäre. Oder andere Hygieneartikel. Na, man kann das kaufen. Der sogenannten Reduzierung der Umsatzsteuersatzes für diese Produkte kein Randthema. Es ist ein Thema, in dem es auch um Gerechtigkeitsfragen und um Zugang für diese Produkte geht. Das wäre mal interessant, inwiefern das gerecht ist. Also, und vor allen Dingen. Ja, also was da die Ungerechtigkeit ist. Die bezahlen es also genauso wie andere Leute auch. Sagen, was die Ungerechtigkeit ist. Aber ich meine, was anderes als daher, im derzeitigen System ist für medizinisch notwendige Sachen eine Pauschale, die die monatlichen Kosten deckt, noch nicht gegeben. Das ist eine Ungerechtigkeit. Aber der Herr meint ja, dass die Ungerechtigkeit nur bei Damen-Tampons besteht. Also es wäre, ich würde sagen, eine Steuer, eine Ungerechtigkeit, wenn Damen-Tampons komplett bezahlt werden würden, aber medizinisch notwendige andere Artikel nicht. Gerechtes, was Arbeit schafft, ist meine Meinung. Soziales, das ist aber nur ein Bereich der Ungerechtigkeiten im Bereich der Umsatzsteuer. Und mein Ministerpräsident weist gerne darauf hin, dass sein Hund, der in der Thüringer Presse gerne als First Dog bezeichnet wird, namens Attila, er hat übrigens einen eigenen Twitter-Account, vielleicht relevant, dass dessen Tiernahrung mit einem reduzierten Umsatzsteuersatz von 7% günstiger als Babynahrung ist. Lass ihn noch Tampons fressen. Wie Deutschland Hundefutter günstiger besteuert wird als Babynahrung, stellt sich schon die Frage, über welche Wertschätzung wir eigentlich sprechen, wenn wir den Begriff der Familienförderung so gerne im Munde führen. Ich will diese doppelte Mehrwertsteuer war von vornherein eine scheiß Idee. Ich finde, das war eine von vornherein eine scheiß Idee, zwei Mehrwertsteuersätze einzuführen. Da sind doch schon irgendwelche Händler drin gescheitert, sozusagen. Ja. Also ich würde sagen, es ist an sich schon gut, wenn notwendige Produkte weniger besteuert werden. Die Frage ist natürlich immer, was sind notwendige Produkte? Aber hier, gleiches Argument, der redet hier über Frauentampons. Es gibt sehr viele medizinische Sachen, die auch nicht von der Mehrwertsteuer befreit oder reduzierte Mehrwertsteuer drauf haben. Es ist ein generelles Problem, dass hier bei an Frauentampons anzumachen. Das macht mich wirklich... Macht mich gerade wirklich sauer, weil ich das eine einseitige Sichtweise, ne? Und das ist eine ganz, ganz große Baustelle an sich. Aber das ist hier so wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird. Ja, es liegt halt auch daran, dass es für diese reduzierten Mehrwertsteuersatz ja auch keinen so richtigen, also nicht den einen Grund halt eben gibt, ne, warum das gemacht wird, sondern das wurde halt bei allen Sachen irgendwie willkürlich festgelegt, so wie die Leute halt irgendwie gemeint hatten, dass es irgendwie sinnig ist, wo sie sich irgendwie denken, so ja, hierfür geben die Leute nicht so viel Geld aus, das ist irgendwie so, dass man dann irgendwie, also irgendwelche Schnittblumen und Zeitungen und so ein Kram. Ja, das hat aber auch für Branchen, denen es schlecht geht oder so, glaube ich, ein bisschen gedacht. Ich weiß es nicht genau. Ja, da hat man das halt irgendwie festgelegt. Zum Beispiel der Babynahrung gebracht und da kann man sich gerne wirklich drüber streiten. Aber ich sag mal ein Beispiel. Sachen, die medizinisch notwendig sind. So, warum nicht das? Das ist doch eine sehr einfache Regelung beispielsweise. Ja, das würde ja eine Abstraktionsleistung voraussetzen, Preis. Das kannst du nicht verlangen. Ja, ich das will nur, also das darüber, was medizinisch notwendig ist, kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten. Aber ich will nur darauf hinaus, dass es halt eben diesen Begriff der Notwendigkeit in diesem Umsatzsteuergesetz ja überhaupt gar nicht gibt. Also das behaupten sie zwar auch immer wieder, dass es irgendwas mit Luxus zu tun hätte, aber das stimmt überhaupt nicht. Also zumindest nicht mit dem deutschen Umsatzsteuer. Absolut willkürlich. Total willkürlich. Luxus, ey. Nonsens, ja. Ich meine, die Unterscheidung zwischen Innenhaus und Außenhaus. Hier im Plenum, auch auf der Besuchertribüne, aber auch in den Übertragungsmöglichkeiten des Bundesrates deutlich geworden ist, warum der Freistaat Thüringen und das Land Bremen dringenden Überarbeitungsbedarf im Bereich der Umsatzsteuerfestlegung sehen. Und ich würde mich freuen, wenn alle Länder hier im Bundesrat eine solche Initiative unterstützen würden. Vielen Dank. Steuern sind Raub. Mehrwertsteuer abschaffen. Das wäre mein Programm. Ich weiß auf jeden Fall, warum die das so sehen. Ja, weil das als rot regierte Länder sind, die sich um so einen Humbug kümmern und das dann Gerechtigkeit rot nennen. Rot. Weißt du? Periode. Ja, genau. Was ist der X-Ray? Ist ein Right-Wing Talking Point? Mehr Babys statt Hunde, dafür billigere Babynahrung. Also auf jeden Fall, die Sache haben sie jetzt noch nicht verabschiedet, die ist jetzt erstmal nur im Ausschuss. Das liegt natürlich auch daran, weil das nur zwei Bundesländer, eins davon sehr klein, da jetzt eingebracht haben. Also die Nummer hat jetzt nicht so gute, also der würde ich jetzt nicht so eine gute Prognose ausstellen, sagen wir es mal so. Aber ich wette... Ja, aber ich sehe das kommen, dass sie das ein zweites Mal im Bundestag besprechen, das allein ist ja totale Zeitverschwendung, ey. Ja, also Quatsch. Ich denke auch mal eher, dass das, wenn dann wahrscheinlich aus dem Bundestag auch rauskommen wird, die Nummer. Also jetzt unabhängig vom Bundesrat. Ja, dieses hier von mir nur als Leseempfehlung. Ich hatte jetzt diese Woche hier diesen, also vom NDR erst einen Beitrag hier mit der Frau Witzorek gefunden, der hier nämlich auch verlinkt ist. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist ein Pro und Contra in dieser Sache. Also in dieser Stelle durfte sich nicht nur Frau Witzorek hier äußern und sagen, dass diese geschlechtergerechte Sprache total wichtig ist, sondern auch diese Dame hier durfte sich äußern. Das ist die Hanna Lühmann von der Welt. Und die hat hier einen sehr guten Essay geschrieben, warum die Sache halt eben nicht so eindeutig ist und was das so auch für, ja, also was es da für Gegenargumente gibt. Und das fand ich sehr löblich vom NDR, dass sie hier die Nummer nicht nur in ihre eine Richtung gemacht haben, weil ich sage deswegen ihre Richtung, weil wir hier schon so viele so viele Beispiele hatten vom Deutschen Journalistenverband und diesen ganzen Sachen, wo sie darüber reden, als wäre das das Nonplusultra und als müsste man das unbedingt tun. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass diese geschlechtergerechte Sprache durchaus als die Richtung unseres deutschen Journalismus so ein bisschen zu verstehen ist. Und deswegen will ich das hier auch löblich erwähnen, dass sie hier mal jemanden was Vernünftiges haben schreiben lassen, gleichberechtigt dazu. Ist die Frau Lühmann jetzt bestimmt gesperrt bei der Zurück, ne? Kann sein, ja, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt noch nicht, dass man ihr jetzt rechte Tendenzen unterstellt hat oder so, aber wundern würde es mich nicht. Ja. Bucht. Bucht. Ach ja. Ja, die Frauen in der die Union drängeln noch. Ja, die Frauen also, Union, ja, das ist ja... Da fällt mir der gute Spruch ein, Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Okay. Wir bringen die Frauen jetzt auch den Zwiespalt in die Union selber. Also in anderen Parteien ist das schon nichts drin, aber... Ja, ich meine, das haben wir hier auch schon häufiger thematisiert, dass die Frauenunion ja mit den ganzen anderen größeren Parteien, mit Ausnahme der AfD, in diesen Frauenräten, diesen sogenannten, drin sitzt. Und dass aus denen halt eben immer alles ein Ding rauskommt. Ne? Und hier im Hintergrund sieht man es auch schön, was ich am schönsten finde an dieser Frauenunion, ist dieses Kürzel, was die haben, mit diesem schönen Ausrufungszeichen dahinter. Und das muss man auf jeden Fall Englisch lesen, ne? Immer Englisch lesen. Ne? FU Ausrufungszeichen, genau so ist das. Und ich erinnere da nochmal an den Vortrag von Herrn Amthor damals im Bundestag, den wir uns hier auch angeguckt hatten, wo er da dieses Pamphlet aus Brandenburg hochgehalten hat und gesagt hat, das wäre nicht nur bunt illustriert, sondern auch, wie hat er gesagt, auf jeden Fall Kikifax, irgendwie Kikifax, verfassungsrechtlicher Kikifax oder so. Ja, und da gab es dann diesen Zwischenruf von der Frau Högel, war das, glaube ich, von der SPD, die dann irgendwie gesagt hat, wir wollen das aber, weil er gesagt hat, wir wollen das nicht. Und die Frau Höge hat dann dazwischen gerufen, wir wollen das aber und ihre Frauen wollen das auch. Und das ist natürlich wirklich wahr. Die Frauen von der CDU wollen das natürlich auf jeden Fall. Und das wundert niemanden, der halt eben weiß, dass die FU, Ausrufungszeichen, ja auch mit den Frauen in der SPD und den Frauen bei den Grünen und den liberalen Frauen von der FDP und den Frauen in den Linken da in diesen Räten hockt und die sich da halt ihre Sachen überlegen, die sie gerne haben wollen und die dann in sämtliche Parteien reintragen und dann ist auf allen Kanälen mal wieder das Gleiche. Wenn die Frauen dran wären richtig, dann hätten wir auch totale Harmonie. Mhm. Auf jeden Fall. Und Rückstand und Kollektivismus und... Ja, den habe ich nur gefunden, so durch Zufall. Ich habe den noch nicht gemacht. Test, sag ich mal, vielleicht. Habt ihr Lust, Feminismus-Test machen? Ich würde sagen, das machen wir, wenn alle irgendwie in unserer Freizeit oder so, oder nee, vielleicht, wenn wir mal nicht so viele Quellen da haben. Aber ich hatte den auch schon gesehen. Allein die Tatsache, dass es da Marxist-Feminism als Auswahlmöglichkeit gibt, würde ich sagen, spricht dafür, dass es ein objektives, ein objektiver Test ist. Ja, und der kulturelle Feminismus ist direkt neben dem marxistischen Feminismus. Ja. Wenn man 50-50 in beiden hat, dann kann man FU beitreten. Kulturmarxistisch dann? Dann gründet man den kulturmarxistischen demagogischen Unionsflügel, mit C geschrieben natürlich. Ja, wer Bock hat, kann das auf jeden Fall mal machen da und sich als seinen Feminismus testen, wie stark der ist oder so, in welcher Ecke der gehört. Jo. Warum die große Koalition die Unterhaltsreform verschleppt? Ja, warum? Das wird gar nicht so richtig gesagt in dem Artikel, meine ich. Farbenbilder macht oder was? Warum? Das wird gar nicht so richtig gesagt in dem Artikel. Das heißt nur, auf eine Anfrage von der FDP hätte die Regierung gesagt, ja, wir arbeiten noch dran. Wie lange sie noch dran arbeiten, haben sie nicht gesagt. Und was sie da genau machen, was das irgendwie, ob da, was das verschleppt, das stimmt so nicht. Das steht leider nicht in dem Artikel. Nur, dass es verschleppt wird, beziehungsweise dass da die Regierung aktuell nicht dran will an das Thema, finde ich relativ offensichtlich, auch wenn sie sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, angeblich. Ja, das ist ein Artikel, den der Arne Hoffmann eingestellt hat, und zwar in Erinnerung an ja, seinen bestgelesenen Artikel, beziehungsweise weil er eben 15 Jahre jetzt Bestand hat mit seiner Webseite. Und das ist der bestgelesene Artikel, und da geht es vor allen Dingen darum, was den Frauen versprochen wurde im Koalitionsvertrag und was den Männern. Und wenn man dann scrollt und scrollt und scrollt, dann kommt man an den ganzen Versprechungen für die Frauen vorbei, bis man an einen einzelnen Satz gerät, der dann für die Männer gemacht ist. Da ist er. Zeitgemäße Gleichstellung nimmt auch Jungen und Männer in den Blick. Ja, eigentlich hätte es soweit schon fast belassen können. Auch sie müssen Teil, sie müssen sich auf gesellschaftliche Entwicklung und neue Anforderungen einstellen, natürlich. Das wollen wir politisch unterstützen. Also im Prinzip sehr unkonkret. Und klar braucht man da eben nicht viel erwarten dann als Mann von so einer Regierung. Aber die FDP meinte eben trotzdem, dass sie das mit dem Unterhalt fragen wollte. Liegt eben, ja, ist noch in Arbeit, ne? Man muss das nicht diskutieren, offensichtlich. Nochmal 20 Jahre wahrscheinlich. Algorithmen und die automatisierte Diskriminierung. Oh mein Gott. Stellen wir uns mal die Frage, was ist denn ein Algorithmen? Ja. Das ist eine Mayonnaise. Ja, schickt ja eine Kerbe, die wir schon öfters hatten. Ne? Die Algorithmen, die heute mit gewissen Datenbasen ausgestattet werden, die haben Biases. Ja? Die solche Artikel hängen sich ja gerne an sowas auf wie: ganz viele weiße Programmierer machen Facial Recognition Software und bei der Gesichtserkennung können Schwarze dann nicht so gut unterschieden werden wie Asiaten oder Weiße oder Mexikaner oder sonst irgendwas. Halt wegen der Hautschattierung schlägt das auch wieder in diese Kerbe. Genau, also gleich das erste Beispiel ist der Seifenspender, der Schwarzen keine Seife geben will, weil ihre Haut zu dunkel ist für die Einstellung der Fotorezeptoren und so ein Blödsinn. Es ist halt auch ein Belltower-Artikel, also Amadeo-Antonio-Stiftung. Was ich an interessanten Dingen rausgezogen habe, war, dass es jetzt mit civic.net ein Projekt der Amadeo-Antonio-Stiftung gibt, das sich unter anderem mit Diskriminierung im digitalen Bereich befasst. Da muss ich auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist auch das, was ich gewarnt habe, dass die Gefahr nicht das ist, weil das sind einfach Fehler, die passieren, aber wenn jetzt gegengesteuert wird, wird ja nicht nur gegengesteuert und es wird neutral gemacht, sondern mit solchen Organisationen wird direkt forciert, dass auf wissenschaftlicher Ebene ein anderer Bias eingearbeitet wird. Ja. Das ist die Gefahr bei solchen Sachen. Ich meine, das ist eine echte Gefahr. Ja, und ich sehe halt die Gefahr, dass nicht nur, dass halt Fehler passieren, das passiert halt. Ja, sowas wie, dass Schwarze nicht erkannt werden, das ist ja kein Rassismus, sondern das ist einfach ein Fehler im Produktionsprozess. Aber jetzt soll aktiv gegengesteuert werden da. Das wird sehr gefährlich werden, weil diese Algorithmen, die werden sehr viel entscheiden in unserer Zukunft. Und alle Algorithmen der Zukunft haben als Datenbasis das, was heute gemacht wird. Jetzt, heute. Das ist echt traurig. Wie sagt der Typ von der Amadeo hier, dass halt diese Algorithmen werden von Menschen geschrieben, die meist einer privilegierten Gruppe angehören, die sich ihrer Diskriminierung nicht zwingend bewusst sein oder sich dieser Diskriminierung nicht zwingend bewusst sein müssen. Also dadurch, dass halt gut ausgebildete Menschen an den Algorithmen arbeiten, sind die schon wieder in sich böse, weil sie dann Frauen, Behinderte, Ausländer, zum Beispiel hier am Beispiel der österreichischen Arbeitsvermittlung per Algorithmus. Ich verstehe nicht, wie man so ein wichtiges Thema schon von Anfang an mit diesem ganzen Mumpitz belasten kann. Nun, es wundert mich ja nicht, aber wie gesagt, Fehler können passieren, Fehler kann man korrigieren, aber was die wollen, ist überkompensieren. Ne? Nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichstellungsforcieren. Ja, letzte Woche hatte ich ja schon berichtet von diesem Bericht vom Zentrum für intersektionelle soziale Gerechtigkeit hier aus Deutschland. Und jetzt wurde dieser Bericht vorgestellt und ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass dieses Zentrum für Migrationsforschung oder wie das hieß, was da dran beteiligt war an dieser ganzen Sache, ja, das gehört zum Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Das wusste ich letzte Woche auch noch nicht. Und hier ist auch natürlich das schöne Logo von denen hier auf dem ersten Bild von oben, von links. Und ja, also unsere Bundesregierung beteiligt am intersektionellen Zentrum. Das finde ich gut, oder? Wie findest du das, Erde? Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Also, dass wir in Deutschland gar keine Abwehrmechanismen gegenüber einer Foreign Ideology haben, die sich hier einschleicht. Also, ey, ich finde das klasse. Also, und die Dame in der zweiten Reihe rechts von der Mitte, die haben der Ebel und ich auch schon mal in Natur gesehen. Das ist die Chefin von dem Zentrum für Intersectional Justice. Die war auch da bei der Kimberly Crenshaw. Critical Race Theory, tralala. Justice, um Recht geht's da. Nee, Critical Race Theory, um Critical Legal Studies, also um eine Reform der Justiz, dass zum Beispiel Farbenblindheit aufgehoben wird und intersektionale Bevormundung mit Quotas für Minderheiten ins Grundgesetz verwoben werden. Also daran arbeiten die. Justice also, im Sinne von Gerechtigkeit meinen die, nicht im Sinne von Recht. Genau. Also. Ja, das ist so unabhängig sind die beiden Begriffe ja nur auch wieder nicht voneinander, aber okay. Externe Kosten. Externe Kosten in der Landwirtschaft, hier geht es im weitesten Sinne um Klimagreteltum. Und zwar rechnet uns hier Foodwatch, das ist eine NGO, die sich halt um unsere Nahrungsmittelindustrie kümmert. Foodwatch rechnet uns hier vor, was unsere Landwirtschaft wirklich kosten müsste, wenn sie die Umweltkosten mit einbezieht. Ich finde es ein bisschen lustig, dass halt gerade auch wieder so sowas als Quelle, die eine offensichtlich mit einer Agenda versehene NGO macht eine Studie und es kommt am Ende genau das raus, was sie wollten, nämlich, dass alles viel, viel teurer werden muss. Das war erstaunlich. Ne, irre, oder? Wahnsinn, ja. Also sie sagen, wenn man jetzt, bisher hätten wir halt immer ohne die realen Kosten, was das Ganze angeht, gewirtschaftet und ihre klaren, die klaren Folgen sind Mehrkosten, zum Beispiel Trinkwasser 45%. Mindestens mehr wäre nötig, um die Umweltschäden oder die Umweltfolgen abzuwenden. Die Landwirtschaft in der EU müsste pro Jahr etwa 77 Milliarden Euro in die Umweltkasse zahlen, für das, was sie an Boden und Ähnlichem und Wasser und so verwendet. CO2, das sie erzeugt. Ah ne, es ist nur der CO2, Entschuldigung, es ist nur der CO2-Ausstoß in die 77 Milliarden. Also nur Klima, nicht mal mehr Umwelt, was kaputt geht. Nee, also die britische und amerikanische Studien schätzen die negativen externen Kosten im Bereich Wasser, Boden, Luftqualität, das wäre das dann, auf etwa 154 britische Pfund pro Hektar Ackerfläche oder zwischen 30 und 95 Dollar. Das natürlich wandert alles in eure Produkte, in euer Gemüse, in euer Brot, was auch immer. Sehr gut. Die Preise für tierische Produkte müssten bei einer Internalisierung ausgewählter externer Kosten deutlich steigen. Konventionelle Milch müsste mindestens 30% mehr kosten. Das ist für mich internalisierter Menschenhass. Ja, hier wird wirklich die Nahrungsmittelsicherheit in Europa gefährdet. Ich finde das unglaublich. Ja, weil die Grundlage der ganzen Sache ist ja, dass die EU einen Refinanzierungspool braucht, den sie über Steuern regulieren kann. Und das ist ja diese ganze CO2-Geschichte. Und wenn man sich überlegt, wie viele Subventionen in den EU-Pool fließen, ja, in diese gemeinsame Agrarpolitik. Ich meine, wenn da 30% Korruption drin wäre, wäre das noch, glaube ich, optimistisch geschätzt. Ja. Und jetzt noch ein zusätzliches Layer mit ein paar Prozent da drauf zu legen, was offensichtlich das, ja, also wie gesagt, hier wird wirklich die Nahrungsmittelsicherheit in Europa gefährdet. Das finde ich unglaublich. Genau wie bei diesen ganzen Mercosur-Verhandlungen jetzt gerade. Ja, das, ja, es hat schon einen Sinn, dass wir diese gemeinsame Agrarpolitik machen. Das machen wir schon, bevor es die Europäische Union gab. Ja, das haben wir schon vorher gemacht, aus einem guten Grund. Ohne das funktioniert die Europäische Union nicht. Aber gut. Ja, also das Thema Wasser, das brennt ja auch immer so unter den Nägeln. Hier haben wir die Webseite vom World Resources Institute. Das ist an sich eine Quelle, die ich nicht unbedingt empfehlen würde. Aber hier ist mal ein Bericht, der ganz interessant ist. Die Studien, auf die sie sich beziehen, die konnte ich leider nicht aufrufen. Die waren nicht in der Paywall. Aber hier haben die von, die benutzen hier den Begriff der grauen Infrastruktur. Und ja, das ist so ein Artikel, der den Begriff der grauen Infrastruktur beinhaltet, finde ich gut. Das ist im Endeffekt alles von Kanälen, Stromleitungen und so weiter. Was halt notwendig ist für unsere Zivilisation. Das, was normalerweise vernachlässigt wird, wo es immer Investitionsstau gibt. So, und es geht hier im Endeffekt, Chris, wenn du ein bisschen runterscrollst, da haben wir eine Weltkarte. Da sehen wir eine Karte von Wasserbelastungen weltweit. Und normalerweise, wenn wir uns diese Wasserknappheitskarten angucken, da sehen wir ja, in Europa ist immer alles grün, weil wir ja sehr viel, es geht ja meistens darum, gibt es viel Wasser oder gibt es wenig Wasser. Aber hier geht es um den sogenannten Water Stress Wert. Und es geht auch wieder um die industrielle Überförderung. Es geht um Investitionsstaue in Infrastruktur, um das Wasser ordentlich zu verteilen. Ja. Und wenn wir hier sehen, sogar in Deutschland gibt es sehr massive Probleme. Wenn du noch weiter runterscrollst, sehen wir verschiedene Länder und Europa auch nochmal im etwas vergrößerten Ausschnitt. Und wie gesagt, hier geht es wirklich nicht um Wasserknappheit oder so, sondern wie wird mit den Wasserressourcen umgegangen? Werden die verschmutzt? Werden die überfördert? Oder werden die einfach verschwendet, weil man kein ordentliches Rohrsystem hat? Ja, ich meine, ein Rohrsystem, was 40 Jahre alt ist, verliert im Durchschnitt 30-40% des Wassers während des Transports. Der Wasserdruck muss extra groß gehalten werden. Das heißt, mehr Wasser, als was beim Verbraucher ankommt, muss quasi irgendwie wieder rezirkuliert werden oder wird meistens einfach in die Umwelt entlassen, was zu mehr Wasserverschwendung und mehr Wasserverbrauch führt. Gerade in Entwicklungsländern ist es ein großes Problem, aber das ist ein Problem, was wir auch in Deutschland haben. Denk mal an die Schweinezucht, und deswegen sieht man hier in Deutschland auch diesen großen roten Fleck, weil wir halt eine sehr große Belastung haben durch Schwermetalle und durch andere Sachen, durch Fäkalien von Schweinen und aus der Farmwirtschaft, und weil das Rohrsystem in Deutschland weit extrem marode ist. Ja. Ein interessanter Blick auf diese ganze Wasserthematik. Und nochmal, die graue Infrastruktur, wenn ihr das in einem Artikel seht, dann guckt euch den genauer an. Das ist für mich immer ein Hinweis, dass es ein lesenswerter Artikel ist. Auch wenn die Quelle, wie gesagt, das World Resources Institute, würde ich sonst nicht unbedingt empfehlen. Aber der Artikel ist schön und hat interessante Bilder. Wenn ihr noch gucken wollt, ne, in Deutschland hat das halt mit der Schweinezucht und mit der Monokultur der Landwirtschaft zu tun. In anderen Ländern gibt es andere Probleme, wenn ihr da gucken wollt, wie es in verschiedenen Ländern ist. Und Deutschland ist weltweit von 190 getesteten Ländern auf Platz 62. Also nicht im Besten. Nicht im Besten, wie wir mit unserem Wasser umgehen. Wir haben zwar reichlich, aber wir gehen nicht gut damit um. Mehr Investitionen in Infrastruktur. Turns of Rocks Gay oder so. Ich weiß nicht, das bezog sich jetzt hauptsächlich auf Abwasser, oder? Und da sind ja dann teilweise tatsächlich auch die Östrogene drin. Mit allgemein. Okay. Naja, auf jeden Fall muss Deutschland ein neues Kraftwerk bauen, um Spitzen abzufangen. Und deswegen baut die Transnet Baden-Württemberg, heißt es, glaube ich, jetzt ein Ölkraftwerk. 400 Millionen Euro, meine ich. Sehr ja, gut. Ne? Kohle müssen wir aussteigen, Atom müssen wir aussteigen, und dann bleibt natürlich nur noch Öl, ne, und Gas, ist klar. Ja, das geht ja nicht um die Spannungsspitzen, also es geht auch um die Spannungsspitzen, aber es geht auch darum, dass die Frequenz ausgeglichen werden muss. Mhm. Ja, und dass der Ausgleich auch Strom kostet, ja, von Wind und Solarkraft, ja. Das muss ja auf ein anderes Level, wenn ich jetzt falsch sage, gemacht werden. Das alleine kostet Strom und das geht nur mit Regelbahnen, das heißt Öl oder Gas. Aber dass sie jetzt wirklich ein Ölkraftwerk bauen, ist schon krass. Normalerweise machen sie einfach. Auch. Ja, und offensichtlich kann man nicht mal 30 Windräder hinstellen, die es dann abfangen. Ja, klar. Das ist ja auch dafür da, wenn eben kein Wind weht. Ne? Die Windräder, die das abfangen, um den Strom ins Netz einzuspeisen, muss er ja reguliert werden. Und diese Regulation, die braucht halt auch wieder Strom. Und die braucht auch gewisse andere Technik und gewisse komische klimaschädliche Gase. Aber da kommen wir später zu. Ja, es ging schon aber auch ein bisschen darum, die Kapazität da im Zweifelsfall aufrechtzuerhalten, meine ich. Nicht nur für Spannungsspitzen, beziehungsweise nicht nur zur Glättung oder Einphasung. Ja, außerdem stand in dem Artikel auch noch drin, dass es da eine Kontroverse drüber gibt, über die Vergabe von dieser Baugeschichte, weil das wohl irgendwie die Tochtergesellschaft oder so von der gleichen Gesellschaft, dass das betreibt oder irgend so ein Ding. Ja, ich fand es überhaupt erstaunlich, dass sowas überhaupt gebaut wird zurzeit. Ich dachte, wir bauen so Schweinereien nicht mehr. Also direkt schleudern. Ja, dass die wirklich Öl bauen, wundert mich auch, weil wir setzen eigentlich auf Erdgas. Aber gut, da gibt es auch eine Kontroverse drum. Fridays for Future. Kommen wir zu Fridays for Future, ja. Ich hatte am Freitag einen freien Tag, also nicht nur an dem Tag. Ich habe mir nicht extra frei genommen, um da hinzugehen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon frei habe, kann ich auch einfach mal da hingehen. Und dann war ich jetzt also bei dem großen Fridays for Future-Ding bei mir in Hannover und habe hier diese Bilder gemacht, die ihr seht. Und Kamera ausprobieren, ne? Ich gehe das einfach mal durch und also hier sieht man halt so ein paar von den Plakaten, die Leute hier hatten, irgendwas mit Plastik und hier ist so eine Faust. Da waren ja so richtig Leute. Ich glaube, das waren ziemlich viele Leute. Gewesen. Mhm. Da waren sehr viele Leute, also das ist ja immer ein Ausschnitt von dem ganzen Treiben da. Ich habe das ja immer nur so einzeln und auch die, ich habe gar nicht alle gesehen, die standen noch komplett die Straße hoch und runter. So weit konnte ich gar nicht gucken. Okay. Bei mir steht, jeder Baum zählt. Auf jeden Fall. Jeder Baum zählt. Bis wie viel zählt er? Bis 14. Für jeden Ast ein. Ja, hier gibt es die Christen for Future. Die liefen da auch rum. Und die Fahne hier, die in Blau, ist von Extinction Rebellion. Kannte ich gar nicht, also Extinction Rebellion schon, aber die Fahne jetzt nicht. Aber als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wird das wohl das Logo von Extinction Rebellion sein? Habe ich nachgeguckt und war natürlich so. Und die liefen da halt auch so zwischendrin, aber ich will das jetzt auch nicht, also ich habe zwei von denen gesehen, was jetzt nicht gerade viel ist, aber ich habe halt auch nur einen Ausschnitt von der ganzen Meute gesehen. Also ich weiß nicht, wie viele Extinction Rebellion Leute da noch rumgelaufen sind, beziehungsweise auch ohne Fahne. Aber das war hier halt Extinction Rebellion in dem ganzen Kram. Und die hat irgendwie Blümchen im Haar. Alles so ein bisschen, ja, Festival-Atmosphäre, will ich fast sagen. Irgendwie die Plakate waren halt so mit die Welt geht unter und tralala. Und ja, aber das ganze Treiben da war eher so ein Yippie, wir sind hier, wir sind die Guten und... Und ja, Zivilgesellschaft, ne? Diese ganzen Reden da auch alle und mit her und ach, und dann kommt ja und dort und tralala und ja, also hier auch wieder Extinction Rebellion und hier mit diese Fahne da in Gelb, die man so ziemlich in der Mitte sieht, das Atomkraft, nein, danke, Fahne, also weil CO2 wollen wir ja nicht, aber Atomkraft wollen wir nicht. Hier ist aber einer aus dem Dachboden rausgeholt, ne? Rausgekramt. Nee, ich glaube, die Leute gehören, ich kannte die eigentlich schon, die gehören, glaube ich, zu den Grünen, die hatten. Also, die laufen da andauernd drum. Wenn man auf so ein paar Demonstrationen geht in der gleichen Stadt, dann kennt man so die Pappenheimer, die immer wieder da sind. Ja, hier stand irgendwas von Umdenken jetzt, Verzichtskultur ist sexy. Das wage ich zu bezweifeln, aber gut. Auf jeden Fall, Verzichtskultur, damit konnten wir schon immer gut pumpen. Ja, genau. Back to the roots oder so. Und zwar zu Fuß heute mal. Genau, er hat hier Eat Veggies, not Animals. überhaupt generell alles viel Englisch so bei dem ganzen Kram. Also gab natürlich auch deutsche Transparente, aber ich würde sagen, es war so 50-50, also richtig viel Englisch for the global people. The global village and the hegemonic cultural power of the United States. Ja, genau. Und also bevor diese ganze Ansammlung sich da gesammelt hat, also das war irgendwie so organisiert, dass die so aus vier Richtungen waren es, glaube ich, irgendwie da hinmarschiert sind zu diesem Platz. Und die eine Gruppe von denen hatte ich schon so ein bisschen begleitet. Und was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, sind diese Parolen einfach. Du hast da wirklich so Kinder dabei, irgendwie, die irgendwie Parolen vor sich hin quietschen. Also rufen kann man das auch nicht mal nennen, mit ihren kleinen Kinderstimmchen. Keep them down, habe ich gehört. Wo irgendwie Worte wie Bonzen drin vorkommen, wo mir richtig komisch geworden ist dabei. Also, ja, fand ich schon ein bisschen beängstigend. So. Also ich meine, ihr seht das ja bei den Bildern hier, die Kinder sieht man da jetzt natürlich nicht so aus. Liegt natürlich auch daran, dass die alle ein bisschen klein waren. Und natürlich nicht so auffallen. Und das war ja auch so eine größere Geschichte, jetzt diese Demonstration, wo sie wahrscheinlich aus ganz Niedersachsen irgendwelche Leute da sich hinbegeben haben von den einschlägigen Gruppen. Das war ja klar. Und deswegen war es auf jeden Fall natürlich auch ein bisschen voller mit älteren Leuten, die da auch alle, ja, keine Anstalten gemacht haben, ihre Kippen zu rauchen und ihr Bierchen zu trinken auf dem Freitag irgendwie. War so 14 Uhr oder so, wo ich diese Bilder jetzt gemacht habe. Das Ganze ging so los um 12 oder vielleicht war es 13:30, sowas im Dreh. Ja, fand ich auch nicht so prall, aber ich meine, gut, das ist ja Deutschland, da kümmert man sich ja generell nicht so darum, was die Kinder sehen. Ja, stimmt. Ja, aber das kannst du eigentlich schon nicht bringen, als Erwachsener dich zu den Kiddies hinstellen und dann gemütlich ein Bier nuckeln. Ich, keine Ahnung. Ja, die waren halt irgendwie. Und ich bin so absolut pro Bier und pro Legalisierung von allem Möglichen, aber trotzdem so ein bisschen die Degeneration so ein bisschen in Schach halten. Das ist mir immer so ein Anliegen. Das ist aber nochmal ein lustiges Plakat. Selbst 96 spielt besser, als ihr euch um die Umwelt kümmert. Das gefällt mir. Das ist sympathisch. Ja, das stimmt natürlich. 96 ist sowieso sehr sympathisch. Das hast du richtig erkannt. Fuck, Frankfurt liegt 1-2 zurück. Verdammt. Ja, da gab's macht Woche, eure... Da gab es diese Woche ja wieder schöne Linie. Nachrichten aus Frankfurt, dass sie jetzt schon wieder verknackt wurden, weil ihre Fans so asozial sind. Das ist ja Musik in meinen Ohren. Aber ja, Fridays for Future. Es gibt keinen Planet B. Ja, macht eure Hausaufgaben, dann machen wir unsere. Mhm. Fridays für Frankfurt. Genau. Die Uhr tickt und dann guck mal die Welt als Pac-Man. Genau. Das ist auch lustig. Haha. Ja, was haben wir da noch? Das eine war doch irgendwie unser Leiden, keine Zukunft. Nee, irgendwie was, ne, was mit. Wir brauchen nicht lernen, weil wir haben keine Zukunft oder so. Wozu lernen ohne Zukunft? Ja, genau. Wir schwänzen nicht, wir kämpfen. Wir kämpfen. Ja, aber da brauchen Sie nicht an den Untergang der Welt in der Beziehung zu denken, dass Sie uns an einen Atomkrieg denken. We don't go to school until the earth turns cool. Das ist, glaube ich, mein Favorit. Das ist da hinten rechts über der agitierten Dame mit dem zornigen Gesicht. Tja, in Amerika ist es ja, dass die Rita Thunberry ist ja jetzt da angekommen. Ja, die machen alle Witze in Amerika über den Namen von der. Ja, hast recht. Nein! Thunberry, sagen wir. Ja, Thunfisch Greater. Und ja, da ist die Extinction Rebellion jetzt ja auch angekommen. Du hast ja vorhin auch schon ein Zeichen, ja. Und die Message von denen ist ja an die Schüler, ja, warum überhaupt noch lernen? Ihr habt doch gar keine Zukunft. So, ja, und das ist natürlich eine sehr zerstörerische psychologische Nachricht. No und future. Ich bin ja froh, dass das alles noch hier so heiter ist, dass sie hier noch mit ihren Bierflaschen rumtanzen und nicht die Bierflaschen anfangen zu schmeißen oder irgendwie Barrikaden bauen oder öffentlichen Verkehr lahmlegen oder so, wie es ja schon in England der Fall gewesen ist. Naja, was heißt öffentlichen Verkehr lahmlegen? Da, wo diese Herrschaften jetzt draufstehen, das ist eine Straße. Aber das ist ja, eine angemeldete also, Demonstration. Barrikaden bauen, dass U-Bahnen nicht fahren können oder Straßenbahnen oder irgendwie Busfahrer aus Bussen rauszerren oder solche Sachen. Ja, so was meine ich. Als in England passiert. Ja, in Deutschland ist auch passiert, aber ja, die Erde ist tot. Und Planeten sind schwer zu finden. Stimmt gar nicht, das Universum ist voll groß. Haha, du bist dumm. Genau, wenn man die Space-Nachrichten hören, man findet immer mehr gute Planeten. Das politische Meinungsbildung ist kein Kavaliersdelikt. Genau. Ah, doch. Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Was? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ja, nee, aber das... Hä? Da ist jemand, da weiß jemand nicht, was Kavaliersdelikt bedeutet. Nein, man will damit anspielen, dass es jetzt ernst ist und dass sie ja wissen, wofür die Demo steht und dass das jetzt, dass das kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass sie genau wissen, welche Schweine die Erde kaputt machen. Es sind 100 Firmen und wir kennen sogar die Namen von den CEOs. Wir müssen jetzt aktiv werden. Bäh, bäh, bäh. Also politische Meinungsbildung im Sinne von Lobbyismus oder was? Hätte man auch Lobbyismus schreiben können, wäre sogar kürzer. Nee, ich glaube, die meinen das, was sie da tun. Also. Was die da tun? Berg. Can't eat money. Ich meine, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, bevor wir angefangen haben. Ich habe ja hier noch das Redemanuskript von der einen Fridays for Future Veranstaltung. Da könnte ich ja mal kurz draus vorlesen. Ich glaube, es ist niemand auf diesem weiten Platze, der diese Versammlung anders sieht als tausend andere. Keine andere Bewegung kann etwas Ähnliches erzielen. Die Jugend der Welt beginnt sich wieder selbst zu finden und die große Brücke zum gegenseitigen Verstehen wieder zu schlagen. Eine geknebelte, geknechtete und verachtete Generation hat sich selbst wiedergefunden. Eine solche Bewegung, die die Jugend wieder zum Leben zurückgerufen hat, ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Die Erinnerung an die letzten 30 Jahre ist nicht auszulöschen, weil sie das heutige System anklagt, das Millionen um Zukunft und Perspektiven gebracht hat. Durch Verbreitung von Unwahrheiten will man jetzt das linksgrüne Bildungsbürgertum für das Geschehen der letzten 4 Jahre unter der Regierung Merkel verantwortlich machen. Wenn die Kinder die Verantwortung übernehmen, wird ihnen das Lügen vergangen sein, ebenso wie das hinterlistige SUV-Fahren. Die nächste Wahl wird den jungen Menschen in Europa endlich die Erlösung bringen, wenn sie die Kraft aufbringen, aller Feigheit und Halbheit zu entsagen und den Willen zur Tat haben. Mit Halbheiten ist heute nichts mehr zu machen. Fort mit dem Parteiirrsinn. Die neuen grünen Herrinnen unterscheiden nicht zwischen den einzelnen Ständen und Berufen. Wir wollen keinen Klassenirrsinn, sondern nur einen großen Schmelztiegel, dessen Bestandteile sich gegenseitig schätzen und achten sollen. Ökomarxismus. Kein Stand darf glauben, dass er sich allein aus dem Zusammenbruch retten kann. Dasselbe gilt auch auf konfessionellem Gebiet. Es ist gleichgültig, ob der Kohlegegner Katholik, Muslim oder Protestant ist. Nur den Kapitalismus muss er abschaffen wollen. In den letzten Tagen sprach ich vor unzähligen Massen in Masuren, Königsberg und der Grenzmark. Überall die gleiche Begeisterung. Überall ein Wunder, das sich heute an Gretas Gefolgschaft vollendet, nachdem die Parteien Jahrzehnte von dem deutschen Irrsinn gelebt haben. Wie auch die nächste Wahl ausfallen mag. Am Tag danach beginnt die Arbeit wieder. Und es wird nicht eher Ruhen und Rasten geben, bis das Klima von dem bisherigen System erlöst ist. Eher glauben wir nicht an all soziales Glück. Heute in der dritten Schulstunde, da das ganze andere Deutschland arbeitet, sind wir hier und wach und werden wach bleiben, bis Deutschland CO2-frei ist. Deutschland, atme auf. Das Himmelreich und die Seligkeit gehören niemals halben, sondern ganzen. Ich verspreche, dass wir unsere Transparente, unsere Ideale und unsere Idee hochhalten und mit ihr ins Grab gehen werden. Unzählige Blutzeugen sind in dieser Stunde im Geiste bei uns. Aus dem Fanatismus und der gläubigen Inbrunst kommt eines Tages die Kraft, die die neue Welt der Größe, Kraft und Stärke einer wirklichen Herrlichkeit zimmert, die einmal Heimat für alle Menschen sein wird. Dieser, unserer Welt. Wie geil. Eine Heimat für alle Menschen, außer sie atmen, weil es muss ja CO2-frei sein. Wir müssen Mauern bauen, um das CO2 fernzuhalten. Das finde ich wirklich klasse. Erst, ja, Moment, jetzt kommt noch die Auflösung. Direkt danach atme auf. Perfekt. Das war ja in Wahrheit von Höcke, ne? Ja, genau. die geben echt der AfD die beste Vorlage, anders kann ich es ja nicht sagen. Ja, und toll fand ich auch, die neuen grünen Herrinnen wollen keine Stände. Das war also übrigens... Die eine Klasse und die andere Klasse, ne? Keine Stände, sondern Klassen, oder wie? Das war eine Rede von Adolf Hitler. Ich habe nur die nötigsten Sachen geändert. Mir ist es aufgefallen, aber ich wollte es nicht spoilern. Ich dachte, die Grenzmark und mal suchen und so. So war das, das habe ich extra drin gelassen, damit man es merkt. Mal suchen, ja. Ich muss sagen, ich habe eine Rede gehört aus Amerika von einer von dieser Extinction Rebellion. Das war fast genau der gleiche Tonfall, außer halt mit den Masuren oder sonst was. Aber auf Englisch und fast genau das gleiche. Ja, das wollte ich in gewisser Weise auch damit. Noch nicht so angekommen ist. Ich sag's ja immer, solange die hier noch friedlich sind, bin ich zufrieden. Ja, es ist schon erstaunlich, wie wenig die Leute sich auskennen und trotzdem treugläubig sind, so, ne? Ja, okay, aber das ist ja Conditio Humana. Ja. Also, das war. Und, niemand und, weiß und, irgendwas und mit 3 Slogans gewinnst du eine Wahl. Also, eben, also ich musste wirklich nicht viel ändern, ne? Also. Die ganzen Ausschmückungen und die Bildsprache und so waren alle vorher schon da. Ich habe nur die entsprechenden Begriffe ausgetauscht. Ja, und solche Reden haben die jedenfalls in Hannover jetzt nicht gehalten. Da hieß es eher nur, oh, ihr steht alle zu weit rechts, oh, geht nochmal weiter nach links, wir kommen hier rüber und ja, wir kommen noch viel mehr. Gib mal kein rüber. Millimeter nach rechts, kein Point, Millimeter nach rechts. Point of personal privilege. Ja, das war es auf jeden Fall nur. Und irgendwie mit der Redebeitrag von der Seebrücke musste leider ausfallen, beziehungsweise noch später verschoben werden, wo ich dann aber schon direkt war oder so. Also natürlich haben sie allen möglichen anderen Krempel, sachfremden Krempel da auch noch mit reingepackt. Aber ja, ist ja zu erwarten. Und das hier gab es auch, System Change, not Climate Change. Ja. Auf jeden Fall. Soweit. Alte Fehler nochmal machen. Meine kleine Dia-Show. Und jetzt kommen wir hier zu der Straßensperre. Das war hier die Straßensperre in Deutschland von Extinction Rebellion, die da so eine Brücke in Berlin zugepackt haben mit diesen Absperrwändern hier. Wie man hier sieht. Und dann hat hier eine ortskundige Dame, nämlich hier die Ann-Christine, bei Twitter auch gesagt, dass da eine Feuerwache in der Nähe ist, nämlich da, wo hier markiert ist. Und wenn die jetzt hier irgendwo hin müssen, dann kommen die halt hier nicht rüber. Und die anderen Möglichkeiten, darüber zu fahren, die sind halt in der Nähe nicht. Und deswegen ist das halt eine saudobe Idee, diese Brücke da zu blockieren, schon allein aus dem Gesicht. Die Plastikdinger, die sind jetzt aber auch nicht wirklich eine Hürde, oder? So ein Messer lange sich alle weg. Ja, das mag vielleicht sein, aber wenn es um Leben und Tod geht, dann ja, kann das auch schon Minuten dauern, bis sie über diese scheiß Kreuzung rüber sind, ja. Ja. Ja, richtig. Schlau ist das nicht so. Und ja, sieht schon schlau aus irgendwie. Also, ja, und außerdem möchte ich nochmal als der alte Mann aus dem Hintergrund erinnern, es ist verboten. Es ist ein Eingriff in den Straßenverkehr. Das ist verboten, Punkt. Ja, nur so von der Art und Weise ist natürlich Pillepalle im Gegensatz zu Dingern wie hier, das mit Flughafenblockaden oder so, den Flughafen lang zu legen, finde ich schon ein bisschen frecher, ne? Das ist so eine blöde Kreuzung irgendwie am Sonntag oder was das war, Freitag, Nachmittag, oh, ja, okay. Ja, wie man hält, halten die das alle für legitim, ne? Also legitim ist zwar sowieso falsch, hat er in Danisch geschrieben, weil es eben rechtlich bedeutet oder auf der Seite des Rechts oder so. Aber das wird trotzdem gemacht halt, oder es wird trotzdem befürwortet zumindest. Ich weiß, haben sie ja noch keine Blockade wohl gemacht von irgendeinem Flughafen, ich weiß. Ja, ich aber weiß der BER wird auch nicht mehr gebraucht, wenn es nach den Leuten geht. Ich finde das auch wieder enorm, weil man ja, wenn man zu diesem Ende Gelände Extinction Rebellion, diesen ganzen Gruppen da darauf hinweist, dass die da ja da sich drin bewegen in dieser Fridays for Future Geschichte und sich da ja auch keiner dran stört an der ganzen Nummer. Dass das ja, also, und dann kriegt man zu hören, ja, nee, das ist ja aber irgendwelche Leute und Fridays for Future und das sind ja nur die Kinder und so. Und jetzt hast du den Neubauer, die sagt, ja, ich finde das übrigens alles richtig, was die meinen. Und ja, also, tut es mir furchtbar leid. Also. Ja, sind ja beileibe nicht mehr nur Kinder, das ist sowieso Quatsch. Ne? Also, ja, sind mit 15 auch die Leute keine Kinder mehr. Ja, und wir sind eben auch Ältere dabei. Ja, das auch, aber ich auch da wieder, wenn man das mal vergleicht mit anderen Dingen, zum Beispiel Gamergate und so, wo ja auch immer irgendwie man sich dann für einen Steve Bannon oder so einen Scheiß irgendwie rechtfertigen muss, irgendwelche Leute, die in ihrem Buch reinschreiben, hier, ich bin total wichtig, ich habe alle bei Gamergate hier für unsere Sache gewonnen oder so ein Bullshit. Das ist dann irgendwas, womit man sich ewig aufhalten muss. Aber die Leute, die da sagen, so ja, quasi die Anführer in Anführungsstrichen von der ganzen Sache, dann sagen so, ja, finde ich alles richtig so, es gehört auch dazu, das muss man auch alles mitmachen. Ja, tut mir leid, also dann hast du die Kacke auch an deiner Wange kleben, also. Ja, also ich finde das auch, auf jeden Fall geht es irgendwie zu weit, weil mit einer Flughafenblockade bist du schon richtig Sand ins Getriebe und am Stellen machst du richtig was kaputt und verursachst richtig Kosten nehmen bei den Leuten. Ich weiß ja nicht, es gab ja früher auch schon so Sachen mit zivilen Ungehorsam, nämlich Atomkraftgegner, keine Ahnung, was haben sie denn immer gemacht, die Züge blockiert oder so, ne, hauptsächlich. Ja, gut, das ist in Ordnung, weil das eben auch sachbezogen ist, finde ich. Ne? Das ist auch irgendwie nicht mehr rechtens oder so. Aber ja, es ist ein ziviler Ungehorsam, den man irgendwie nachvollziehen kann. Aber so das System zu schädigen, irgendwie als zivilen Ungehorsam zu verkaufen, finde ich ein bisschen blind auch. Ja, und da hat sich Extinction Rebellion Hamburg direkt mit den Linksradikalen angelegt und in einem wunderbaren Twitter-Verlauf, den vielleicht Mars mal vorlesen will, eventuell. Hast du eine gute Stimme bestimmt dafür. Zunächst herrschte absolut friedliche Stimmung. Wir kommunizierten unsere Unterstützung. Irgendwann tauchte die Polizei auf, um die Blockade aufzulösen. Die nicht zu uns gehörigen AktivistInnen stimmten dann aggressive Sprechchöre gegen die Polizei an. Fuck, Krups, etc. Unabhängig davon, wie andere Menschen diese Sprüche finden, haben wir in unserer Bewegung den Konsens, dass wir niemanden beleidigen oder beschimpfen. Wir pflegen, so gut wir können, gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Alfred Rosenberg? Aus diesem Grund war es für unsere AktivistInnen nicht tragbar, sich weiter mit XR-Symbolik, Extinction Rebellion, in der Blockade aufzuhalten und damit zu assoziieren. Sie standen auf und gingen an den Straßenrand. Daraufhin, ja, wurden sie selbst als Feiglinge beleidigt. Wir glauben, dass alle TeilnehmerInnen einer Demonstration oder Aktion des zivilen Ungehorsams selbst entscheiden können, bis wohin sie diese mittragen und wann sie sie verlassen. Dafür beschimpft zu werden, ist inakzeptabel, ihr Nazis. Selbst wenn es um das Risiko einer Räumung gegangen wäre. Nicht jeder ist bereit, sich möglichst mit Polizeigewalt oder einer in Gewahrsamnahme auszusetzen. Ach was, Extinction Rebellion. Nicht jeder ist bereit, von euch für eure idealistischen Sachen instrumentalisiert zu werden, wenn er am Flughafen rumsteht und nicht in Urlaub oder zur Arbeit kommt. Wir haben uns dann auf Twitter vom weiteren Verlauf der Blockade distanziert. Dass das andere AktivistInnen als unsolidarisch missfällt, ist zu erwarten. Ja, Kindergarten, was ist das? Was soll das? Wen interessiert das? Ja, vor allem, wenn man sich plötzlich irgendwie abspaltet, ohne dass irgendwie die anderen erkennen können, warum, ne? Wenn man sich irgendwie plötzlich ja von der gemeinsamen Sache abwendet und keiner weiß, wieso. Wir wissen, vielen linken Aktivisten gefällt nicht, dass wir die Polizei nicht als Feinde betrachten und mit ihren gewissen Grenzen kooperieren. Warum tun wir das? Erstens, weil wir alle in einem Boot sitzen. Auch Polizisten sind Menschen. Ja, also das könnt ihr ruhig glauben. Teils mit Kindern, die unter der Klimakrise leiden werden. Wir kämpfen für die Zukunft aller Menschen, du Nazi. Weil wir massenhaft zivilen Ungehorsam als Taktik haben. Dafür benötigen wir Massen. Die Masse der Gesellschaft ist mehrheitlich nicht damit einverstanden, die Polizei als Feind zu betrachten. Oder Autos anzuzünden oder Straßen zu blockieren. Wir können sie nicht erreichen, wenn wir das tun. Wir verstehen, dass das vielen linken Bewegungen und AktivistInnen sauer aufstößt. Ja. Und? Ist dir schon mal was sauer aufgestoßen? Extinction Rebellion Hamburg? War das schlimm? Nee, eben. Wir sind keine linke Bewegung, wir sind eine Klimabewegung. Kicher. Kapitalismus abschaffen, wir sind keine linke Bewegung. Okay. Ja, das war dann der Tweet, der hier zitiert wurde. Im oberen. Oh Gott. Bitte nicht mehr Extinction Rebellion supporten, egal wie frisch das Artwork aus der Werbeagentur glänzt. Klimagerechtigkeit geht nur intersektional, also links. Content Warning, Polizeigewalt. Den Aktivisten wurde gestern im selben Boot Gewalt angetan, während sie versuchten, das gemeinsame Boot zu retten. Ihr seid unsolidarisch und relativiert die herrschenden Machtverhältnisse. Oh. Und der Witz ist, hättest du jetzt wirklich einen linken Umschwung, also einen linken Systemwechsel, wären solche Leute die Ersten, die ins Gulag kommen. Ja, das war das Erste, woran ich auch gedacht habe. Ich habe gedacht, die Revolution ist noch nicht mal durch und frisst jetzt schon ihre Kinder. Es geht aber schnell. Also. Eben, ist ein Lehrstück, ja, das müsst ihr wirklich... Wer sich immer gefragt hat, wie das mit Trotzki und Lenin und Stalin, wie sich das so auseinandergelebt hat, einfach mal beobachten, wie das jetzt hier läuft. Zwischen dem Klima-Dingsbums und der Linken, wenn die sich gegenseitig zerfleischen. Ja, und hier haben wir dann auch schon die ersten Berichte darüber, dass Schüler von ihren Lehrern genötigt werden. Ah, Entschuldigung, ich habe es heute im Hals, ich war ein bisschen erkältet die Woche. Hier wurde also ein Schüler von seinem Lehrer ins Gesicht gesagt, wenn dir deine Zukunft egal ist, brauchst du natürlich nicht zum Streiken zu gehen. Dann fügte die Lehrerin bedeutungsschwanger hinzu, mir ist meine Zukunft jedenfalls nicht egal. Und das finde ich halt, ja. Mach mit beim Klimastreik oder du bist ein Außenseiter. Mhm. Der erinnert mich so ein bisschen an Bring Back Bullying, nur halt mit politischem Beigeschmack. Ja, bei Twitter hat diese Woche jemand gesagt, das würde ihn erinnern an die Story von seiner Mutter, die in der DDR aufgewachsen ist und sich vor der ganzen Klasse dafür rechtfertigen musste, dass sie nicht an der Jugendweihe teilnimmt, sondern Konfirmationsunterricht hat. Also ja. Psychologists warn parents climate change alarmists against causing eco-anxiety in children. Also du hast vermehrt Kinder, die jetzt Medikamente bekommen, die gegen Angststörungen sind, weil sie durch die ganze Panik und Hysterie eben Angst bekommen und nicht mehr gut schlafen können und Angstzustände haben. Und dann gibst du Psychopharmaka, was ein Eingriff in die Hirnstruktur ist, an Jugendliche und Kinder, was immer ziemlich gut ist, weil wir retten den Planeten und für uns und unsere Gehirne läuft. Also ich meine, die Tabletten, die helfen ja schon bei Panik und bei Angst und tralala und so. Nur ist es nicht so ideal, wenn du das als Jugendlicher nimmst. So. Wir haben ja gerade die Woche diese Nachricht erhalten, dass der Herr Peterson, also nicht der Kater, sondern der Jordan B. Peterson auch wegen einem Suchtproblem nach der Einnahme von solchen Medikamenten im Moment in der Reha ist, weil er die Krebserkrankung seiner Frau irgendwie nicht verkraftet hat. Hm. Also diese Sachen sind nicht ohne, die man da nimmt als Angstblocker sozusagen. Ach guck, oh, Entschuldigung, wusste ich nicht, dass wir das auch drin haben. Ja, das Ding ist halt auch, also beim Peterson ist es Clonazepin, das ist aus der Substanzklasse der Benzodiazepine. Und es ist so, unter Junkies sagt man, dass der Heroinentzug kein Vergleich zu einem Benzodiazepinentzug ist. Und wenn du über einen längeren Zeitraum Benzodiazepine zu dir nimmst, dann ist halt beim Ausschleichen bzw. Absetzen von den Medikamenten dann halt das der Fall, dass du Psychosen bekommen kannst, dass du körperlich, also dass du Seizures bekommst, Schlaganfälle, du kannst es nur sehr langsam ausschleichen und du kannst halt wortwörtlich eine schizophrene Erkrankung als Nebenwirkung von dem Medikament bekommen. Und das ist kein Spaß. Also das ist richtig heftig und mir tut's leid, dass der Peterson da reingerutscht ist. Wobei ich keine Ahnung, ihr dürft die Medikamente keine 6 Wochen nehmen. Dürft ihr nicht. 4 Wochen maximal. Das sollte eigentlich jeder wissen. Aber ja, das ist ähnlich wie mit dem anderen Oxycondons beispielsweise in Amerika, ne? Hatten wir ja auch schon öfters. Das ist schlimm. Wird eins für was anderes ersetzt und dann kommt man davon nicht weg. Wie viel gute Musiker uns der Scheiß schon gekostet hat. Tom Petty, hier Jackson war doch auch Oxycodon, oder? Ah, nee, bei Jackson, der war Narkosemittel. Das war noch heftiger. Also Prince. Super, macht ihr gut, Amerika. Einfach die Leute mal wahllos Opioide in die Hand drücken. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber es hat ja sogar die Anzahl von Toten im Autoverkehr abgelöst. Allein die Anzahl von Überdosis mit Opioiden. Ja, das ist in der letzten Woche bei Fentanyl erzählt, ne? Ist auch so ungefähr. Das ist ja, das hat dem Ganzen noch einen Boost gegeben. Deswegen sage ich, ja. Ich weiß nicht, wie die letzten Zahlen sind. Das sind ja Zyniker könnten sagen, Zyniker könnten das ja auch eugenisch sehen und sagen, man gibt halt den Leuten, die nicht leistungsfähig sind, die Sachen, die sie am Ende dann ausmändeln. Ja, gerade das ist ja nicht in Amerika der Fall gewesen, sondern das ist in Amerika einmal quer durch die Gesellschaft gewesen und natürlich sind bestimmte Leute immer mehr betroffen als andere und ich rede jetzt nicht von Frauen, sondern von armen Leuten, aber das ist einmal quer in Amerika gewesen, weil das eine systematische Fehlsteuerung im Gesundheitssystem in Amerika gewesen ist, gekoppelt mit ein paar anderen Faktoren. Ja, bevor wir jetzt hier zu weit abkommen vom Thema. Barth und Sven Hamelig über die Klimadebatte. Welche genau. Klimadebatte? Ob man freitags zur Schule gehen soll oder was für eine Klimadebatte? Also der eine Typ von denen hat halt was mit dem aktivistischen Part zu tun. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Aber der Herr, den wir uns jetzt anhören, das ist der Herr hier auf der linken Seite. Der ist ein Wissenschaftsmensch beim Institut für deutsche Wirtschaft oder so. Auf jeden Fall halt vom wirtschaftlichen Sektor. Und der sagt uns jetzt was zum CO2-Preis. Ging ja sehr stark über den Preismechanismus, ob als Steuer oder als Handelssystem. Man hat den Eindruck, dass davon nicht so furchtbar viel übrig geblieben ist, vor allem, dass es doch wieder eine Unmenge von kleinen Einzelmaßnahmen mitbringt, die sich dann auch nicht zu einem konsistenten Bild ergeben. Wie entscheidend ist denn diese CO2-Bepreisung? Am Ende des Tages ist CO2 etwas, was ich emittiere, weil ich einen Schaden anrichte und den Schaden, den muss ich in meinen Kaufentscheidungen, in meinen Produktionsentscheidungen mit berücksichtigen. Und das kann ich dann am besten, wenn ich das auch als Preis mitsehe. Ich habe die Möglichkeit, über ein Handelssystem zu versuchen, möglichst effizienten Klimaschutz mit zu betreiben. Was wir bisher stark gemacht haben, ist einzelne Vorgaben zu geben und auch davon ist jetzt wieder viel die Rede. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, der CO2-Preis ist natürlich erstmal ein ganz symbolisch wichtiger, aber auch praktisch wichtiger Aspekt. Und das, was ich bisher gehört habe, ist, dass die Einstiegspreise, die jetzt gedacht sind, weit unter dem liegen, was ich sag mal, durchaus moderate Wissenschaftler auch empfehlen. Also von daher ist die Frage, oder ist eher unwahrscheinlich, dass da genug Lenkungswirkung von ausgeht. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist die Verbindlichkeit des Ganzen. Da habe ich bisher aus den Informationen noch nicht wirklich rausnehmen können, ob es ein wirklich verbindliches Klimaschutzgesetz auch geben wird. Kohleausstieg habe ich jetzt in den Nachrichten bisher gar nichts gehört, wie viele Kohlekraftwerke dieses Jahr vom Netz sollen. Das sind ja alles Dinge, die gerade für den kurzfristigen Klimaschutz extrem wichtig sind. Und wir müssen das natürlich auch global verordnen. Heute gehen Millionen Menschen weltweit auf die Straße, weil es eben nicht so weitergehen kann. Ich komme gerade von Bonn von der Demo. Und du das global verordnen? Das ist ein Signal und hier wird, ja, wie gesagt, das wird nicht das Ende der Debatte sein können. Also weil Sie es gerade angesprochen haben, es ist wohl so eine Art Prüfmechanismus beschlossen worden, der für eine Nachsteuerung sorgen soll. Also wenn der Pfad zu den Klimazielen verlassen werden sollte, denken Sie, sowas kann funktionieren? Wir brauchen erstmal eine Verlässlichkeit über langfristige Rahmenbedingungen. Dazu kann es gehören, sollte es gehören, dass wir einen Preismechanismus haben und wissen, wie der sich schrittweise entwickelt, welche Regeln da Schritt für Schritt mit gelten. Darauf können sich diejenigen, die Produkte entwickeln, die Technologien entwickeln, die investieren sollen, viel besser einstellen, als wenn immer nach dem nächsten Schritt geguckt wird und man sich sozusagen über Wochen, Monate, wenige Jahre rettet und dann wieder sagt, jetzt müssen wir noch mal ganz von vorne anfangen und ganz von vorne nachdenken. Wie sehr hat diese Orientierung denn in letzter Zeit gefehlt? Die hat schon gefehlt. Wir sehen das an verschiedenen Beispielen. Wir sehen das beim Ausbau der Erneuerbaren, wo es sozusagen das langfristige Ziel gibt, aber auf dem Weg dahin viele, viele Widerstände, die zu überwinden sind und die dann die Zielerreichung auch mit in Frage stellen. Bei der Industrie stellt sich immer wieder die Frage, welche Kostenbelastungen drohen, was ist mit den Ausnahmen, die wir im Augenblick mit haben. Und diese Unsicherheiten sind dann schon auch Hemmnisse. Ja, das fand ich halt ganz interessant, wie der Wirtschaftsherr das sieht mit dem CO2-Kram. Also am liebsten so schnell wie möglich irgendwie klare Verhältnisse. Ja, und ich weiß auch, woran das liegt. Ich habe ja letzte Woche über die Christine Lagarde gesprochen und dass die EZB jetzt bevorzugt sogenannte Green Bonds als Refinanzierungsquelle nutzen will. Und da geht es ja um klare Verhältnisse im Sinne von eines klar definierten Frameworks, was es zu erarbeiten gilt. Und das ist tatsächlich auch das, was ich glaube, worauf der anspielt. Aber die andere Person, die interviewt wird, man sieht, er sagt selber so, ja, ich erwarte jetzt gar nicht, dass da was kommt, ne, weil... ja, das ist ja alles nur in geringer Höhe, aber es geht ums Prinzip. Ja, es geht darum, prinzipiell etwas am System zu verändern, und zwar um eine Besteuerung, eine Substanzbesteuerung oder eine Konsumbesteuerung, das ist ja immer noch nicht ganz klar, einzuführen und die es bis jetzt halt noch nicht gibt. Ja, also quasi eine sowas wie eine Mehrwertsteuer auf energieintensive Produktion. Also ich finde diesen Fokus auf CO2 ein bisschen wenig, sagen wir mal so. Ja, aber CO2, es geht ja immer um CO2-Äquivalente. Ja, ja, okay, das ist kann man so sehen. Aber ich wollte nur sagen, man hat sich auf die CO2-Einheit geeinigt, weil man das halt handeln kann, weil es dafür schon bestehende Handelssysteme gibt. CO2, das die Menschen machen, entsteht daraus, dass eine Verbrennung passiert und dann eben sich mit Sauerstoff verbindet, das Kohlenstoffmolekül. Und dann wird im Prinzip Sauerstoff auch besteuert und dann, finde ich, wird die Luft besteuert und dann ist irgendwie Schildbürgertum angesagt oder so. Also ich finde das ganz komisch. Ich habe da ein komisches Gefühl bei jedenfalls. Ne? Ach ja, ich sag nichts. Der Sixtus. Ah, den kann man sich aber auch heutzutage nur noch ansehen, wenn man sich aus Twitter ausloggt, weil der hat ja wirklich alles und jeden blockiert, oder? Nur sein ja. Chef nicht. Das ZDF nicht, das ist ein ZDF-Mitarbeiter. Der arbeitet beim ZDF? Naja, zumindest war es ne? Der hat schon Dokumentation und so einen Kram gemacht für Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall, ja. Der Mario Sixtus hat früher ein Format gehabt, das hieß der elektrische Reporter und das war sogar für die damalige Zeit gar nicht schlecht, nur der ist ja irgendwann so hart links abgebogen, dass er, keine Ahnung. Total dogmatischer Spruch, ne? Wenn die Bundesregierung aus Angst vor gewalttätigen Protesten nicht existierender Gelbwesten auf eine CO2-Steuer verzichtet, die von Wissenschaftlern gefordert wird, ist das die klare Aufforderung an die bisher friedlichen 1,4 Millionen Klimademonstranten, gewalttätig zu werden. Es gibt echt nicht viele Wissenschaftler, die eine CO2-Steuer fordern. Glaube ich nicht. Es gibt da vielleicht den einen oder anderen beim PIK. Aber sonst... Aber ja, traurig finde ich, dass das unter Wissenschaftler verstehen, irgendwelche Ökonomen vielleicht. Ja, ja, ich meine, viele werden sagen, ja sicher, wir müssen CO2 irgendwie zurückdrängen oder eindämmen oder so, wie auch immer, ne? Weniger ausstoßen halt. Aber deswegen die Leute, die eine CO2-Steuer fordern, ist ja was anderes, ne? Nein, die sind doch verpönt, die Carbon-Capture-Verfahren, die sind verpönt. Hier geht es um eine ganz andere Frage. Wofür wird denn das Geld dann überhaupt verwandt? Die Frage darf man nicht stellen. Einfach nicht fragen. Wofür das Geld verwandt wird. Ja, die meisten Leute denken ja, dass diese ganzen Steuern alle irgendwie zweckmäßig gebunden sind, aber das geht ja gerade nicht. Die Idee war doch im Prinzip, den Leuten im Vorfeld ja so eine Durchschnittssumme auszuzahlen, die normalerweise ihren CO2-Verbrauch wettmacht. Also ich 10.000 Tonnen im Jahr, 180 Euro für jeden 180.000 Euro am Anfang des Jahres, dafür aber alles viel, viel teurer wird, eben überall die ganzen Kosten drauf sind. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß, welches Modell du da anspielst, aber es gibt da halt wirklich sehr viele verschiedene. Ja, auf die Art sollte dann bei den Ärmeren halt auch wieder. Es gibt halt was dieses CO2-Budget-Modell, dann gibt es den Fußabdruck, diesen Carbon Footprint Approach und da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Ja, wie gesagt, sie haben sich ja selber noch nicht geeinigt, soll es eine Verbrauchssteuer sein oder soll es eine Substanzsteuer sein? Das wissen sie ja selber noch nicht. Sie wissen nur, es muss ein neues Steuersystem erstellt werden. International. Ja, und meine Befürchtung ist ja, dass die EU das macht. Die EU kann bis jetzt aus Tarifen quasi finanziell Zusatzmittel beziehen. Ja, und wenn die noch eine eigene Steuererhebungsvollmacht bekommt für Europastaaten, das wäre wieder eine neue Qualität. Und ich meine, es gibt Leute, die finden das gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen das sowieso, dass sie einen zusätzlichen Haushalt schaffen, den sie dann auch neu verschulden können. Ja, sie wollen halt einen Refinanzierungsfonds gründen. Das ist ja genau das. Ja. Jo. Hier wird daran erinnert, dass im real existierenden Sozialismus niemanden einen Pfifferling auf die Umwelt gegeben hat. Was wichtig und richtig ist. Dass man sich daran erinnert. Klimaschutz nicht dem Kapitalismus überlassen. Kapitalismus ist männlich und das ist nicht schlecht. Ja. Ah, hier werden Forderungen aufgestellt, die man bitte sofort umsetzen soll. Und ich habe mich einfach nur gewundert, was bei der Friedrich-Ebert-Stiftung denn so falsch läuft. Aber ja, ich bin beeindruckt. Ich erinnere mich an so einen Artikel, den ich vorhin gelesen habe, und da stand dann unten drunter von einem Kommentator, ob man jetzt auch weiter rumlamentieren wollte über die Theorie oder ob man endlich anpackt, was zu machen. Wobei ich mir denke, dass man irgendwie auch beides parallel machen kann oder so. Ne? Beziehungsweise wenn man dann Dinge angepackt und gemacht hat, dann laufen die ja weiter und dann kann man sich ja der Theorie wieder widmen oder so. Also eine komische Art von Panik, die da auftaucht. Und hier Beijing zeigt, dass das auch mit der Aufforstung von Wäldern irgendwie klappen kann. Die haben unter anderem die große Wüste, die da ist, relativ gut in den Griff gekriegt mittlerweile. Durch die Aufforstung da um Beijing rum und auch die Sandstürme eben, wie es im Titel steht. Das kann man sich nochmal, wer das möchte, auch durchlesen. Das ist ein sehr langer Artikel, der sehr detailliert auf die Bedingungen da eingeht, auf Argumente und Gegenargumente und so vorbildlicherweise. Ja, und ich glaube, da stand am Ende auch dieser blöde Kommentar dann drunter, ob man jetzt noch weiter rumlamentieren wollte oder so. Dabei sind natürlich hier diese Bäumepflanzereien echt eine gute Aktion und offensichtlich kann man das auch ziemlich schnell machen. Es gibt einen Guinness-Weltrekord wohl, wie viele Bäume an einem Tag gepflanzt wurden, und das waren immerhin 50 Millionen, ne, an einem Tag. Ich meine, das war in Äthiopien oder so, wo sie das gemacht haben. Das ist doch eine super Sache im Prinzip. Ja, mal eine Frage. Zumindest ein sehr guter Anfang, sagen wir so. Machen wir noch eine Frage. Bei solchen Aktionen, da gibt es ja immer die Kritik, dass da Monokulturalismus betrieben wird. Also nur ein Baum. Ja, das ist teilweise ein Problem, ja. Ja, also das ist immer noch das Problem, ja, dass es halt in 10 Jahren, dass es nochmal neu machen müssen, quasi, ne? Ja, oder man müsste vielleicht ein bisschen mehr die Samen oder die Ableger mischen oder wie auch immer, ne? Also ein bisschen mehr Mischkultur wäre schon sinnvoll, ja, das ist richtig. Ja, weil die Bodenerosion, die ja ein massives Problem ist, gerade in Küstenregionen oder in küstennahen Regionen, dass die durch so Wurzelwerk und solche Sachen befestigt wird, ist ja kein Wunder. Nur die Monokulturalisierung, die sorgt halt dafür, dass alles irgendwie wieder abstirbt und dass man es halt nach 10 Jahren neu machen muss oder nach 20. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja, relativ. Ja, einer hat auch was verschoben. Kennen wir irgendwo her, oder? Dass das CO2 in den Bäumen ja irgendwann auch wieder rauskommen würde. Das ist wahrscheinlich richtig. Aber erstmal hat man es ja da ganz schön lange drin und dann kann man es ja irgendwie auch noch verrotten lassen. Also man muss ja nicht alles verbrennen wieder. Also da fand ich doch hier Einwände ein bisschen komisch. Also Bäume sind immer noch da, wo am meisten CO2 gespeichert wird. Und die geben ja schließlich auch den Sauerstoff für uns ab. Und hier die FAZ war das, glaube ich, die tendieren in einem auch relativ langen Bericht oder ja in einer Argumentation im Prinzip dafür, dass man sich nicht einmal über Medien, danke, dafür, dass man sich nicht sozusagen in so ein gut-böse Lager teilen lässt, ganz über allem gesehen, dass man nicht eben sich jetzt, ja, weiß ich nicht, auch nicht vielleicht so genau auf eine Seite schlagen muss unbedingt, weil das Thema Klima ja auch ziemlich umfangreich ist, ziemlich komplex ist und ziemlich viele Details eine Rolle spielen. Und man immer nicht genau weiß, wie groß jetzt die einzelnen Rollen sind. Teilweise nein, jedenfalls. Es gibt nur eine Wahrheit. Die aber immer sollen wir uns davon nicht spalten lassen, finde ich. Ja, genau. Und das kann irgendwie nicht sein. Es gibt natürlich nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt eben viele Detailwahrheiten und vielleicht auch einen großen Konsens, weiß ich nicht genau. Aber es ist sicher nicht förderlich und nicht eine gute Sache, wenn jetzt die Gesellschaft deswegen entzweit wird. Und da würde ich den Übermedien mal recht geben, ja. Das ist der Artikel ist glaube ich, alt. Einmal Ave Greta beten. Der Artikel ist ein bisschen älter, den kannst du löschen, habe ich aus Versehen nur eingereicht. Der war nichts hinter. Das ist von 2007 oder ja, so. Ja, achso, das sehe ich jetzt auch. Ja. Das ist Climate Gate. Na, was du was sagen jetzt. Ne? Hatte ich auf jeden Fall, ja, habe ich auch mal reingenommen, dass man vielleicht nochmal drüber reden kann, weil da standen so ein paar Sachen drin, zum Beispiel, dass sie so eine BBC-Dokumentation hatten, wo die behauptet haben, dass also der ganze Klimawandel irgendwie eine Verschwörungssache sein, wo die Margaret Thatcher sich ausgedacht hat, um die Kohleindustrie in England zu zerstören. Das fand ich ganz lustig. Ja. Und so. Ja, ich finde, solche Dinge kann man außer Acht lassen, wenn man sich die physikalischen Begründungen anguckt. Ne? Denn die schlüssig sind ja gut. Ne? Ja, eben. Und aber also warum sollte Maggie ihre Kohle kaputt machen? Naja, ja, und war das damals nicht noch Global Cooling? Ja, das nee, war, das ja. war noch nicht Global Cooling. Global Cooling war ja sowieso nur für einen kurzen Zeitraum, irgendwann in Anfang der 60er oder so. Da war nee, das war doch 70 bis 80 irgendwie nee, so. Nee, ja, doch, 80er. Ich kam dann ja das mit dem Cooling auch auf, dass ja, die Goldstrom abreißt. Die hat doch weggehauen mit ihrer Handtasche. Ja, I want my Klimawandel back. Auf jeden Fall stimmt das ja, dass die dazu geredet hat damals, zu dem ganzen Kram. Und ja, und viele von den Sachen, die jetzt hier drinstehen oder generell, wo die Leute halt immer meinen mit dem CO2 und so. Und dass das ja auch heißt, dass andere Sachen für verantwortlich sind. Ja, also ich meine, es ist halt nicht die einzige Variable in diesem ganzen Gespiele, aber wenn da immer irgendwie behauptet wird, dass irgendeine Sachen außer Acht gelassen werden, dann werde ich immer direkt hellhörig, weil also das ist zumindest von dem, was ich mich damit beschäftigt habe, eher nicht der Fall, dass die Sachen außer Acht gelassen werden. Vielmehr gibt es halt unterschiedliche Perioden, die dieser Planet hier schon durchlaufen hat, der von Wissenschaftlern angeguckt wurde, und bei manchen Sachen spielen halt andere Sachen mehr eine Rolle. Und im Moment ist es halt so, dass das CO2 mehr eine Rolle spielen soll. Und ja, also. Ja, es gibt wohl auch wesentliche Punkte, wo man sich nicht, nur nicht einig ist, sondern wo man es auch nicht genau weiß, einfach diese Wasserdampfverstärkung oder so. Das hatte ich ja in einem Video, das ich dazu gemacht habe, auch nochmal dargestellt. Die ist ja wohl ein bisschen, nicht umstritten, sondern man weiß es nicht genau. Es gibt verschiedene Effekte, die der Wasserdampf da produziert, eben ja, kühlen und ja, wärmen. Die werden, die werden sich aber auch alle angeguckt, ne, weil ja dann häufig immer irgendwie behauptet wird, das würde sich alles überhaupt gar nicht angeguckt oder so, oder die Leute wollten es nicht wahrhaben oder so. Das ist schon, das kommt ja auch alles aus der Wissenschaft raus. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur irgendwelche alternativen Leute sich irgendwie ausgedacht hätten und die anderen das komplett ignorieren und so laut CO2 rufen. Das ist leider nicht der Fall. Ne? Und wer sowas erzählen will, der hat sich da leider noch nicht mit beschäftigt mit den Sachen. Also das muss man ganz klar so sagen. Ja, aber das nur mal zu dem Kram. Ist ja jetzt hatten wir hier noch was Interessantes viele von Faktoren, hatten wir hier noch was so. Interessantes von Price zum Treibhausgasen. Ja, eine grundsätzliche Kritik an dieser ganzen Klimawandeldebatte, das hätte ich jetzt auch noch zum letzten Artikel sagen können, das passt sehr gut als Übergang, ist, dass halt die Argumentation irgendwie nicht ehrlich geführt wird. Ja, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel raus, diese Zahl irgendwie 97%, 96% aller Wissenschaftler sind der Meinung, dass bla bla bla bla bla, wird ja im amerikanischen Kontext, der nach Deutschland immer rüberschwappt, immer erwähnt, ja, und sich an dieser Zahl festzuhalten, gibt der Gegenseite wieder Munition, und das ist eine total vergiftete Debatte. Ja, es ist klar, dass sich das Klima verändert, es ist klar, dass der Mensch auf die Umwelt einen Einfluss hat. Aber da geht es halt nicht nur um CO2, es wird immer in CO2-Äquivalenten umgerechnet, weil das halt, weil es da schon eine Handelsbasis für gibt. In diesem Artikel von der BBC, da gibt es ein Beispiel eines Gases, das ist SF6. Das ist ein besonders aggressives Klimagas, was 20.000 Mal reaktiver ist als CO2. Ja, das wird natürlich auch in CO2 wieder gemessen, weil, wie gesagt, CO2-Äquivalente. Ja, und Der Klimawandel, der benötigt ja gewisse Ausgleichsnetze. Da bin ich vorhin schon drauf gekommen. Ja? Wenn man Wind- und Solarenergie in ein bestehendes Netz einspeist, dann gibt es da Schwankungen in ganz vielen verschiedenen technischen Bereichen, die einfach maschinell ausgeglichen werden müssen durch verschiedene Maschinen. Und diese Maschinen laufen am effizientesten, wenn die mit gewissen Gasen laufen. Man muss also quasi immer mehr von diesem Gas produzieren. Es muss immer mehr verbaut werden beim Prozess, beim Recycling, bei den ganzen industriellen Schritten. Geht immer sehr viel von diesem Gas bis zu 30% in die Umwelt. Ja, und allein das CO2-Gas, was das deutsche Netz beispielsweise, oder das, nehmen wir mal das britische Netz, weil das auch in dem Artikel drin ist, das Gas, was bei diesen Netzumwandeleinheiten durch den industriellen Prozess und beim Recycling in die Umwelt entfließt, ist eine stärkere Umweltbelastung, wenn man in CO2 denkt, als der gesamte Autoverkehr von Großbritannien. Und das ist nur deswegen so, weil halt immer mehr Windkraft- und Solaranlagen gebaut werden. Und um diesen Strom in das bestehende Netz einspeisen zu können, müssen nicht nur Kraftwerke gebaut werden, sondern das Netz, die graue Infrastruktur, das Netz, das muss halt auch immer angepasst werden. Ja, und das wird bei der ganzen Debatte total vernachlässigt. Ja, ähnlich wie bei den Elektroautos, wo gesagt wird, die sind klimaneutral. Ja, ist das in der Produktion auch so? Das haben wir dahingestellt. Nur die Frage wird nie ernsthaft gestellt. Ja, oder wenn Windkrafträder irgendwo hingebaut werden. Das Einzige, was wir mitbekommen von dieser ganzen Debatte, ist ja, es muss irgendwie eine Stromtrasse quer durch Deutschland gebaut werden, damit das Ganze irgendwie Sinn ergibt. Und das scheitert an lokalen Befindlichkeiten. Ja, wegen unterirdischen Kabeln oder überirdischen Kabeln. Auf dem Niveau wird diese Debatte geführt über die graue Infrastruktur. Ja. Und alle reden über Klimawandel und alle freuen sich über immer mehr Windräder und immer mehr Solarenergie, aber keiner denkt daran, was da für Infrastrukturinvestitionen im Hintergrund erforderlich sind und was das für ein Aufwand ist und was das vor allem für eine Spezialtechnik ist. Ja, und hier, alle denken in CO2, SF6 ist 20.000 Mal reaktiver als das und das ist Industriestandard, der überall verbaut ist, auch in Deutschland. Der Artikel, der bezieht sich auf England, aber wir haben das in Deutschland genau das Gleiche. Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Naja, aber die Energiewende steht schon im Koran, also was rede ich eigentlich überhaupt hier, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, was Lam Yakadua passiert ist. Das ist ja eigentlich so jemand, der sich auch im Bereich liberaler Islam und so engagiert, zumindest vordergründig. Und jetzt kommt dann hier so ein Ding, dass halt praktisch der Koran das schon alles vorwegnimmt, was heute irgendwie so läuft. Das sei ja auch wichtig. Ist das nicht eine von den Leuten, die hatte die nicht auch mal diesen Beef mit der mit der von der liberalen Moschee? Ich glaube, da gab es doch irgendwie. Ob diese liberalen Muslime wiederum mit der liberalen Moschee zusammenhängen, weiß ich nicht. Aber die hat auf jeden Fall, die kommt da aus der Ecke, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich habe extra nochmal reingeguckt. Also es wird dann halt über Sachen wird dann Salomon zum Beispiel Sachen in den Mund gelegt. Der Mensch ist laut Koran als Statthalter Gottes eingesetzt und somit Hüter der Erde. So lassen sich zahlreiche Koranverse heute in Richtung Umwelt- und Naturschutz auslegen. Ist natürlich toll, wenn man so ein heiliges auslegen lässt sich alles in viele Richtungen, ne? Ja, eben, wenn man so ein heiliges Buch hat, mit dem man dann irgendwie zu allem was sagen kann, wenn man die entsprechenden Sätze, die da drin stehen, halt dann ein bisschen anders liest. Weltweit engagieren sich Muslimen und Muslime für die Umwelt. Sie verbreiten die Idee des Öko-Islams, verweisen auf die Verankerung des Themas im Koran und sprechen von einer grünen Religion, die die Gläubigen zu einem harmonischen Leben mit der Natur anleitet. Grüne Religion, lol. Ja, also. Es gibt sogar Workshops zu Koran und Klima. Liest man zwischen den Zeilen, stehen die Gebote der Energiewende schon im Koran, sagte ein Seminarleiter in Marokko der Journalistin Susanne Götze für das Portal klimafakten.de. Ja, nur mal so nebenbei, also in dieser ganzen Anti-Atom-Bewegung und so, waren auch die evangelische Kirche ganz stark drin beteiligt. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, also Klimafakten.de ist auch mehr so eine offizielle Verlautbarungsplattform oder so, oder? Keine Ahnung. Würde also ich mich nicht drauf verlassen, gerne drauf. Auf irgendwelchen Kram. Und dann fängt in einem Absatz redet sie auch noch über Tierschutz, der im Koran steht. Tierschutz, wir erinnern uns alle, Schächtung. Ja, weil da sagen ja alle immer dazu, dass der Schlachten normalerweise ja auch nicht schlimmer ist. Von daher. Naja, ich kann ja einfach mal mit einer Vollnarkose irgendwie einen Hammer von Compound und einmal ohne und dann schauen wir mal. Ja, das behaupten die halt. Ich sage ja auch nicht, dass das stimmt. Ja. Kommen wir nun zu etwas vollkommen anderem. Die gelebte Erfahrung dient nicht mehr nur Esoterikern als hinreichendes Argument für ihre Behauptungen. Das hatten wir schon, das war das Ding mit dem Professor, der das zugegeben hatte, dass er bei den Studies rumfälscht, beziehungsweise dass er sich viel ausgedacht hat. Nee. Da ging das, glaube ich, drum, nein? Ich glaube nicht, nee. Hier geht es irgendwie darum, dass alle möglichen Leute wollen, dass die Krankenkasse alles bezahlt. Nämlich Natur. Das ist nicht von mir. Was so Tampons und so oder was anderes? Nee. So anderen Schwachsinn. Das ist doch nur der Vergleich, der gezogen wurde. Diese esoterische Nummer, dass so ein esoterischer Vergleich gezogen wurde, dass eben auch dass diese Industrie, ne, dieser Naturheil-Tralala, dass sie eben so ähnlich argumentiert, beziehungsweise so ähnlich ihre Ergebnisse findet, nämlich mit anekdotischer Evidenz. Ne? Aha, also der Artikel war so lang, deswegen. Ayurvedische und traditionelle chinesische Medizin. Also Akupunktur oder was? Wollt ihr Tigerpenis gerieben? 3 Gramm, nur 100 Mark? Ja. Ja, chinesische Medizin, ganz toll. Ayurvedische, anthroposophische. Genau. Ja, jeden Humbug quasi. Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass wir in Deutschland überhaupt für diesen Homöopathie-Bullshit irgendwas ausgeben von unserem hart verdienten. Ja, die behaupten wohl auch, dass das irgendwie das Wasser, mit dem sie die Sachen verdünnen, die Information aufnehmen würde, oder? Ja, das hätte eine Erinnerung, oh, genau. Je dünner, desto besser. Genau, desto mehr man das Verdünnteste mehr wirkt. Ja, aber. Ja. Aber ich finde es tatsächlich seltsam, dass halt Homöopathie für diese ganzen Sachen zugelassen ist. Sollte doch eigentlich die Blaupause für die Leute sein. Warum haben die überhaupt Probleme, das genehmigt zu bekommen? Naja, weil ja jetzt die Homöopathie auch immer mehr in den Fokus gerät, dass man das bleiben lassen soll. Aber der Jens hat doch gesagt, er will die weiterzahlen. Der findet das okay so. Also hat die Homöopathie Bestandsschutz und würde nach den aktuellen Kriterien nicht neu zugelassen werden? Oder was für eine Karte spielen die aus? Vielleicht. Ich meine, wenn jetzt ohne jede Wirkungsnachweisung okay ist, ich meine, es ist ja auch okay. Was willst du für eine Zuckerpille auch irgendwie? brauchst du ja auch keine Studien vorlegen. Also ich meine, das ist ja bekannt, wie die wirkt. Na, die Studien sind halt leicht, weil ich glaube, das Prinzip ist ja, dass es nicht empirisch nachweisbar sein darf, dass die Menge so gering sein muss. Ja, das stimmt, aber du musst ja auch noch belegen, dass es nicht schädlich ist und das kannst du bei diesen Sachen ja easy. Ja, also du musst belegen, dass der Wirkstoff nicht nachweisbar ist. Also sollte es eigentlich leicht sein. Ja, diese Nummer gab es ja auch. Wenn Medizin studieren will und eine Doktorarbeit schreiben will, 2 Seiten, hast du Doktor in der Tasche. Dr. Heilkunde. Dr. Quacksalber. Ja, diese Sache gab es diese Woche auch. Der Herr Höcke bricht das ZDF-Interview ab, nachdem man irgendwie Ausschnitte aus seinem Buch irgendwelchen AfD-Bundestagsabgeordneten vorgespielt hat und die gefragt hat, ob das von Hitler wäre oder von ihm. Und dieses Interview hat ein ziemlich strenges Framing, würde ich sagen. Ja, das hat ein ziemlich strenges Framing. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass das jetzt so eine große Öffentlichkeit erreicht hat, weil also diese Plörre, die der Höcke sich da irgendwie ausgedacht hat, ich bin auch froh, dass ich das mal gehört habe, weil ich mich sonst auch nicht mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Landolf Lahr, ich sage nur. Ja, also es ist schon irgendwie, ja, wie soll man sagen, also es ist nichts, was man verbieten bräuchte und ich bin auch der Meinung, dass es sich eigentlich jeder mal geben sollte, aber es lässt mich jetzt nicht gerade frohlocken, wenn ich höre, dass die AfD irgendwelche Mandate da erreicht unter dem Typen, also sagen wir es mal so. Hast du 2, 3 Highlights für uns? Ja, es ist halt so eine total geschwollene Sprache irgendwie. Und nicht umsonst haben sie ja diesen Vergleich da halt hingekriegt und die Leute konnten es halt nicht sagen, ob es von Hitler oder von Höcke ist. Weil es halt. Aber der Höcke hat sich das ja im Prinzip alles gefallen lassen, bis der Pressesprecher irgendwann dazwischen gefunkt hat und meinte, wir müssen das jetzt abbrechen, wiederholen oder sowas. Ja, was heißt alles gefallen lassen? Also sein komischer. Ja, ja, ist dann, er hätte sich das auch weitergefallen lassen. Ich meine, ich war da mit dem normal so geredet. Ja, und, es ist im Prinzip egal. Also ich muss wirklich sagen, ich finde es relativ egal, eigentlich, wenn es im Interview jetzt das abgebrochen wurde. Interessant ist halt auch noch diesen Spruch, den er ablässt von wegen so, ja, es könnte ja sein, dass ich irgendwann in diesem Land mal irgendwie, wissen Sie ja nicht, irgendwie, dass ich da mal irgendwie so einen Posten hier bekleide. Ja, ja, das war irgendwie der Spruch, den er irgendwie bringt so und dann hätten sie ja irgendwie so nach dem Motto, ne? Und das ist natürlich auch wieder ein Einfallstor für, dass die Leute sich über Einschränkungen der Pressefreiheit aufregen können, müssen sagen, Nimmerleinstag und solche Sachen, ne? Also er hat sich da von oben bis unten keinen Gefallen mitgetan mit der Nummer und tut mir leid, diese Opfergehabe kann ich dann auch nicht verstehen, wenn man so Bullshit da irgendwie hinschreibt und die Leute einen darauf ansprechen, dann mag das ja sein, dass man lieber irgendwie darüber reden würde, wie geil man ist oder so, aber tut mir leid, also das können die den schon fragen, so was, dass das vielleicht eher so ein bisschen Heute-Show-Charakter hat, irgendwie die seine Kollegen damit zu konfrontieren und dass das umgekehrt halt, wenn irgendwelche irgendwelche hier, keine Ahnung, irgendwelche, wie heißt die Trollada, ehemals Piratenpartei, die jetzt für die Linke im Bundestag ist, Anke Domscheit-Berg, wenn die irgendwelchen, wenn die irgendwelchen Krempel behauptet oder so, dann wird da niemand mit konfrontiert. Ne? Das ist dann alles, das ist schon wahr, natürlich wieder, dass das halt eine Sache ist, die sie da irgendwie machen, weil das in ihr Beuteschema passt oder so. Aber ungerechtfertigt finde ich das jetzt auch nicht. Also. Nee, das meinte ich auch nicht sozusagen, sondern nur der Pressesprecher, der hat sich ja ganz schön wieder so ein Fenster gelehnt und der Höcke war dann sozusagen loyal zu dem. Ja, aber eigentlich hat er ihm ja auch ganz schnell einen eingebrockt. Also ich könnte mir vorstellen, dass er nicht mehr lange der Pressesprecher ist. Ja, keine Ahnung. Aber ja, also ich kann mich noch, irgendwas hat er auf jeden Fall gesagt, also jetzt in dem Buch irgendwie geschrieben mit, wenn wir erstmal hier dran sind, dann irgendwie so und so, irgend so ein Zeug. Ja, absolut Banane. Dann lassen wir uns das nicht mehr gefallen oder irgend so ein Spruch. Ja. Also ja. Kann ich aber nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Ja, dieses angepisst sein und dann irgendwie schon mal irgendwie einen Rückschlag androhen oder so, und das ist schon Banane, ja. Da merkt man aber auch, wie uncool die sind dann im Endeffekt, ne, in solchen Situationen. Jasmina! Bald für Jasmina. Ja, die regt sich darüber auf, dass die Welt, die Zeit, einen Artikel veröffentlicht hat, in dem halt das Verhalten des ZDF-Moderators gegenüber dem Höcke kritisiert wurde, halt. Die Art. Schützend die schreibende Hand über Rechte halten. Spitze, schreibende Hand schützend über jemanden halten. Ja, ja, also weil sie sich da ja das halt eben auch so vorstellen, dass natürlich ihr komisches Geschreibsel die Säule in der Gesellschaft ist, ne? Also das ist ja, jeder richtet ja sich nur danach, richtet sich ja nur danach, was irgendwo in der Zeitung steht, und deswegen, ja. Lustigerweise ist aber Säulen der Gesellschaft der Titel von Don Alfonsos Artikelreihe. Aber eigentlich, was mich richtig ankotzt an dem Ding, ist der zweite Tweet. Wenn schon Inquisitionen, aber bitte Rechte mit Steinen an den Beinen in der Alster versenken, wie wieder hochschwimmt, ist kein Nazi. Und dass man mich nicht falsch versteht, ich kann einen harten Spruch nehmen, ich finde schwarzen Humor gut, ich finde, man kann durchaus auch mal zynische, böse Sachen sagen, wenn man damit was erreichen will. Aber von jemandem wie ihr, die halt, wenn jemand ihren Nachnamen falsch ausspricht, schon glaubt, der Mensch sei ein Rassist, oder wenn jemand sie schief anguckt, oder wenn jemand sagt, sie schreibt einen Haufen Sachen, die sie sich ausdenkt, ohne echte Recherche, dann sind sofort die üblichen Sprüche da, aber sie selber sich ja das ja auch im Endeffekt nicht. Die hat das dann irgendwo gelesen und läuft das dann und gibt das dann so wieder, als wäre es Recherche. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Außerdem hat sie auch den Hexentest komplett nicht verstanden. Normalerweise ist es ja so, wenn die Leute ersaufen, dann sind sie keine Hexe gewesen. Wenn sie wieder hochkommen, sind sie eine Hexe gewesen. Ja, man stellt es sich einfach mal vor, jemand macht den Witz irgendwie mit Asylbewerbern zum Beispiel oder so. Was da los wäre und woran sich auch Frau Banaschuk beteiligen würde. Ja, aber das wäre ja auch treten nach unten, das machen wir ja nicht. Wir wissen ja alle, dass die Nazis in Deutschland ja oben sind, ne, ganz oben. Und deswegen. Ja, ne, Moment mal, sie möchte ja keine, sie möchte ja auch nicht Nazis nur, sondern sie möchte Rechte insgesamt. Einfach so mal, um zu gucken. Ja? Wie viele unter den Rechten echter Nazis sind und wenn dann halt irgendwie da, wer nicht schwimmen kann oder so. Nee, ich finde es einfach, diese Doppelmoral, dieser Doppelstandard, der widert mich inzwischen richtig an. Das ist perfide. Ja, und hier haben wir nochmal kurz eine kurze Zugabe von der gleichen Dame. Wir haben hier Zoe Quinn, wir haben das lang und breit besprochen. Ich habe es letztes Mal nochmal zusammengefasst. Es geht darum, dass sie, Zoe Quinn, halt jemanden des sexuellen Missbrauchs angeklagt hat, öffentlich auf Twitter, derjenige seinen Job verloren hat, sein Leben irgendwie sich auf den Kopf gedreht hat und er sich kurz danach umgebracht hat. Dann hat Frau Quinn verkündet, sie schreibt einen Comic namens Deathbringer. Da haben wir letztes Mal schon den Kopf drüber geschüttelt. Und Frau Banaschuk findet das nice. Nice, ja, nice. Sehr gut. Du hast über 85.000 Euro von irgendwelchen Leuten veruntreut, die dieses Spiel mit den Einhörnern, die sich gegenseitig und ist nice. Also du hast irgendwie jemanden mit deinen Anklagen dazu gebracht, sich umzubringen, wahrscheinlich. Nice. Keine Kritik. Alles eine Mischpoke. Und ein dunkles Herz war dahinter. Damn nice. Ja, oh, guck mal, apropos, Frank Zander hat einen Preis gekriegt. Apropos nice. Das Amaze Festival. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch erinnern. Das ist so ein Ding in Berlin, was ja von ganz vielen Journalisten, die sich mit Computerspielen in Deutschland beschäftigen, weil sie zum Musikjournalisten irgendwie da andere Leute schon auf dem Platz saßen und sie sich deswegen mit Computerspielen beschäftigen mussten und GamerGate nicht so toll fanden und meinten, das wäre eine Harassment-Gruppe und so, und dann irgendwelchen Aktivisten da nur ein Forum geboten haben, um ihren Teil zu erzählen, aber nichts anderes halt, weil es ja sowieso keine andere Position dazu gibt. Solche Leute sind Riesenfans von diesem Amaze-Festival für Indie-Spiele in Berlin, war das halt so ein Ding. Und das bekommt jetzt dieses Jahr, obwohl man sich auf den Kopf gestellt hat und sich 30 Mal gedreht hat und gesagt hat, bitte, gibt uns mal Geld für unseren Kram hier, dass wir uns feiern können. Keine Zuschüsse von der Berliner Senatsverwaltung. Und deswegen wird es dann wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Oh, sehr schade. Das ist ein wichtiges Stückchen Kultur, was da verloren geht. Naja, und man konnte halt, wenn man unbedingt diese Leute mal in der freien Wildbahn sehen wollte, einfach da hingehen und man wusste, man sieht kistenweise von diesen Verrückten. Ja, hier gibt es einen schönen Comic, der veranschaulichen soll, dass die Leute, die gecancelt werden, dass es denen normalerweise ziemlich gut geht und dass die Gesellschaft sie belohnt für ihre Aussprüche, dass sie mutig sind und dass sie Bookdeals bekommen und tralala. Und ich habe in Bezug auf den Comic habe ich einen Tweet gesehen. Ich habe den leider nicht mehr gefunden, aber da hat jemand eine Liste von, es waren 8 oder 9 Namen, die sich scheinbar alle selbst umgebracht haben, wegen Anschuldigung, mit dem Comic zusammen verbreitet auf Twitter. Ich muss da nochmal nachrecherchieren. Ich würde das gern, die einzelnen Namen mir genau angucken. Aber einfach nur zu behaupten, dass die Leute stärker werden davon, dass sie gecancelt werden, ist halt schon ein sehr großes Fragezeichen. Und davon abgesehen, wenn Cancel Culture wirklich so sich verhalten würde, wie in einem Comic dargestellt, dann müssen die Linken doch selber damit aufhören, weil sie ihren Feinden schaden. Also wisst ihr, was ich meine? So, wenn der Comic wirklich stimmt, dann ist das doch das beste Argument dafür, Cancel Culture zu beenden. Ja. Also, ich finde die Details so geil, dass der Typ Sean Whiteman heißt. Whiteman. Und dass der andere Kasper unten im Bild auf seinem Hemd stehen hat, Facts don't care about your feelings. Ja, und Racist Guy Knightley finde ich auch gut. The left can't mean. Ja, ach, zum Amaze Festival ist mir gerade noch eingefallen, dass übrigens auf dem Höhepunkt von GamerGate eine der Hauptakteure, die da kritisiert wurden, die Leigh Alexander war das, nach Berlin gekommen ist, um sich da wunderbar unkritisch zu interviewen zu lassen von einem von diesen Journalisten. Also sogar richtige GamerGate-Prominenz auf diesem kleinen, feinen Amaze-Festival. Dass man mal sieht, was sie da dem so... Dem ehemaligen, kleinen, feinen Amaze-Festival. Ja, und dann muss man... Ja, aber sie werfen zumindest keine Leute von Gebäuden runter. Meine Güte. Ja, es geht mal wieder um die Geschichte von dem Besitzer der Imbisskette Chick-fil-A oder einem der Besitzer, der halt an LGBTQ-kritische Organisationen gespendet hat. Und ich fand ein paar, warte mal, ich find's gleich. Yeah, of course, people are not just going to Chick-fil-A to eat fried chicken. They are eating fried chicken spitefully. They're defiantly standing in line with all the other free thinkers because they've been asked not to. They know that going to a Chick-fil-A hurts queer people, but they've never thought much about queer people before, and they're not going to start now. It's a strange form of identity politics where the identity is asshole. The line to get into Chick-fil-A is the asshole pride parade. Mir fällt auch gerade auf, dass Chick-fil-A sowieso hochgradig frauenfeindlich ist, weil es heißt ja schließlich Chick und nicht Cock-fil-A. Ja, also vielleicht für Leute, die überhaupt noch nichts davon gehört haben, Chick-fil-A ist mittlerweile in Amerika die erfolgreichste Fast-Food-Kette. Vor allen anderen. We're never going to chase Chick-fil-A out of town. And Donald Trump's America is a huge success. The number three restaurant chain in the country. It's going to be huge. Ja, also von der Anzahl von den Locations. Ja, aber alleine das sagt schon einiges aus. Ja, aber vom Umsatz her sind die die beliebteste Kette und von allen Umfragen her. Es gibt da noch Popeyes Chicken. Da gibt es so einen kleinen Kampf zwischen den beiden im Moment. Und ich wollte noch anmerken zu der Kontroverse, es ging darum, dass halt die Eigentümer sehr christlich orientiert sind, dann angefeindet wurden. Daraufhin haben die für LGBT, für Organisationen gespendet, die halt verteidigt haben gegen diese Angriffe von der Community da. Und weiterhin ist es halt so, dass Chick-fil-A sonntags immer geschlossen hat. Ja, und das war ursprünglich der Anlass, dass es überhaupt in die Kontroverse gekommen ist. Das halt, da erinnere ich mich an was anderes. Da erinnere ich mich dran, dass es um diese ganze Obamacare Nummer ging, wo ja quasi auch die Verhütungsmittel eingenommen waren und dass dann Chick-fil-A gesagt hat, wir wollen das quasi nicht bezahlen aus religiösen Gründen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich finde das relativ bescheuert, dass irgendwelche Firmen irgendwelche religiösen Einstellungen da haben, wo sich die Leute nachrichten sollen oder so. Entweder das ist jetzt ein Gesetz, dass die das bezahlen müssen oder eben nicht. Wobei es in Amerika ja mit dieser Gesundheitsversorgung über einen Arbeitgeber sowieso auch relativer Humbug ist. Also da wechselt man ja quasi die Gesundheitsversorgung mit dem Arbeitgeber, weil das ja über einen Arbeitgeber läuft. Ja, und Chick-fil-A hat da, wie sehr viele andere Leute, halt kapitalistisch und sehr unchristlich natürlich auch agiert und hat das denen nicht freigestellt und das ist kritisierbar, aber die waren schon vorher in der Kritik. Das war nur ein weiterer Kritikpunkt. Chick-fil-A ist going. Du hast absolut recht, aber das zieht sich jetzt schon seit 5-6 Jahren, deswegen Chick-fil-A gibt es ja hier in Deutschland gar nicht. Ne, wir können ja froh sein, dass es überhaupt schon Five Guys gibt. Aber vielleicht kommt Chick-fil-A ja hierhin. Aber das ist die Positionierung. Das ist ja ein Erfolg. Dass die Positionierung da auszahlt, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, sich da sozusagen gegen die Social Justice Warrior zu stellen, auch wenn es natürlich eine christliche Sache ist, die in Amerika besser funktionieren dürfte. Also, ich will die wirklich gar nicht verteidigen. Was Arbeitsschutz angeht, ist jedes Unternehmen in Amerika kritikwürdig. Mhm. Ja, da will ich dem Chris gar nicht widersprechen. Chick-fil-A has released a poison into the city that tells queer people we're less welcome here, we're less safe. We're always surrounded by people who hate us, but now those people can show us how easily, how thoughtlessly they reach for their hate. Musst du wissen. Lionsgate didn't give a pre-screening of Rambo to film critics because they knew those SJWs would review bomb it. Rotten Tomatoes. It's a Trumpian fascist snuff film that's racist, misogynist and... Klar. Racist, misogynist with a white savior. SJWs are outraged that Mexican sex traffickers die in a movie. Ja, einfach nur Kulturkampf. Captain Marvel Female wird hochgelobt und Audience mag's nicht und Rambo Last Blood, die Kritiker zerreißen den Film und die Zuschauer finden's klasse. Das war mal wieder so ein Fall, ne? Das haben wir ja in letzter Zeit ja gehäuft, dass sich die Kritiker und die Audience Scores da bei Rotten Tomatoes so komplett widersprechen. Ja, aber das werden wir noch viel öfter sehen, glaube ich. Bevor die Journalisten das nicht aufgeben. Und das sehe ich nicht. Hier wurde eine Studie veröffentlicht von RISJ Oxford. Und zwar ging es in der Studie darum, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, also generell, man hat europaweit eine Studie gemacht, aber man hat in einem Ergebnis herausgefunden, dass in Deutschland die Öffentlich-Rechtlichen bei Linken ein höheres Ansehen besitzen wie bei Mitte-Rechts-Menschen. Und die NZZ musste daher auch einen Text überarbeiten, den sie erst rausgehauen haben, der nicht ganz so koscher war, weil sie meinten, dass eben das Rechte nicht erreicht werden und ja, also da musste die NZZ korrigieren. Also, ja. Aber es gibt einen Unterschied zu anderen Sendern oder anderen Ländern. Ja. Ja. Was war jetzt die Fehlinterpretation in der Studie genau? Dass der Sender nur für Linke sendet und dass aber die sozusagen die Anerkennung bei den Rechten einfach von dem Sender nicht so hoch ist. Also darum ging es in der Studie. Also die Sichtweise ist eine andere, nicht vom Sender ausgesehen, sondern von den Zuschauern ausgesehen. Genau, genau. Ja. Ja, ich muss sagen, das erscheint mir jetzt auf den ersten Blick nicht so ganz abwegig, aber gut, ne? Ich sehe da drin wieder, eine Cthulhu schwimmt nach links, aber ich sehe das voll oft. Vielleicht mag ich auch einfach nur das Meme. Musste leider sehr lachen, als ich heute gesehen habe, dass das Event, das mich als bezahlte Speakerin angefragt hat und für das ich mir dann den Zeitraum freigehalten habe, und dass mich dann wieder ohne Grund ausgeladen hat, mich nun also mit einer bekannteren Frau ersetzt hat. Schon traurig, Jasmina. Aber was ich interessanter finde, ist halt das darunter. Chibli to the rescue. Wer war das? Schreibe mir gerne eine DM. Da wird durchgegriffen in Berlin. Da wird nicht einfach eine verdiente Arbeiterin des Volkes wieder ausgeladen. Nee. Da wird reingehauen. So, ja, gute Connections hätte ich auch gern. Ohne SJW-Frau kein Panel. Da braucht man eine Quote. Ja, ich denke mal schon, dass es vielleicht war es die Anna oder so. Keine Ahnung. Oder Hengi. Ja, und bei der nächsten Quelle sage ich das Gleiche, was der Price vorhin auch schon mal gesagt hat. Die Bild-Zeitung tut mir fast leid, dass ich die hier reinschleppe und ist sicherlich keine gute Quelle, aber ich habe hier sind alle Zahlen drin und deswegen habe ich da mal eine Ausnahme gemacht. In Hessen sind 125 Minderjährige verheiratet. Das geht aus einer Anfrage der AfD hervor. Mädchen sind mit 111 Fällen in der deutlichen Mehrheit. 7 von ihnen sind unter 14. 31 weitere 14 bis 15 Jahre, die restlichen 16 bis 17 Jahre alt. Bei den Jungs sind 6 zwischen 14 und 15, der Rest zwischen 16 und 17 Jahren. Den größten Anteil stellen 42 Kinder und Jugendliche aus Syrien. Es ist verboten bei uns. Eigentlich sind diese Ehen ungültig nach Gesetz, müssten rechtlich aufgehoben werden. Das ist allerdings in Hessen nur in 2 Fällen passiert. Bei den anderen gelten wohl Härtefallregeln, wie zum Beispiel das Vorhandensein von Nachwuchs. Sehr. Und dann wird noch erwähnt, dass halt Bulgarien, Griechenland und Polen mit 10, 8 und einer Ehe auch noch beteiligt sind sozusagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das bei den Ländern eher so ist, dass irgendwer schwanger geworden ist und dann geheiratet wurde, aus gesellschaftlichen Gründen. Und weniger so eine verkaufte Brautgeschichte, wie das bei anderen Leuten ist. Ja, ich bin mir jetzt da gar nicht so ganz sicher, wie das mit der Gesetzeslage ist, aber ab 16 mit Einverständnis der Eltern ist es ja wohl auch gestattet. Ich meine, inwieweit das Einverständnis davor liegt, kann man natürlich in Frage stellen. Aber das ist halt verzwickt, weil wenn sowas gerichtlich angefochten wird, kann das halt Jahre dauern. Und wenn du jemanden hast, der 14 Jahre ist und dann dauert der Gerichtsprozess 2 Jahre, dann wird das ganze Verfahren wahrscheinlich gegenstandslos und eingestellt. Also ich hatte woanders gelesen, dass die Jugendämter das bestimmen können, ob das aufrechterhalten werden soll oder nicht. Und die bestimmen das aber in der Regel nicht, weil sie dann lieber die Finger von lassen von dem Thema offensichtlich. Ja, jetzt mal ganz abgesehen. Beziehungsweise, warum will man denn auch so eine, was dann passieren würde, wäre wahrscheinlich, dass die jungen Frauen in ihrer Familie irgendwie, was weiß ich, Probleme bekommen. Und das ist natürlich irgendwie das, was dagegen steht dann als, ja. Ja, ich sagte ja, inwieweit das Einverständnis der Kinder davor liegt, sei mal dahingestellt. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Auch sprachlich und... Ja, richtig, aber man kann ja deswegen jetzt nicht auch über das Einverständnis drüber weggehen, wenn es darum geht, ob es jetzt wieder entschieden werden soll oder nicht. Ne? Das ja, ist wie, Punkt, wie, ja, und wie gesagt, das ist halt wirklich eine verzwickte Situation, weil selbst wenn da ein Verfahren angestrebt wird und die sich dagegen wehren, ne, wie ich es gerade geschildert habe, ne, wenn die Jahre ins Land ziehen, dann ist das kann die Minderjährigkeitsgrenze greift halt nicht mehr. Und was soll man dann noch machen? Ne? Beschäftigungsrekord für Zuwanderer in Deutschland, sagt die OECD. Genau, die sagt das. Ist sowieso angeblich ein Beschäftigungsrekord? Okay. Angeblich auch immer mehr Leute über Qualifikationen wegen Anerkennungsschwierigkeiten von irgendwelchen Abschlüssen und solchen Sachen. Und derjenige, den sie hier dazu befragt haben, äußert sich zu dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass es wohl nicht gut sein wird, weil man da keinen Fokus auf die deutsche Sprache legt. Und wie hier steht, das deutsche Zuwanderungssystem tut so, als ob es gar nicht wichtig ist, dass man in Deutschland Deutsch spricht. Und ich glaube auch, dass das das größte Problem im Endeffekt sein wird. Also auch meine Erfahrung jetzt mit Kollegen aus dem EU-Ausland ist halt auch ganz klar, dass sich alle Welt bemüht, also die Leute selber bemühen sich, die ganze Firma bemüht sich, aber im Endeffekt ist es halt schwierig für die Leute, ihren Arbeitsalltag zu meistern, wenn sie halt nur gebrochen Deutsch sprechen. Und bei solchen Leuten, die das jetzt rein freiwillig machen, ist es auch nochmal was anderes als irgendwie Spurwechsel oder was weiß ich nicht, was sich da jetzt vorstellen oder Leute halt von außerhalb der EU oder so. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gute Nachrichten hier sind, die sie haben. Und es ist natürlich alles im unteren Bereich. Also das ist natürlich keine qualifizierte Arbeit, was die Leute machen. Das meiste, was sie hier schreiben, sind halt auch Saisonarbeiter und so. Ja, das wollte ich hier nochmal mit Ton machen. Ton. Das Format der Veranstaltung war wahnsinnig interessant. Es war sehr persönlich, relativ unformell, sodass man auch direkt Fragen stellen konnte. Man hat Fragen bekommen, man konnte in Dialog treten. Auch dieser Bürgerdialog war wieder eine spannende, kritische und lebhafte Veranstaltung, die mir Gelegenheit gegeben hat, rückzukoppeln mit den Teilnehmern über das, was wir tun im Auswärtigen Amt. Und den Teilnehmern hoffentlich auch Gelegenheit gegeben hat, zu erfahren, was Außenpolitik bedeutet in seiner gesamten Bandbreite. Das war eine sehr interessante Veranstaltung, von der ich mir auch einiges erhofft hatte. Das Forum klang sehr verlockend, Außenpolitik zu erklären, wo wir doch in einer Welt der Spannungen leben. Besonders wichtig waren für mich völkerrechtliche Themen und Themen, die die Sicherheit von Frauen betreffen. Ja, also ein sehr aussagekräftiges Video, wie man sieht. Das Auswärtige Amt informiert einen von A bis Z. Also ich weiß jetzt genau. Ja, ich würde auch sagen, gut, dass wir heute zusammengekommen sind. Genau, wir machen es genau, so. Genau, schneid das mal raus, da ist eine Aussage drin oder so. Wir erklären alles, Punkt. Anstatt, ja, dass man mal irgendwie mal ein Beispiel bringt oder so, ne, oder hier auch vielleicht mal der breiteren Öffentlichkeit irgendwas erklärt, zum Beispiel, ja, vielleicht auch, was man der Dame mit dem Kopftuch da so alles erzählt hat oder was die jetzt für Probleme hatte mit Frauen oder so. Vielleicht, dass sie, ja, keine Ahnung, mit ihren Kopftüchern in Deutschland nicht überall hinkommen, wo sie vielleicht gerne hin wollten, wo sie Einfluss haben oder so. Hätte mich alles mal interessiert, aber ja, Außenpolitik. Zum Militär aber doch, ne? Kannst du doch gehen. Auswärtiges Amt, alles so, ja. Ist da Bescheid. Ich ahne, dass er eine Glotze hat. Ich glaube, das war von Mars. Ist der nicht da? Das war von mir, aber meine Ich Netflix. Wollte gerade sagen, okay. Ich bin da, aber das war nicht von mir, nee. Einen Augenblick, ich muss noch schnell meine Notizen öffnen. Kann man ja schon mal vorlesen. Tübinger Islamprofessor wegen umstrittener Konferenz in der Kritik. Die Konferenz fand am vergangenen Wochenende zum Thema die Zukunft der islamischen Welt und Palästinas statt. Dort wurde unter anderem mit Politikern und Intellektuellen über die Idee einer islamischen Union gesprochen. Die Idee wird öfters gepusht. Mehrere Referenten riefen in ihren Reden zum Boykott Israels auf. So sprach der Vorsitzende des türkisch-schiitischen Vereins der Ali Behit Gelehrten Kadir Arrakas darüber, wie wichtig Widerstand in Palästina während der schwächsten Periode der israelischen Geschichte sei. In dieser Phase darf kein islamisches Land Verträge mit Israel abschließen oder diesem näher kommen. Man hat sich später dann zu der Teilnahme halt distanziert und meinte, ja, also ich distanziere mich ausdrücklich von den Äußerungen in den genannten Tweets und generell von islamistischen Positionen, wo ich mir aber halt auch denke, ja, du tust doch vorher Forschung anstellen, auf welche Veranstaltung du gehst. Ich weiß nicht, also generell mach, was du willst, aber irgendwie, man kennt doch die Pappenheimer, aber ich fand es merkwürdig und Tübingen wird ja immer gelobt für islamisches Zentrum und dass da eben die Gelehrten, die Imame ausgebildet werden und macht keinen guten Eindruck, sage ich jetzt mal. So. Ja. Ja, der arme Snowden, ich jetzt schon den nächsten Buch von Latz, oder das heißt Latz von Buch. Nächsten von Latz. Und zwar wollen die Amis sein Buchver gebieten, beziehungsweise die Einnahmen aus den Buchverkäufen dann einsacken. Der Verkauf gestartet ist. Es ist jetzt, glaube ich, gestartet. Er hat ein neues Buch gemacht. Seine Memoiren sozusagen geschrieben. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber angesichts des bewegten Lebens, das er da hingelegt hat, sei das mal okay. Ja, ich habe nur so gedacht, irgendwie der Snowden und der Assange, die kriegen es irgendwie richtig. Ne? Also die sind, wenn das keine abschreckenden Beispiele sind, dafür Zivilcourage zu zeigen, dann weiß ich aber auch nicht. Ne? Tut mir echt ein bisschen leid, so bin ich echt ein Arschnummer. Naja. Ja, und ob sie das in Deutschland machen, weiß ich nicht, möglicherweise. Der Verkauf ist auch in Deutschland gestartet. Buch heißt irgendwie Track Record, glaube ich. Ja. Und hat in Deutschland noch einen zusätzlichen deutschen Untertitel. Ja. Mein Leben oder sowas. Ja, der Snowden ist schon ein lustiger. Besonders lustig fand ich in seinem Interview, dass der schon wieder die Brille anhatte, wo der eine Nasenstüber gefehlt hat. Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon leben die Leute, ey? Der Song, der war in der Botschaft Ewigkeiten, ja. Okay, ist auch irgendwie im Exil sein oder so heißt das dann, glaube ich, ne? Ja, kommen wir nach Saudi-Arabien, Jemen, Iran und dann nach Amerika. Letzte Woche gab es ja einen kleinen Zwischenfall. Und zwar wurde ein Raffineriekomplex in Saudi-Arabien quasi außer Kraft gesetzt mit einem sehr seltsamen Angriff, den es so vorher wohl noch nicht gegeben hat. Es sieht wohl mittlerweile so aus, dass es aus Jemen gestartet wurde, obwohl Amerika weiterhin sagt, dass der Iran irgendwie, dass es aus dem Iran gekommen sei oder dass Iran beteiligt gewesen sein soll. Es waren wohl 24 Drohnen und 4 ausgemusterte Al-Shabaab-Scud-Cruise-Missiles, die keine Sprengköpfe hatten. Aber der Raffineriekomplex, der für ungefähr 7-8% des weltweit gehandelten täglichen Ölbedarfs quasi verantwortlich ist, ist ausgefallen. Und es gab einen kurzen Preisanstieg im Brent-Ölpreis, für den diese Raffinerie verantwortlich ist. Das ist besonders leichtes, süßes Öl. Da gibt es auch noch unterschiedliche Sorten. Allerdings, direkt danach hat sich der Preis direkt wieder stabilisiert, weil wir ja mittlerweile weltweit eine Situation haben, dass Saudi-Arabien zwar immer noch die größte Reserve und Lieferkapazität hat, aber wir haben ja weltweit die Öltanker auf den Weltmeeren fahren, die vollgeladen sind mit Öl und die halt keinen Hafen anlaufen, um Steuern zu vermeiden, aber als schwimmende Reservekapazität die ganze Zeit zur Verfügung stehen, sodass Lieferengpässe nicht Lieferengpässe nicht gemacht werden, die entstehen können, ja, es sei denn, über einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten fällt diese Raffineriekapazität von Saudi-Arabien aus, wie es in dem Artikel auch steht, ein sehr guter Artikel. Und allerdings hat Saudi-Arabien schon angekündigt, dass die innerhalb der nächsten 3 Wochen wieder alles repariert haben werden und das weiterhin, ja, also weiter produzieren können und der Ausfall minimal ist, was sehr gut ist, weil Saudi-Aramco bereitet ja immer noch den größten Börsengang der Geschichte ever vor. Die haben den jetzt schon 3-mal verschoben. Und jetzt haben die den quasi vorverlegt nach diesem Zwischenfall. Die haben gesagt, wir wollen quasi beweisen, dass wir unsere Kapazitäten wieder herstellen können und 1 Monat später wollen wir den Börsengang machen. Einmal ist dieser Börsengang ja schon gescheitert, weil einfach nicht genug Konsortialbanken Interesse daran hatten, das überhaupt zu vertreiben. Mal gucken, wie der Börsengang jetzt laufen wird. Der soll dieses Jahr noch abgehalten werden. Also ich bezweifle, dass das funktioniert, weil das Grundproblem von Saudi-Arabien ist ja Amerika, weil Amerika ja mittlerweile nicht mehr auf Ölimporte und Ölderivatimporte insbesondere angewiesen ist, sondern das halt selber wieder produzieren kann. Außerdem finde ich fraglich, ob 2 Billionen Dollar, wie diese da wirklich einschätzen, dass das Ding wert sein soll, so einfach vom Markt abzukratzen sind und da reinzustopfen sind von irgendwelchen Leuten. Das ist schon eine ganz schöne Menge, finde ich, 2 Billionen Dollar. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch eine Buchempfehlung geben, und zwar ein Roman. Ein Roman, und zwar der Titel ist Ausgebrannt und der Autor ist Andreas Eschbach. Und in diesem Roman, das ist ein Roman, aber es geht um Ölhandel und um Saudi-Arabien und Ölfördermaxima. Und ich fand es sehr interessant, wo das jetzt passiert ist, weil das Buch fußt quasi auf einem Szenario, wo genau das passiert, was jetzt passiert. Natürlich technisch anders, nicht mit Drohnen, sondern anders. Nur in dem Szenario ist es so, dass es halt wirklich einen Ölengpass gibt über mehrere Wochen weltweit und dass daraufhin halt, ja, es einen Stillstand gibt im Weltwirtschafts- und ökonomischen und industriellen System. Und ja, der Punkt ist der, das hätte tatsächlich passieren können, wenn wir nicht die Tanker hätten, die weltweit unterwegs sind und wenn Amerika nicht so unabhängig wäre von Importen mittlerweile. Fand ich sehr interessant. Ausgebrannt von Andreas Eschbach. Leseempfehlung. Ja. Er macht zwar ganz interessante Geschichten, aber ich finde, der schreibt Scheiße irgendwie. Er hat so einen blöden Stil. Ja, über den Stil kann man sich streiten. Und ja. Ich meine, der hat seinen Ruf mit dem unsäglichen Jesus-Video sowieso für alle Ewigkeiten zerstört. Aber der hat ein paar Bücher geschrieben, die sehr gut recherchiert sind und nah an der Realität sind. Ja. Düstere Zukunftsszenarien. Deswegen kann ich den empfehlen. Außerdem kann man sich auch verbessert haben, auch in der Beziehung. Also ja. Ein anderes Buch, was er geschrieben hat, was lesenswert ist, ist 1 Billion Dollar. Ja, das meinte ich eigentlich. Das fand ich ein bisschen doof, das Buch, weil er hatte so 2 Geschichten gesponnen, eine interessante und eine nicht interessante. Und ja, es lief so parallel nebenher, sich irgendwann die andere Geschichte, die, ich weiß nicht, so ein bisschen in sein Privatleben, glaube ich, ging, die habe ich einfach weggelassen irgendwann, weil ich es blöd fand. Ne? Ah, ich finde 1 Billion, fand ich gut. Das habe ich vor vielen Jahren mal. Die Story der zweite Handlungsstrang mit den Finanzen, das finde ich auch gut, ne? Also. Ja, weil es halt auch fundiert war. Genau. Hier haben wir kurz einen Artikel eingeblendet gehabt. Da ging es um Ägypten. In Ägypten, ja, einfach kurz gesagt, da brodelt es gerade wieder und es gibt wieder Proteste gegen die Militärdiktatur, die dort gerade an der Macht ist. Wie soll man sie gerade anders nennen? Natürlich spielt die Muslimbruderschaft da wieder eine sehr große Rolle, aber es gibt auch sehr viele liberale Verbände in Ägypten, die halt gerade gegen die Militärregierung aufbegehren. Und das ist sehr seltsam, weil es ist für die Jahreszeit ungewöhnlich. Aber mal gucken, ob es da wieder eine Revolution gibt. Die ersten Sachen kündigen sich da auf jeden Fall schon an. Was sich auch ankündigt, ist, ja gut, ich meine, das ist ein schwelender Herd. Kaschmir in der Grenzregion zwischen Pakistan und Indien und China. Zunächst einmal ein paar Worte zu Kaschmir. So, Kaschmir ist ein Konflikt zwischen Indien und Pakistan hauptsächlich. Allerdings spielt China eine sehr große Rolle, weil China auch einen Gebietsanspruch hat. Arin Chin heißt, glaube ich, das Gebiet, was die beanspruchen. Ja, der größte Teil wird von Indien beansprucht und dieser Teil ist im Endeffekt in drei Teile gespalten, einen sehr großen Teil und einen Teil, der heißt, glaube ich, Pandu Kashmir. So, und in der indischen Verfassung steht, dass dieses eine Autonomieregion ist, die halt auch quasi gewisse Autonomierechte hat, vor Ort entscheiden zu können. Allerdings hat die Zentralregierung jetzt gerade im Mai dieses Dekret außer Kraft gesetzt und hat die Region aufgespalten in diese zwei Teile. So, halt, das ist quasi ein Gouverneur der einen Region und ein Gouverneur der anderen Region. Und jetzt hat sich in Kashmir Pendu, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt, ich habe meinen Notizen gerade nicht vor mir, hat sich eine neue Parteienkoalition gegründet, weil es ja eine autonome Region ist und die pochen halt weiterhin auf diese Autonomie und wollen halt quasi verhindern, dass diese Region aufgespalten wird. So, das kommt zusätzlich als interner Sprengstoff zu dieser ganzen Kashmir-Situation hinzu. Allerdings glaube ich nicht, dass es da großartig eskalieren wird, insbesondere weil China halt immer noch mäßigend da einen Einfluss hat. Deswegen wird es auch sehr oft nicht erwähnt, dass sie halt Arin Chin haben, diese Region von Kashmir. Es wird auch anerkannt, dass es deren Region ist. Und jetzt gerade gibt es halt sehr viel Kriegsrasseln von Seiten von Indien her und das hat halt was mit diesem innerindischen Konflikt zu tun. Das wollte ich jetzt nur mal erklären, weil das ist quasi indische Innenpolitik und da kriegt man überhaupt nichts mit. Und wenn man von Kaschmir redet, denkt man immer, es geht um einen Konflikt mit Pakistan. Aber nein, alles, was gerade in Kaschmir passiert, hat gar nichts mit Pakistan zu tun, sondern das ist ein innenpolitischer Konflikt von Indien. Deswegen sagt ja auch beispielsweise der pakistanische Außenminister, es könnte sein, dass wir in einen zufälligen Krieg reinschlittern, obwohl wir eigentlich gar keinen Grund haben, das zu machen. Pakistan ist in keiner Verfassung, irgendeinen Krieg gegen irgendwen zu führen. Pakistan ist weiterhin ein zersplitterter Staat, wenn man überhaupt von einem kohärenten Staat reden kann. Ja, es sind mehrere regionale Warlords, die mit der Zentralregierung kooperieren. Es ist mehr wie Libyen als wie ein funktionierender Staat halt, nicht wahr? Allerdings. Oh, komm, Dr. Phil oder Dr. Drew? Welcher war es? Dr. Siegel. Dr. Ah. Siegel warnt vor einem Anstieg der Leprafälle in L.A. Eine Krankheit, die ja eigentlich in unseren Breiten und auch in den USA ausgestorben war, die in Mexiko aber noch verbreitet ist. 100 bis 200 neue Fälle an Leprakrankheit werden jedes Jahr in L.A. registriert. Und was halt das bisschen gefährlich an der Sache ist, laut Dr. Siegel, ist, dass ein Großteil aus Mexiko kommen und dann halt in L.A. versuchen, Fuß zu fassen und dass sich das dadurch in der Obdachlosen-Community ausbreitet und dass man da, allein in L.A. hat man halt 60.000 potenzielle Opfer sozusagen, die sich mit Lepra anstecken könnten, weil halt diese Leute und die mexikanischen Neueinwanderer halt oft Quartiere teilen oder außerdem gibt es einen Anstieg von Typhus, weil es auch einen Anstieg von Ratten gibt, Rattenflöhe, Typhus, ist dann der Kreislauf. Ne? Also komisch, dass noch was zurückkriecht in die Zivilisation. Gar nicht gut. Also. Das war's. Ja, Kalifornien, ne? Da hört man immer schöne Meldungen. Also ich würde mich jetzt selber nicht unbedingt als libertär bezeichnen. Wenn ich aber mitunter das beste Argument dafür hören wollen würde, dass der Staat schlecht in dem ist, was er tut, dann wäre das "The Ontario government lost 42 million selling cannabis the last year" mit eins meiner Hauptargumente, um ehrlich zu sein. Also die kanadische Regierung hat 42 Millionen Dollar verloren, während sie Cannabis verkauft hat. Und wie haben die das gemacht? Mit Tax Benefits oder wie? Nee, mit eigenen Stores. Also, und die haben ganz selber verkauft. Ja, und da haben sie. Okay, das oh mein Gott. Scheinbar. Staatskapitalismus so. waren zu viele Investitionen notwendig und ich denke mir einfach nur so, ich keine Ahnung, wie du da. Ja, gut, aber ich sag mal, wenn du damit staatsweist sozusagen den Anschub dafür machst, du musst ja die ganzen Läden erstmal etablieren, du musst Leute bezahlen, etc. pp. Wenn das eine Investition ist in ein System, wo der Staat dann halt direkt daraus Gewinn schlagen kann, ich würde dann noch mal so 5 Jahre abwarten und gucken, ja, wie es dann aussieht halt. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, aber ich hab eine Vermutung. Ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber es gibt ja generell mit Cannabis in Amerika ein Problem, selbst wenn es legal ist, dass die Geschäfte, die damit zu tun haben, aufgrund bestimmten Geldwäscherichtlinien, die es parallel gibt in Amerika, die auf Bundesebene in Amerika beschieden worden sind, keine Bankkonten haben dürfen bei normalen Banken. Und deswegen ja quasi alles jetzt, ne? Nur, also auch keine Kreditkarten annehmen dürfen und so weiter. Und das ein reines Cash-Business ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das das gewesen ist, was so viel gekostet hat. Das ist aber Kanada jetzt. Und ich weiß nicht, ob die da solche Sachen auch haben. Ja, das ist ähnlich. Also es ist, ich weiß nicht, ne, es ist ja eine Vermutung. Ich habe es nicht gelesen, ja. Deswegen die Frage, war es das oder was war jetzt der große Kostenfaktor da? Oder haben sie es einfach unterm Einkaufspreis verkauft? Der Staat ist schlecht in allem, was er tut. Oder sind sie in die typische Dealer-Falle gegangen, zu viel Eigenverbrauch? Das könnte es sein. das hier war ein interessanter Artikel, der scheinbar beweisen soll, dass Drinking Alcohol is good for democracy, prosperity and women's rights. Also Länder, die viel saufen, da steht es gut um die Frauenrechte. Also der Double-Edged Drug, a widespread alcohol use crucial to the development and functioning of modern democratic peaceful courting societies. Ich fand das einfach nur interessant. Crucial ist was Gutes, oder was? Crucial? Crucial, essentiell. Okay. Ja, das kann aber essentiell was Schlechtes sein, oder? Wenn man so hinterfragen darf. Ist neutral. Also, crucial ist neutral. Also. Absolut. Ja, ja, man könnte sagen, ist Alkohol eine Grundbedingung für den Aufbau einer ja. demokratischen Gesellschaft? Das okay. könnte man so übersetzen. Mhm. Absolute Leseempfehlung für Madness of the Crowds, Gender, Race and Identity von Douglas K. Murray. Wobei ich sagen muss, das meiste, was in dem Buch behandelt wird, besprechen wir regelmäßig sonntags. Also wirklich, ich habe fast nichts in dem Buch erfahren, was wir nicht wirklich schon in einem Stream hatten. Also wenn ihr Echokammer-Literatur mögt, go for Madness of the Crowds. Also This Idea Must Die, Scientific Series That Are Blocking Progress. Da haben sich ein Haufen Wissenschaftler zusammengetan, um eben vorzutragen, welche Ideen sterben sollten. Und ich muss sagen, ich fand es relativ interessant, weil ich lese viel populärwissenschaftliche Literatur. Und eine Sache, die mich immer fasziniert, ist sozusagen die Dummheit kluger Menschen. Und wenn auch nur die Hälfte von den Ideen wirklich wissenschaftlich obsolet sind, die hier vorgetragen werden, ist alles, was du an populärwissenschaftlicher Literatur du in den letzten 10, 20 Jahren irgendwie auf Bestsellerlisten war, also da ist so viel Müll dann dabei, dass wir halt wirklich ein Informationsproblem haben, dass wir uns, dass du dir Fachliteratur kaufst, also wissenschaftliche, populärwissenschaftliche Literatur, du das liest, glaubst, dass es das Weisheitsletzter Schluss ist, und dann kommt das Buch daher und dann heißt, nee, das komplette Konzept, was vorgestellt wird, ist Humbug. Also ich fand es sehr schickig, also sehr empfehlenswertes Buch, also auf jeden Fall holt euch das. Also wenn ihr Blank Slate noch nicht gelesen habt, natürlich nur. Blank Slate geht vor. Ein Konzept, was in dem Buch auch vorkommt, ist zum Beispiel IQ. Was ich interessant fand. Oder die Multiverse-Theory. Brain Plasticity. Der Stereotyp vom Rocket Scientist. Stringtheorie. Quantenjump. Essentialismus. Ja, also Evolution being true. Yeah. Also, weil halt wissenschaftlich das nie vollkommen bewiesen ist. Also, ja. Ich fand es interessant. So, wie letzte Woche angekündigt, möchte ich jetzt erstmal die IWF-Sonderziehungsrechte ein bisschen erklären. Das geht nicht ohne ein paar Grundlagen und deswegen ist es wunderbar, dass letzte Woche ein besonderes Marktereignis stattgefunden hat, was super ist, um ein bisschen zu erklären, wie unser Geldsystem überhaupt funktioniert. Weil weltweit funktioniert es mehr oder weniger gleich. Es gibt regionale Unterschiede. Über alle Feinheiten gehe ich hinweg. Wenn ich über Refinanzierungspools rede, geht es meistens um Geldsysteme, die nichts mit dem Geldsystem zu tun haben, was wir benutzen tagtäglich. Ja, das Geld, was wir in der Tasche haben, ist das, was wir als Geld bezeichnen. Aber es gibt noch verschiedene weitere Geldkreisläufe. Und einer dieser Geldkreisläufe ist das Zentralbankgeld. Zentralbankgeld ist auch bei uns beispielsweise, es ist auch in Euro. Ja, das ist in fast allen westlichen Ländern mehr oder weniger gleich. Das ist quasi Geld, was die Konsortialbanken, die Prime-Broker-Banken, in Deutschland wäre es beispielsweise die Deutsche Bank oder andere große Banken, bei der Zentralbank hinterlegen, oder alle Banken, bei der Zentralbank hinterlegen und für jeden Euro, den die hinterlegen, können die 100 Euro verleihen. Ich nehme jetzt einfach runde Zahlen. So. Und das ist die Grundlage unseres Geldsystems, ja, dass quasi die Banken das Zentralbankgeld als Sicherheit hinterlegen und beleihen und damit Geld schöpfen, was wir benutzen. So. Letzte Woche gab es ein weltweites Ereignis, dass die Repo-Rates für US-Dollar-Anlagen auf einmal um das Fünffache im Preis gestiegen sind. Ja, das bedeutet, wenn eine Bank bei einer anderen Bank Geld leiht für einen Tag, um kurzfristige Zahlungssachen irgendwie begleichen zu können oder einfach nur, um sich günstig Liquidität zu beschaffen, dieser Zinssatz ist sehr stark angestiegen, aber nur für US-Dollar. Ja. Warum? Im internationalen Verkehr ist es so, dass wenn ein Land wie Thailand mit Russland Handel treibt, ja, dass in Russland keiner thailändische Baht benutzt und in Thailand keiner russische Rubel haben möchte. Und deswegen einigt man sich auf eine Währung, die in beiden Ländern benutzt wird. Das ist sehr oft der US-Dollar, weil der US-Dollar im internationalen Handel für Ölgeschäfte genutzt wird. Ja, das heißt, die Thailänder wechseln ihre Baht in US-Dollar, zahlen in US-Dollar und die Russen tauschen es entweder gegen Rubel oder kaufen mit diesem Geld Öl aus dem Ausland ein. Hier geht es auf der Makroebene. Es geht nicht um einzelne Unternehmen. Ja, und hier befinden wir uns auch nicht in dem Geldkreislauf, den wir benutzen. Ja, hier geht es um Zahlungsbilanzen, Außenhandelszahlungsbilanzen zwischen Ländern, die in der Regel von Zentralbanken abgeregelt werden. So, also, das ist der Punkt. Das war das Ereignis letzte Woche. Kommen wir jetzt zu den Sonderziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds. Was sind diese Dinger überhaupt? Wie ich gerade gesagt habe, statt dem US-Dollar im internationalen Handel kann man auch quasi das über die Sonderziehungsrechte vom Internationalen Währungsfonds regeln. Es gibt viele Länder, die beim Internationalen Währungsfonds Teilnehmer sind. Hier sehen wir eine Liste. Vielen Dank, Chris. Und zwar ist das so, dass das quasi eine Nebenbilanz ist. Ja, man kriegt gewisse Zahlungen, man kriegt ein gewisses Budget zugewiesen. Ja, einfach nur dadurch, dass man ein Teilnehmer ist, an diesen Sonderziehungsrechten. Die Sonderziehungsrechte, die haben einen gewissen Wert, das basiert auf einem Währungskorb, da ist ein Teil Euro, ein Teil US-Dollar, ein Teil Renminbi und andere Währungen spielen da auch eine Rolle. Deswegen ist Libra so umstritten, weil die ein ähnliches Konzept fahren wie die Sonderziehungsrechte. Aber die Sonderziehungsrechte sind ein Instrument, das seit 1961 etabliert ist, nachdem der Goldstandard international nicht mehr akzeptiert war. Alle haben in US-Dollar gehandelt, aber haben nicht in US-Dollar gegenseitig ausgeglichen, sondern der US-Dollar war an Gold gekoppelt und alle haben die Kilogramm an Gold in den Banktresoren hin und her geschoben. Aber seit 1961 gibt es dieses System nicht mehr und dann hat man gemerkt, wir brauchen ein anderes System und dann hat man sich einfach dieses System ausgedacht. Wie gesagt, das ist einfach nur eine Verrechnungseinheit, die aus der Luft geschaffen wurde, die den Ländern zur Verfügung gestellt wird und die können quasi Handel, anstatt, wie ich es vorhin beschrieben habe, in diesen Sonderziehungsrechten international abwickeln. Das Ganze basiert immer auf freiwilliger Basis. Das ist sehr interessant. Ob das immer so ist, ist natürlich eine Frage. Ja, werden aber auch Zinsen dann für fällig, oder wie? Der Punkt ist der, man kriegt ein Budget zugewiesen. Dieses Budget wird verzinst. Das heißt, man kriegt sogar Geld. Allerdings, wenn man diese Sonderziehungsrechte, wenn man ein negatives Außenhandelsbudget mit diesen Rechten hat, das heißt, man kauft sehr viel aus dem Ausland rein und zahlt nicht in US-Dollar oder in eigener Währung, sondern mit diesen Sonderziehungsrechten, dann hat man ein negatives Budget und muss, also man ist unter dem, was man als Einlage hat und dafür muss man Zinsen bezahlen an den Internationalen Währungsfonds. Diese Zinsen sind festgeschrieben, die werden, glaube ich, jede Woche angepasst und die sind halt auch sehr gut. Das heißt, es ist für ein Land interessant, die Sonderziehungsrechte zu benutzen, wenn die Gegenseite das akzeptiert, anstatt von harter Währung wie US-Dollar. Ja, also beispielsweise Russland akzeptiert sehr gerne US-Dollar, ja, weil die immer harte Währung haben wollen. China braucht sehr, sehr, sehr viele US-Dollar und der Spike in US-Dollar-Swaps und in der US-Dollar-Repo-Rate, den ich vorhin angedeutet habe, der deutet auch darauf hin, dass gerade chinesische Banken über ihre Prime-Broker gerade dieses Geld brauchen. Also China braucht US-Dollar. Darum ist es gerade teuer, kurzfristig US-Dollar sich auszuleihen. So, China könnte auch sich SDRs ziehen. China ist aber mit seiner Währung Teil von den SDRs. Ja, und China hat ja ein Problem, seine Währung abzuwerten und deswegen macht das nicht so gerne, aber okay, das Thema ist viel zu groß, um es einfach mal kurz runterzubrechen. Man kann im internationalen Handel statt mit Länderwährungen diese Sonderziehungsrechte des IWFs benutzen. Und es ist jetzt im Gespräch von mehreren europäischen Zentralbanken, unsere gesamte Währungsbasis auf diese Sonderziehungsrechte aufbauen könnte mit einem erweiterten Währungskorb. So, das wäre ein kompletter Systemwandel. Das habe ich ja letzte Woche angesprochen, dass gerade die Bank of England da sehr drauf pocht, dass man halt von dem System, was wir jetzt haben, Zentralbanken geben Geschäftsbanken Geld und das können die mit 60% oder sowas beleihen und neues Geld schaffen, dass man dieses System abkoppelt von den Zentralbanken, die ja nur dadurch gedeckt sind, dass die Regierung für die Zentralbanken aufkommt, ja, und das Vertrauen da ist, dass die Regierung nicht den Staatskollaps zulässt und deswegen die Währung einigermaßen vernünftig managt. Das ist ja alles, wodurch unsere Währung gedeckt ist, dass man dieses ablöst durch einen Währungskorb, dass man einfach das Risiko weiter streut. Und zwar über das Vehikel vom IWF, über die Sonderziehungsrechte. Und die Sonderziehungsrechte, die werden alle 5 Jahre neu strukturiert. Die letzte große Sache war vor 5 Jahren, dass der chinesische Renminbi aufgenommen wurde in den Währungskorb, der den SDR-Wert bestimmt, was schon ziemlich krass war. Und mal gucken, ob jetzt im Jahr 2020 quasi große neue Dinge passieren, weil die Zentralbanken in Europa sind gerade ja durch die Negativzinsentwicklung am Ende ihrer Refinanzierungsmöglichkeiten, wollen schon einen neuen Refinanzierungspool machen mit diesen Green Bonds, auch über den IWF. Der IWF macht verschiedene Dinge. Der IWF ist ja meistens nur bekannt für irgendwelche Notfallkredite, wenn Länder bankrott gehen. Aber der IWF macht sehr viele Dinge. Der SDR ist nur eine von vielen Sachen. Ja? Deswegen, die Sonderziehungsrechte, internationaler Handel, Parallelwährung soll Grundlage unserer Währung werden in einem neuen Währungssystem. Krass. Und das wird offen ausgesprochen. Das ist Aluhutzeug von vor 5 Jahren. wird jetzt offen ausgesprochen von den Zentralbankern. Und vor ein paar Jahren wurden dafür auch die Grundlagen gelegt, dass quasi China kann quasi Staatsanleihen ausgeben, nicht in chinesischen Yuan, sondern in IWF-Sonderziehungsrechten. Ja, da können die quasi so Shenanigans machen wie die chinesische Marine muss neue Schiffe bauen, dafür müssen Staatsobligationen gebaut werden und kein internationaler Anleger würde dafür quasi Geld geben. Aber wenn man die Dinger in IWF-Sonderziehungsrechten ausgibt über Briefkastenfirmen im Ausland, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. So. Das ist ein Instrument, was China seit 2015, seitdem sie in den Währungskorb aufgenommen worden sind, aktiv nutzt. Ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, die auch immer wieder kritisiert wird. Ja, weil wie gesagt, du hast halt irgendwelche internationalen Anleger, die halt über Derivate, SDR-Obligationen erstehen und die finanzieren damit quasi den Militäretat von China. So, das ist schon schwierig. Naja, okay. Das hat jetzt sehr weit geführt. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Sehr interessant. Mich erinnert das an so ein System aus der Schweiz. Die haben doch da so ein, wie soll man das sagen, so ein Wertgutscheinsystem oder so namens WIR, der WIR-Kreislauf, WIR. Ich weiß gar nicht, ob das eine Abkürzung ist für irgendwas. Und das soll so ähnlich funktionieren. Das heißt, es ist eine Art, Geldsystem neben dem eigentlichen Geldsystem, das da für Kreditfähigkeit sorgt, der verschiedenen Firmen und so. Aber interessant auf jeden Fall, finde ich. Ja, also es gibt verschiedene Geldkreisläufe, das ist ja einer von mehreren. Es gibt nicht nur das Geld, was wir in der Tasche haben. Ja. Secondhand Vaping, the latest Vaping Health Risk. Bei dem Artikel muss ich direkt an dich denken, Chris. Und ich bin voll dafür. Wenn es für Zigaretten gilt, gilt es jetzt bitte auch für Vapes. 100%. Gleiches Recht für alle. Ja, das macht aber auch gar keinen Sinn. Dass du mit dem Vaping. Ja, du rauchst deinen Qualm wohl auch anderen Leuten, ne? Und nein, das wenn du. Nein, dass wenn du in einem, Restaurant nicht rauchen darfst, als ob du dann da drin vapen darfst. So, keine Ahnung. Ich sehe das oft genug, muss ich sagen. Also wirklich nicht so oft, es hat nachgelassen, aber. Ja, gestattet ist das nicht. Die meisten benutzen auch keine Mods. Ja, das Bild ist ein bisschen übertrieben, ja. Also, ich habe ein paar Leute jetzt schon kennengelernt, die auch dampfen, so wie ich. Und ich und auch die meisten dieser Leute sind da sehr rücksichtsvoll gewesen. Und ich würde auch, man hat mir schon angeboten, ach, du dampfst ja nur, du kannst hier. Und dann sage ich, nee, will ich aber nicht. Ich kann als Raucher auch sagen, ich versuche auch immer sehr rücksichtsvoll zu sein und bin an sich auch immer sehr rücksichtsvoll gewesen. Trotzdem darf ich nicht überall rauchen. Also, wo ist das angekommen? Nee, ist ja klar. Genau wie ich ja der Meinung bin, dass man nicht überall Fahrrad fahren sollte. Bin ich völlig bei dir. Wie gesagt, ich finde es gut. Gleiches Recht für alle. Und zum Glück können die Leute, die hinten ja immer noch Fahrrad fahren. Und zwar, ein Mann in Neuseeland ist zu einem Redundancy-Meeting eingeladen worden. Das ist quasi ein Meeting, wo dir gesagt wird, ja, du bist gefeuert, geh nochmal nach Hause. Und er hat da einen Emotional Support Clown mitgenommen. Und er hat damit den Prozess so ein bisschen lahmgelegt, ist im Endeffekt trotzdem gefeuert worden, aber einfach nur eine lustige Meldung. Ja, man sieht das auf dem Bild, der Clown sitzt dabei und der wusste das Unvermeidliche, ich verliere eh meinen Job. Erlaube ich mir nochmal einen Spaß. Finde ich eine gute Aktion. Ne? In unserer Clown-Welt ist das genau, wir brauchen mehr Clowns, mehr Emotional Support Clowns. Finde ich super. Aber ja. Nicht diesen einen, der kein LGBTQ-Ally ist, den wir letzte Woche hatten. Der ist regenbogenfarbig, Omas. Das waren die Emotional Support Clowns, auch bekannt als die Weltraumaffen. Geht in den Wald, hinter jedem Baum hockt ein Clown. Apropos, schon mal einer gemerkt, dass FFF für Fridays for Future 666 sind? Jetzt wird's aber. Ich möchte noch unbedingt Ich möchte noch unbedingt loswerden. Oder an die Freude, du mieses Stück Scheiße. Freude schöner Götter, Götter Tochter aus Elysium. Ja, feuertrunken betreten wir die. Das kannst du aber glauben. Ja, das mit dem Trinken, das haben wir ja gerade gelernt. Das ist gut für die Gesellschaft. Ah ja, und, aber... Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, alle Menschen werden Brüder. Gay. Kohlenstoff besteht aus 6 Protonen, 6 Neutronen und 6 Elektronen. Und dann 6 Neutronen, das hört sich irgendwie geil an. Und dann entsteht 666 als Zahl. Also ja, ist die Kohlenstoffsteuer, also das ist das Zeichen des Teufels. So, dann läuft das wieder zusammen. Ja, aber ich dachte, der Barcode ist das Zeichen des Teufels. Das auch. Meine Güte, so viel Zeichen des Teufels überall. Der hat mehr einfach mal bleiben, Hirschquelle trinken, mit besonders feinem Uran und in den Wald gehen. Aber nur der Barcode. Solange der Klimawandel ist noch zu. Lässt. Ja. Nur der Barcode. Winter, das Klima wandelt sich die ganze Zeit. Nur der Barcode von den Tampons ist das Zeichen des Teufels. Ja. Fördert, was für Freiheit ihn zerschmettert, was ihr schadet. Und nieder mit dem kulturmarxistischen industriellen Komplex. Und lass ja nicht gendern und alles. Geh mal wieder in den Wald, genau. Und wenn ihr da deinen Clown trefft mit messerscharfen Zähnen, dann fragt ihn doch, ob ihr ihm helfen könnt. Humor nicht lächerlich machen, auch wenn er lächerlich ist. Also. Tja, und dank Technikgott Chris gibt es heute auch schon alle Quellen sofort, jetzt schon, ab der Sendung auf www.weltraumaffen.com. Trommelwirbel. Bloß nicht mit Profis. Macht's gut, Leute. Voll betrunken.